Ja, Kruzifix. Sonntagabend ist die Weltraumaffen, sind da pünktlich wie immer 18 Uhr. Und wer was anderes sagt, kriegt eins in die Goschen. 18, 18. Was anderes. Um Gottes Willen. Na Ja, gut. Kruzifix. Sonntagabend ist die Das war eine schwere Geburt. Irgendwer hat den Stream da gerade offen im Hintergrund. Ich hab den Was Stream anderes. sicher auch offen, aber ich höre ja gar Spaß. nichts. Sehr merkwürdig. Aber den Mars im Kanon, wunderbar. Dreimal mit Profis. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Super. Ja, hallo. Ja, gut. Also dieses wunderbare Admin-Interface behauptet, dass das irgendwie nicht funktioniert. Aber scheinbar funktioniert es ja. Also Was gut. willst du mehr? Das ist die Kultur, die konstruierte Realität, ja, des Genau. Admins-Panels. Wenn das noch kulturell politisch auch so funktionieren würde, ne? Ja. Das wär's. Na gut. Ja, Sonntagabend. Da sind Schon wieder sieben graue Haare mehr wegen diesem Blödsinn. Ja, so geht's mir auch. Ja, danke fürs Einschalten, ne? Genau, dazu, dass alle dran geblieben sind, so ungefähr. Oh. Ja, ich wollte hier mal den Taz-Artikel vorstellen, den der Herr Tezkan geschrieben hat. Der ist ein Türke wohl oder türkischer Abstammung. Und der beschwert sich sozusagen im Kern darüber, dass er jetzt nicht, wenn er wollte, auch mal rassistisch sein dürfte, sozusagen. Also er sagte, das ist jetzt auch ein weißes Privileg oder was, rassistisch sein zu können oder rassistisch zu sein. Und ja, dreht damit die Debatte natürlich so ein bisschen in die richtige Richtung, ne? Eben die Frage, ob das wirklich nötig ist, da solche komischen Theorien anzuwenden, so neuartige. Und so. Und das ist auch ein ganz interessanter Diskurs, der sich dann in den Kommentaren da entspannt, aber alles auch relativ realistisch und ja, so wenig, die das irgendwie, die ihn dafür angehen oder die das so anzweifeln oder so. Eigentlich ist die Meinung da ziemlich, ja, wie soll man sagen, ziemlich ähnlich bei den allermeisten Leuten und Ja eben gut, nicht also dass so, wie er sie vielfach jetzt meint, veröffentlicht er wird, möchte ne? gerne mal rassistisch sein, habe ich jetzt nicht so rausgelesen, aber auf jeden Fall wird hier auch über die Angelo gesprochen, ne? Also hier Robin D'Angelo, die ja, White Rassentheoretikerin, Fragility. White Fragility. Ja, das war nicht Und sein einziges Argument, das wollte ich nicht sagen, aber er hat schon ein paar Punkte gemacht, so. Das unter anderem. er meint halt, also er hat es eingesehen, dass diese Antirassismusgeschichte was von hier der Ursünde hat. Ah, okay, Ja, der gut. dachte ich auch noch, hat er vielleicht letzte Woche zugehört. Da hatten wir auch die Ursünde schon. Aber ich finde es klasse, dass Taz das trotzdem unter People of Color Rassismuskritik Intersektionalität ablegt. So. Und Postkolonialismus. Und Ja, Sondersuche. und Don Alfonso, ne? Ja, und dann davon so, genau. Da müssen Ja. wir jetzt ein bisschen länger drüber sprechen, Der Volksverpetzer wahrscheinlich. Pizza hat sich gewehrt oder so. Genau, der Volksverpetzer sagt Pseudo-Panorama-Gate. Lügen, Ablenkungen und rechtsextreme Gewaltdrohungen. Also, das habe ich jetzt noch nicht mit durchgelesen. Mal ein bisschen Ja, reinschauen. witzig, wie die Volksverpetzer hier die eine Seite als nachvollziehbar und die andere Seite als nicht nachvollziehbar darstellen, obwohl der Don Alfonso ja eigentlich ja mit der Frau Natascha, wie heißt sie, Strobel. dasselbe gemacht hat, wie umgekehrt mit dem Bonat auch gemacht wurden, ne? So ein bisschen ein paar Sachen aus der Luft Ja, und gegriffen, das ein paar geht Sachen mit der. zugeschrieben, ein paar Verbindungen hergestellt und Ja, so. ich meine, Ja. da braucht man nicht so viel aus der Luft greifen. Das geht mit der eigentlich relativ einfach. Aber, also, ich meine, das ist die Dame, die sich hingestellt hat und gesagt hat: Ja, die Liberalen, die betreiben Mimikry und wollen nur so aussehen wie wir. Was sie mit wir meint, ist wahrscheinlich, keine Ahnung, die guten Menschen oder so. Weiß ich nicht. Das sind die falschen Gutmenschen. Wir sind die richtigen Gutmenschen. Ja, die tun nur so. Das denke ich mir immer, wenn so Leute wie die Strobel irgendwas von Demokratie erzählen. Die tun nur so. Dann denke ich mir Das Mimikry. hat einfach, Ja. wollt ihr, dass man bei euren Ideen mitmacht und sie unterstützt und somit im Endeffekt wollt ihr Mimikrie oder wollt ihr kein Mimikrie? Oder nur dann, wenn es euch nützt, dann könnt ihr dann halt rumheulen, wenn ihr Ich keins will bekommt. Makramee. Mimimi, Makramee. Mimimi und Mimikry. Und Sehr Minimi, guter ja. Titel. Mimimikri. Ja, aber was gerade passiert, der Hashtag Panoramagate ist der Versuch, saubere journalistische Arbeit und berechtigte Kritik zu einem rechten Pseudoskandal zu machen. Ja, da muss ich direkt mal eingreifen ja, und sagen, saubere journalistische Arbeit, also zur Erinnerung, die haben sich da irgendwie 3-4 Instagram-Posts genommen, die dieser Offizier da geliked hat und haben dann daraus irgendwie ein Netzwerk oder irgendwas herbeifantasiert. Also wenn das nicht euren Standard, den ihr normalerweise immer habt für Verschwörungstheorie und so erfüllt, dann weiß ich auch nicht. Also tut mir leid. Sie haben doch vor allen Dingen auch, so ich das verstanden habe, der Frau Stolz da nicht vorgelegt, irgendwelche Tweets zu beurteilen, sondern sie sollte mal gucken, ob da was bei ist oder so. Ne? Nee, sie sollte überhaupt sagen, ob man daraus schließen kann, dass das da Zustimmung und quasi, dass sie da in einem Boot sitzen, dafür haben sie da hergeholt und sie hat dann gesagt, ja, das kann man daraus schließen, weil das würde ja keiner liken, wenn die das nicht so sehen würden. Das ist das Ding, wofür sie die Strobe da in diesem Artikel da drin hatten, also unglaublich. Saubere journalistische Arbeit am Arsch. Also. Der zweite Satz einfach. Die rechtsextreme Szene versucht regelmäßig Skandale zu erzeugen, wo keine sind. Das versucht jede Szene. Weil es keine Skandale wirklich so gibt und die es gibt, werden vertuscht und werden runtergespielt von allen Seiten, damit sie selbst hier die Opfer sein können. Ja, vor allem Skandale zu erzeugen, wo keine sind. Ich erinnere da nur an, sie könnten eine Bluse auch ausfüllen oder was weiß ich nicht was. Lauter Bullshit, mit dem wir uns hier ständig irgendwie rumprügeln müssen, als wären das irgendwelche Staatsaffären, die irgendwie beschreiben, wie unsere Gesellschaft ist und wo ihr dann alle losrennt und wie kleine Papageien eure drei Talking Points da immer wieder rauskrächzt. Oder das ist das letzte Verstand. Und das nennt ihr dann eine Debatte. Oder dieses Gender Wage Gap ist genauso so ein Ding, ne? Ist ja auch ein Ding, um Skandale zu erzeugen, wo keine sind. Ja. Was gerade passiert? Also, was gerade passiert? Was gerade passiert ist das? Auch wenn man diese journalistische Arbeit. Ich lache mich tot. Diese immer gleichen Vorwürfe. Grundsätzlich dürfte so jemand wie der Poschardt oder der Don dürften niemanden mehr kritisieren, wenn das sofort automatisch, auch wie hier so schön gesagt wird, damit eine Person öffentlich zum Abschuss freigegeben wird und diese dann von Rechtsextremen mit Morddrohungen überhäuft werden. Das wollen die ja auch. Also. Das ist ja genau das, was sie wollen. Also jetzt nicht der Poschardt oder so, sondern das, was du als erstes gesagt hast, dass es nicht mehr möglich ist, die zu kritisieren. Das ist ja genau das, was die wollen. Also ich erinnere da nur an so Sachen wie Langstrecken-Luisa, das war ja auch ein Ding vom Don Alfonso, wo er da auf ihren Instagram-Account ihre Weltreisen da gefunden hat. Ja. Und dann sagen die Leute dann, das wäre nicht relevant, tut mir furchtbar leid, das ist komplett relevant für das, was die halt eben da so von sich gibt. Genauso wie das komplett relevant ist, wenn der Strobel irgendwie sagt so, ja, hier, das bedeutet Zustimmung, wenn ich da irgendwas like. Und da irgendwas mit Rechtsextremismus macht, wenn die selber in diesem linksextremistischen Milieu da wunderbar wirklich verbunden ist mit irgendwelchen Leuten und ja, oder da zustimmt oder ständig irgendwie da ihre Sympathien bekündigt für irgendwelche. Ja, oder sich vom Verfassungsschutz beobachteten Organisationen zu Veranstaltungen einladen lässt. Ja, das soll ja angeblich hier drin noch bestritten werden, hatte ich in dem Taz-Artikel dazu gelesen, aber da kommen wir ja bestimmt gleich noch zu. Aber ich finde es auch schön, dass hier gleich ein wissenschaftliches Zitat eingebaut wird als nächstes. Der Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena, das hört sich ja super an. Ja, es genau, gibt die Tendenz, dass jemand, der öffentlich renommiertes vorangeht, unerwünschte Personen im Grunde markiert und zum Abschuss freigibt und sich dann Rechtsradikale drauf stürzen, erklärt Matthias Quent. Wo hab ich den Namen schon mal gehört? Ja. Kann es sein, dass du von der Amadeo Antonio Stiftung oder bist, Matthias? Bei Panorama gezeigt wurdest oder so? Kann es sein, dass hier wieder mal Reichswehr nicht auf Reichswehr schießt oder Krähen der andere kein Auge auspicken? Ja, also wird man nochmal eben da, warte mal, im zweiten Absatz, da heißt es ja hier vor allen Dingen, diese Kampagnen würden dann Wirkung entfalten, wenn rechtskonservative demokratische Rechte Hand in Hand gehen oder gegen unliebsame Personen vorgehen. Das ist, glaube ich, nicht der Schlüssel für den Erfolg dieser Kampagnen, sondern der Schlüssel für den Erfolg dieser Kampagnen ist eher irgendwelche Missstände in der Gesellschaft. Ne? Das wird hier völlig verkannt sozusagen. Da wird behauptet, deren Aktionen wären irgendwie erfolgreicher, ja, aber nicht, weil die besser geworden sind. Ne? Will ich nicht sagen. Ja, auf jeden Fall, also ja, das ist wieder genau dieses Ding, ne? Also schon mal Triggerwarnung für euch, das Wort Gamergate wird heute noch häufiger fallen. Zum Beispiel auch im Zusammenhang mit dem Taz-Artikel, den wir dann gleich noch kriegen, wo es dann auch drin steht. Und aber ja, es ist halt wie bei Gamergate damals, ne? So dieses Ding von wegen, ja, Scheiße, sie haben uns hier auf frischer Tat ertappt mit unseren wunderbaren Ideen, was wir hier irgendwie umgestalten könnten. Zum Beispiel irgendwelche Leute, die wir nicht mögen, von der Bundeswehr raus ekeln oder so. Und wie das auch geframed wurde da in dieser Sendung mit diesem, ja, und Annegret Kramp-Karrenbauer und alle haben sie gesagt, sie wollen jetzt vorgehen gegen Rechte in der Bundeswehr. Und jetzt, guck mal da, ein Herzchen unter einem Beitrag. Ja, und dabei war der Beitrag besonders kurz eigentlich, ne? Ja, und also, und das ist da das Ding, das können sie dann so irgendwie hindrehen, aber ihren Krempel, ihre ganzen Verstrickungen, ihr ganzes 24-7-Kulturkampf-Ding, wenn man das dann aufzeigt, dann, oh mein Gott, oh Hilfe, jetzt schreiben sie mir irgendwie, dass ich Bullshit rede und dass ich hier nur ein Aktivist wäre oder so. Ja, und the daily grind of being called a liar. And es gibt auch weniger vorbelastete Leute, die man hätte fragen können. So, das ist ja, das ja ist vielleicht auch mal echte Experten oder neutrale Leute. Weil ich sagen muss, ich halte es nicht für möglich. Der Experte wird übrigens gerade vom Wissenschaftler abgelöst, ne, wenn es um die Unterschrift geht. Ich halte es nicht für möglich, dass diese Leute irgendwelche Experten finden wollen würden, selbst wenn sie aktiv danach suchen wollen würden. Ja, ich denke mal, ein echter Internet-Experte würde sagen, wie, der hat da drei Sachen geliked. Ja, das würde ich jetzt nicht als so nicht als Beweis einordnen. Das könnte halt schon sein, dass ja, der das vor allen Dingen, das muss man sich halt dann hören. Von den Leuten dann wirklich erklären lassen. Ne? Und das war ja auch so ein Ding, was der Alfonso da gezeigt hat, dass ja diese Anfrage an die Strobel mit Liebe hier ich brauch dich so von der Journalistin da irgendwie Tage vorher gekommen ist. Und das, die Anfrage an ihn dann relativ kurzfristig, ne? Nach dem Statement von ihm dann halt. Also von dem Monat oder wie der heißt, oder? Also von dem Soldaten. Ja, und der hat dann über der Bild-Zeitung ein Interview gegeben, weil die waren wahrscheinlich Geld bezahlt oder was, ne? Nee, ich glaube, das war mal Spiegel und von Geld weiß ich nichts. Aber so, auf jeden Fall hat er da ja dann halt eben gesagt, dass er, aber das haben wir jetzt hier nicht drin, dass er angeblich mit diesem Hashtag, es gibt ja irgendwie so einen Hashtag, den sie von dieser Kampagne da irgendwie von der Bundeswehr nehmen und alle möglichen Sachen, die mit diesem Hashtag getaggt wurden, hat er halt geliked. En masse halt. Und da waren halt diese Sachen ja, auch mit darunter. Genau. Also er hat sich das halt nicht genau angeguckt und so. Ja. Und das wäre halt auch das Ding gewesen, ne? Stichwort ordentlicher Journalismus. Wenn ihr den jetzt angerufen hättet, ne? Ihr seid ja solche Experten, ihr seid ja richtige Journalisten, dann beantwortet mir mal diese einfache Frage so. Jetzt habt ihr das Statement eingeholt und jetzt kommt dieses Statement rechtzeitig. Und dieses Statement ist dann das, was ich gerade gesagt habe. Also der Typ sagt, ja, das ist halt dieser Hashtag da und ich habe das halt alles geliked und ich habe mir nicht Großes angeguckt. Dürft ihr dann euren beschissenen Beitrag noch bringen? Dürft ihr den dann noch bringen und das behaupten und diesen ganzen Kram? Oder wäre das vielleicht presseethisch halt nicht mehr so okay? Oder wüsstet ihr dann da halt, dass ihr euch die Scheiße da ins Haus holt? Wenn man sollte halt diese Aussage, so wie er sie getan hat, dahinstellen. Dann könnte man sagen, Ja, aber Natascha Strohl, die weltbekannte und renommierte Expertin, hat da eine andere Meinung. Das könnte man machen, aber halt dann nur. Sie ist quasi so eine Art Herzchirurgin. Also jetzt nicht für das Organ, sondern für die Herzen unter irgendwelchen Beiträgen. Ich finde es auch lustig, dass die Rechtsextremismus-Expertin ist seit Tagen wegen der Anschuldigung Opfer einer massiven rechtsextremen Einschüchterungskampagne, die sich auch gegen ihren toten Vater richtet. Ja, natürlich. Da frage ich mich jetzt, wie schüchtert man weil der eine Frau war wahrscheinlich, denke ich mal. Ist der in Wirklichkeit Rita aus Weiden? Oder eine meinungsstarke Frau war der mit Sicherheit. Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also es kann natürlich auch sein, dass es so ein Dings ist, wie bei der hier, wie hieß nochmal diese Blasse, die auch bei der Republika geredet hat. Von der Silberschick ist auch noch die Rede, von ihrem Mordrom und so weiter. Aus dem englischsprachigen Raum, die irgendwie gemeint hat, Gamergate hätte ihre Mutter irgendwie gedoxt oder so. Oh. Oder gespottet. Da hat man auch nie irgendwelche Belege für gesehen. Aber genau. Mit der Scheiße darfst du auch überall rumtouren. Ja. Also. Ja. Der Sachverhalt, von dem abgelenkt werden soll, heißt der nächste. Das ist übrigens auch noch eine interessante Sache, was mir gerade einfällt. Eine interessante Frage an die Herrschaften hier. Wenn diese Dame so eine große Expertin ist für das, was man macht, was man liked und was man sagt und welche Konsequenzen das alles hat, warum hat die das eigentlich nicht gesehen, die ganzen Konsequenzen von dem ganzen Kram? Na, weil die schreiben das jetzt hier so, ja, und dann kommen die Rechten und so weiter und so fort und die wurden ja hier angedingst und so. So. Ne, also, dass sie das hätte sehen müssen. Kennt man ja. Wie ein Hellseher, der nicht auch alles weiß. Ja, weil das ist ja im Prinzip das, was die von sich behaupten, dass sie das können, weil das tun sie ja überall. Sie behaupten ja immer ständig, dass sie genau wüssten, welche Ideen wohin führen und welche Herzchen unter welchen Beiträgen was bedeuten und so, dass sie das ja alles wissen. Also dann frage ich mich aber dann, warum sie dann davon dann überrascht sind von diesen Sachen oder ob sie vielleicht doch nicht das alles wissen, weil das niemand auch wissen kann, menschlich überhaupt. Mhm. Ja. Aber das kann sich natürlich jeder ausdenken, ne? Also selber ausdenken so. Ich habe auch Morddrohungen gekriegt, kann ich behaupten natürlich. Ja, das auch, aber ja, also das ist halt auch dieses Ding, ne? Also, und beim Donald klar, ich meine, das haben wir ja hier mit dieser ganzen GEMA-Nummer, wo sie ja diese komplette Verschiebung auch gemacht haben, ne? Wo sie ja nur über Drohung, was sind denn Drohungen, wo man, ne, jede Sache ist nur darum gehen sollte, ja, was ist denn jetzt mit diesen Drohungen, um halt eben, ja, die wahren Anschuldigungen, die es da gegeben hat, die ganze Kritik, die ganzen berechtigten Dinge alle komplett wegzudrängen und nur noch, ja, diese Täterumkehr zum Opferumkehr zu machen und nur noch davon zu reden, was jetzt mit den armen Bedrohten irgendwie ist. Wo man jetzt halt immer nicht weiß, wie stark genau, ja, das ist natürlich richtig. Aber auf der anderen Seite, genau die gleiche Scheiße, die System von Alfonso, kann ich über meinen kleinen Shitstorm, den ich vor ein paar Wochen gehabt habe, auch sagen. Da gab's zwei Leute, ja. Die haben das weiterverteilt, was ich geschrieben habe, und die haben mir diese ganzen Ansätze alle eingebracht. Die lesen ja bei mir normalerweise nicht mit. Und dann haben sie mich auch tagelang genervt. Und ja, also klar, das hat jetzt natürlich nicht solche Sachen da Kreise gezogen, wie hier behauptet wird. Aber trotzdem, also ich meine, das ist ja auch nur Zufall dann. Es geht ja nicht nur um die Behauptung, es geht auch um die Verantwortlichmachung. Also der Don Alfonso wird ja auch in die Verantwortung gezogen für das, was die Leute da machen. Wenn die das gekonnt gehabt hätten, mir da mehr Schaden zuzuführen, dann hätten die das mit Sicherheit auch gemacht. Das kann mir keiner erzählen. Und das hat überhaupt nichts mit rechts, links oder irgendwas zu tun, sondern es gibt einfach diese Leute, die da Bock drauf haben, andere fertig zu machen, von denen sie meinen, dass sie die fertig machen sollten. Und dann machen sie die fertig. Und deswegen muss ich an dieser Stelle vielleicht auch mal sagen, das ist halt eben keine Doppelmoral, wenn wir irgendwie sagen, diese Strobel oder so, diese sollten diesen Krempel da Rechtsextremismus-Expertenzeug und sowas da nicht mehr machen, weil es geht ja nicht darum, die irgendwie da fertig zu machen als Menschen, sondern es geht halt nur darum, um den Krempel, den sie halt reden, dass das halt Quatsch ist und nur Kulturkampf von deren Seite da irgendwie. Und ich wünsche denen trotzdem, dass sie ein frohes und erfülltes Leben haben, nur halt eben mit Sachen, die gut sind und nicht dieser Bullshit, den sie hier verzapfen im Moment. Also. Ja. Ja. Das äußert sich auch ganz klar darin, dass so, wenn die Leute, die wir hier kritisieren, gern sich bei uns melden würden und sagen würden, hey, ich würde gerne mal meine Position nochmal klären bei euch im Stream, so, können wir das machen? Weiß ich nicht. Da müssen wir nochmal drüber reden. Dann. Nee, aber genau das meine ich ja. Wir würden drüber reden. Das aber ist, ich höre den Krempel mir auf jeden Fall an, den sie da, ich meine, ja. Die haben ja kein Problem, irgendwas mitzuteilen. Na, genau, also, ja. Das muss man wirklich so sagen. Ja, der Punkt ist halt aber, dass wenn wir zu denen gehen würden und sie wissen würden, was wir so über sie gesagt haben, die würden sie hätten schon tausend schon da Gründe, warum man überhaupt gar nicht mit niemandem reden darf. Genau, weil die ja genau das wissen, meine ich, was alles bedeutet und so weiter und so fort. Genau, ja. Gründe, die sind begründet, da bitteschön nicht auf Dingen, Gefühl. Wie oft, ich glaube, ich suche gleich mal, wie oft hier rechts drin steht in diesem Ding. Habt ihr, könnt ihr erstmal tippen, was weiter, wie oft. Rechts. Gesichert rechtsextrem steht da auch. Sag doch mal einen Tipp. Wie viel rechts? Kriegen wir auch einen Satz ohne rechts? Ach so, wie viel rechts? Ach so, wie viel rechts? Ich würde sagen, so 50. Ja, da wird halt so eine Sympathie unterstellt, weil man irgendwelche Leute, ja, weil dann die folgen oder sonst was. Das ist schon. Oh, schon, guck dir das an. Ja, Mann. Rechts war. Ja. Rechts war bei 54. Das habe ich gesehen gehabt. Ja. Alter, was sind denn jetzt Sex? Jetzt gucken wir mal, wie oft da links drin stehen. Ritt. Ja, es sind schon noch ein paar Sätze, wo es nicht drin vorkommt. Ich bin überrascht, ernsthaft. Ui. Und wie oft kommt das Wort Sex drin vor im Text? Haha. Rechtsextreme. Ja, genau. Ja, oder ein Link. Oh, da steht linksextreme Szene und nochmal linksextreme. Aber garantiert mit, das stimmt alles nicht, oder? Ja, in die Nähe. Ja, weil hier, ne, das ist nämlich das, worauf ich gerade hinaus wollte mit der Cancel Culture, dass sie das ja sofort wieder umdrehen und sagen, so, ja, die wollen ja jetzt, dass die Rechtsextremismus-Experte nicht mehr arbeiten kann und nicht mehr ihre wichtige Arbeit machen kann, um ja, die ganzen furchtbaren Leute anzufinden. Das ist aber nicht der Fakt, dass der andere nicht mehr arbeiten kann, ne? Dass der Bonat raus ist. Das ist ja das, was passiert ist. Ja, aus der Social-Media-Abteilung, aber okay. Der ist ja jetzt noch nicht komplett entlassen oder so. Also nee, aber trotzdem, dass er seinen Job, den er gemacht hat, für so einen Bagatell-Scheiß verliert und jetzt vielleicht, keine Ahnung, was anderes machen muss, wo er nicht so viel Bock drauf hat, finde ich schon schlimm genug. Irgendwo gab es auch ein konkretes Beispiel und das fand ich wahrlich nicht so eindeutig, wie das hier von der Frau Strobel beurteilt wird. Das sehen wir vielleicht noch. Das ist auf jeden Fall, tut mir leid, liebe Leute, das könnt ihr euch nicht so zurechtlegen, so nach dem Motto, ja, aber bei uns ist es ja gerechtfertigt und dann wundert euch darüber, was die anderen auch denken, bei ihnen ist es ja gerechtfertigt. Also, und ja, und hier geht es ja auch um genau das, was sie damit tut. Es geht ja nicht darum, dass Dieter nur irgendeinen Witz macht und dann kommt ihr damit nicht klar und dann wollt ihr, dass Dieter nur nie wieder auftritt oder so ein Scheiß. Oder dass irgendwer irgendwann mal irgendwas über irgendeine Frau gesagt hat oder Louis C.K., der sich einen runterholen will und dann seid ihr der Meinung, dass man den nie wieder seinen Comedy-Krempel abziehen lassen kann oder so ein Zeug. Das ist dieser Cancel Culture-Bullshit, von dem wir die Schnauze voll haben. Aber dass die Leute, die sich da irgendwie als Experten aufspielen, dann irgendwelchen Bullshit reden und man denen deswegen ihre Expertise abspricht, das ist nicht rechte Cancel Culture. Das ist, ja, also tut mir furchtbar leid. Außerdem, wenn man sich das so durchliest, wie hier Don Alfonso gerade da runtergemacht wird, von wegen hier da zum Beispiel, ein Teil der Begründung fußt auf etlichen Aussagen der Tweets von Antifa Kiel. Die einzige Verbindung zu Strobel? Angeblich soll die Extremismus-Expertin dort einen Vortrag gehalten haben. Alfonso will ihr dadurch Nähe zu diesen Aussagen unterstellen. Nähe unterstellen, ja sowas aber auch. Fakt nur, Strobel war in ihrem Leben noch nie in Kiel und hat dort auch keine Vorträge gehalten, wie sie uns versichert. Don Alfonso stützt seinen Großteil seiner Argumentation, also frei erfundenen Lügen. Also, okay, cool, erfunden, super. Erfunden von Antifa Kiel, oder wie? Keine Ahnung. Ja, oder von wem erfunden? Ich nehme einfach mal an, dass die Veranstaltung nicht in Kiel war. Ja, das nehme ich auch mal an. Weil das ist das, was hier aus dem Satz rauskommt. Genau. Ja, das ist aber auch schon wieder so. Ne? Weil ist da schon steht so drauf nicht, gegangen. Dass sie nie mit der Antifa Kiel zu tun hatte und dass sie nie über irgendwelche. Das liest man sofort aus dieser Formulierung raus, würde ich auch sagen. Ich würde sogar sagen. Ich würde sogar sagen, das Ding ist vielleicht über Skype gewesen oder so ein Scheiß wegen Corona oder irgend so Bullshit. Oder es war in Lübeck halt. Ja, oder irgend sowas. Die Antifa Kiel hat es halt nur beworben oder irgend sowas. Aber lustigerweise wird halt ja die Nähe zur Antifa in keinem Satz bestritten. Ja. Aber gut, ne, wozu das alles? Fragen Sie, geht das nicht eigentlich um Bonat und seine wirklichen Verbindungen in die rechte Szene? Ja, genau, aber es geht auch darum, wer das beurteilt und wie. Nee, das Verdammt hätten wir nochmal. Und gerne, wie dass es vor allem darum geht. Panorama versucht, uns damit zu beeinflussen, indem sie Das da solche Leute hinstellen und hätten Sie ja so. gerne, dass es darum Das ist geht. aus, Und, völlig aus dem Fokus geraten, auch mittlerweile. ja, das ist genau dieses Ding, ne? Die stellen sich hin und sagen, ja, es geht hier um diese der Typ ist rechtsextrem und so weiter und so fort. Dann kommt der Afonso und so weiter und sagen, nee, uns geht es jetzt erstmal darum, um die Strobel und diesen hergeleiteten, konstruierten Krempel davon, ich habe drei Herzchen gesetzt, ich bin ein Nazi. Und dann kommt ihr wieder mit eurem Kulturkampfkrempel und sagt dann so, ja, Hilfe, die wollen es nicht einsehen, dass er ein Nazi ist, obwohl er drei Herzchen gesetzt hat. Und jetzt müssen wir aber dahin zurückkommen. Und wenn wir nicht dahin zurückkommen, dann ist das Nazi und rechts und rechts, rechts, Vielleicht sollte Twitter einfach für bekennende Rechte so ein kleines Hakenkreuzchen hinzufügen, dass die klicken können, wenn sie was mögen, dann wäre eigentlich von vornherein klar. Der Beitrag hat 12 Hakenkreuze, 30 Herzchen und ist 15 Mal retweetet worden. Ja. Dann könnte die Frau Strobel sich die Arbeit sparen auch irgendwie. Und jetzt wollen Sie mir hier noch erklären, dass der Typ halt wirklich auch ein Rechter ist und dass das kein Versehen war. Ich meine, Rechtsextremismusforscherin, die sieht doch sowieso überall einen Nagel, wo sie mit ihrem Hammer draufhauen kann. Ich bin fest überzeugt, dass der Grund, warum diese Leute halt so krass gleich alle als rechtsextrem bezeichnen, ist, weil sie selbst dadurch einen größeren Feind haben, den sie besiegen können. Und wenn sie dem auch nur irgendwie einen Artikel widmen, dann haben sie schon einen Kulturkampf betrieben und haben gewonnen. Und das ist voll gut. Das ist richtig so komfortmäßig. Es ist ekelhaft, dämlich, bringt nichts. Wenn der Typ ein ganz schlimmer Rechter ist, ja, dann wird dieser Artikel, der, weil er so schlecht geschrieben ist, halt im Endeffekt Leute eher für den Typen hier. Ja, ich finde auch, wenn das so eindeutig wäre mit dem, was er da geliked hat, dann wäre das vielleicht noch Ja, ein bisschen weniger skandalös. Ne? Ich weiß es nicht, ich habe es nur mit einem gesehen, aber weißt du, ja. so Kontext zu Like nehmen, heißt auch so. nicht mehr zustimmen. Ja klar, ja, Ja, aber halt, ne? weißt du, das ist ja genau das Ding. Einfach einen Kontext zu nehmen und eine Handlung in dem Kontext zu betrachten, ist eine Sache. Aber den Kontext dann sich zurechtzuschneiden und Sachen rauszufiltern und dann überhaupt nicht zu erwähnen, dass man sie rausgefiltert hat, so, das ist unehrlich und das ist Ja, das, wir was hier kommen jetzt gemacht wieder so ein wird. bisschen, Ja. naja, weiß ich nicht. Der wesentliche Für mich Vorwurf geht ist es aber mehr auch nicht. um die Konstruktion und dieses hier fand ich auch noch ziemlich bemerkenswert. Das ist hier nämlich jemand von der FAZ. Der Don Alfonso war ja früher bei der FAZ. Der redet über dieses Weikersheim. Das war, glaube ich, dieses Ding von dieser Burschenschaft oder so. Auf jeden Fall hat der ja, wie man ja auch in diesem Ausschnitt sieht, hat der Afonso ja geschrieben, dass da ja auch zum Beispiel Joachim Gauck und so weiter aufgetreten sind. Jo. Und ja, also so ist das nun mal. Ne? Also früher in der guten alten Zeit, da fand man sowas interessant, mal irgendwelche Leute einzuladen, die aus einem ganz anderen Bereich irgendwie kommen. Ne? Oder ich meine, und heutzutage, also man kann sich ja auch ein Young Turks Video angucken, um sich mal zu gucken, was bei den Links-Heinis gerade irgendwie los ist. Dann weiß man auch so ein bisschen, welche komischen Narrative und Talking Points man irgendwie reingespielt bekommt in nächster Zeit und solche Dinge. Auch ohne, dass einem der Kopf explodiert oder man denen dann da alles irgendwie unreflektiert glaubt oder so. Und dazu hat sich ja der Offizier ja auch da in diesem Spiegel-Interview, was glaube ich, auch geäußert zu diesem Auftritt, den er da gemacht hat und hat halt gemeint, dass er da auch, also das auf jeden Fall nicht so gelaufen ist, wie er wollte. Also er wollte da halt mit denen über Afghanistan reden, wo er im Einsatz war und die wollten dann mit ihm über irgendwelchen Staatskrempel reden, wo er halt nichts zu sagen hat. Ja, ich glaube, auch wenn er da inhaltlich aufgefallen wäre, dann wäre das doch auch umgegangen. Dann wäre er eher aufgefallen oder sonst irgendwas, ne? Ja, und vor allen Dingen, warum haben diese Leute kein Recht darauf, von einem Offizier der Bundeswehr, der in Afghanistan war, was über Afghanistan, den Einsatz Ja. von Deutschland da zu erfahren? Also, verstehe ich Ja, nicht. Was was soll mich denn da auch, also erklären? was ich auch nicht verstehe, ist, warum der da dieses Zentrum, klar, das ist ein rechtskonservativer Think Tank mit also mit einem ordentlichen Einschlag rechts. Die haben zum Beispiel den Ulf Kotte da und was weiß ich wen und den Kopp und so als Leute, die da sprechen. Aber deswegen ist der Bonat noch lange nicht in wirklich schlechter Gesellschaft, weil hier stehen halt auch Namen wie Papst Johannes Paul II. Na, weiß ich nicht, ob das schon viel besser ist. Huber, ja. Gerhard Schröder, Lothar Späth, Norbert Blüm. Also, da jetzt was draus stricken zu wollen, wird schwierig. Also. Ja, da, was ich da nämlich eher sehe, ist so ein bisschen euer Problem hier auch, ne? Lieber Volksverpetzer und liebe Progressive, die es nicht anders können. Ne? Also, das ist leider ein moralischer Los für euch. Wenn ihr mit solchen Leuten nicht reden könnt, aber die mit Gerhard Schröder oder weiß ich nicht wem, dann seid ihr leider in der schwächeren moralischen Position an dieser Stelle. Es tut mir furchtbar leid, dass ich euch das so sagen muss, aber es ist halt so. Ihr seid viel schlimmer als das, was ihr kritisiert. Den Eindruck, dass sie sich da in der Strobel-Geschichte so ein bisschen festbeißen, weil das andere, was der Don Alfonso da denen vorgeworfen hat, das schon ein bisschen handfester war, den Namen da hier geleakt zu haben sozusagen. Ja, weiß nicht. Das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen Wischiwaschi-Kram, weil ja, also der Typ ist ja jetzt kein Privatmensch. Der ist ein Beamter und macht Social-Media-Kram, Öffentlichkeitsarbeit. Inwieweit da sein Nachname, also weiß ich nicht, dafür bin ich nicht, das müsste jemand, der presserechtlich da versierter ist, aber für mich jetzt so als Laie weiß ich jetzt nicht, ob das, also erschließt sich das jetzt erstmal, also würde ich jetzt nicht sagen, das ist eine verbriefte Tatsache, dass das auf jeden Fall nicht geht, den Namen dann zu nennen von dem. Aber ja, was wie sie dann da rumgedruckst haben und dann jedem, der dann irgendwie sich da beschwert hat, den Namen dann direkt und das Bild von dem da hingegeben haben, das war auf jeden Fall auch schon interessant, ja. Aber ja, das deswegen, ist meines Erachtens nach auch diese Kulturkampfnummer dann halt so, ne? Ja, jetzt feuere ich das halt raus, die denken dann gar nicht weiter drüber nach. Das ist halt der Typ, an dem wir uns jetzt hier schön abarbeiten und balabala, ne? Feuerfrei. Ich weiß nicht, ob es hier war oder in der Taz, aber irgendwo hatten sie geschrieben, der Name wäre aus Versehen praktisch geleakt worden. Und ich meine, von der Bewertung her, okay, magst du vielleicht recht haben. Aber ja, aus Versehen, erinnert ja doch ein bisschen an die Dings von Stoff, aber, wo du abgerutscht ist oder so. Ne? Aber den Like, den du irgendwo gesetzt hast, ne, der kann nicht aus Versehen gewesen sein. Das muss auf jeden Fall ganz genau. Aus Versehen schreibst du den richtigen Namen, ja. Aber ein Like, den du was versehentlich so, genau, bei dem wollen immer Twitter ja auch so, ja. Gar nicht immer ja, im Eifer, oder im sonst Eifer was, des ne? Gefechts, sag ja. ich da, ne? Im Eifer ja, genau. des Kulturkampfgefechts, ja. Ja, und für den guten Hashtag im Prinzip auch, ne, der ja dran war. Naja. Akribisch Verbindung zu Strobel recherchiert, die es gar nicht gibt. Da frage ich mich aber, wie er das alles gefunden hat, wenn es das gar nicht gibt. Hm, ja. Ja, behauptet einfach. Vor allem, wenn da halt, wenn die wirklich glauben, dass da einfach nur Behauptungen sind, warum haben sie das Nötigste, so viel Zeit damit zu verbringen, zu wiederholen, dass da keine sind? Der Angegriffene, man beachte das Framing. Oh. Ja, aber Framing ist doch ein rechter Begriff. Nee, Framing ist ja gut. Wenn man framet, dass öffentlicher Rundfunk Gemeinwohlfunk ist, dann ist das ja gut. Kann man ja mal $10,000 für bezahlen. Guck mal, dass das Gegenteil wahr ist ja bereits dargelegt worden. Likes, die der Soldat zugegeben hat und selbst als falsch betrachtet. Ja, okay, also wenn du jetzt jemanden auf der Straße findest und den einfach so richtig shamest und runtermachst, dann wird er auch alles sagen, was ja, du Moment willst. Ja, Moment mal. So weit muss man gar nicht gehen. Das ist schon mal eine Frechheit schon alleine deswegen, weil sie jetzt hier das so, den Torpfosten so verschieben, dass sie jetzt sagen, es ging ja in diesem Beitrag nur um die Likes und der Typ sagt, ja, das hätte ich nicht liken sollen. Nee, ihr habt da konstruiert und das speziell mit der Strobel konstruiert, dass das auf jeden Fall was bedeutet, wenn der irgendwas liked. Und jetzt sagt ihr das Gegenteil davon, dass es ja nur darum ging, dass der da irgendwas geliked hat und er sagt ja selber, dass er es nicht hätte liken sollen. Ja, das ist genau, was ich meinte. Das ist im Endeffekt eine Kafka-Falle, die von denen aufgestellt wurde und so, ahahaha, also muss das hier, echte Rechtsradikale liken Sachen auf Twitter und auf Instagram und da, bitteschön, so sieht das dann aus und du hast das geliked, also bist du's. Und dann sagt er natürlich so, okay, ja, okay, sorry, hätte ich nicht machen sollen. Und die sagen so, haha, damit haben wir bewiesen, dass du einer bist. Ja, doch komm, ey, das ist doch keine Argumentation, ey. Das ist das Gegenteil einer Argumentation. Wo ist deine Falsifizierungsmöglichkeit? Wo lässt du dich denn falsch irgendwo nicht darstellen, sondern widerlegen? Weißt du, so. Ich finde, sie stellen zwei völlig gleiche Sachen irgendwie gegeneinander und sagen, das eine war richtig, das andere war falsch. Dass denen das nicht stimmen sollte, was der Alfonso da ausgegraben hat. Was sie ausgegraben hat, stimmt ja auch nicht hundertprozentig. Ne? Ja. Als ob eine Rechtsextremismus-Expertin schlimmer wäre als ein Rechtsextreme selbst. Abgesehen davon hat das einfach nur ein Whataboutism ist. Strobel ist schließlich auch keine Verantwortliche bei der Bundeswehr, um den es hier eigentlich immer noch gehen sollte. Eigentlich, nee, liebe Leute, eigentlich haben wir halt gemerkt, dass dieser Typ, den ihr das vorgeworfen habt, dass er in irgendwelchen rechten Netzwerken drin ist, und da irgendwelche Sachen liked, weil er sich damit solidarisiert, weil er ja weil er eine rechte Gesinnung hat. Und das ist, wie ihr euren ganzen Beitrag aufgebaut habt mit dieser Prämisse. Und das ist Bullshit. Und das hat euch der Typ selber gesagt. Und alle Leute, ne, die sich das jetzt angucken und sich drüber aufregen, die merken das, dass es Quatsch ist. Und jetzt wollt ihr hier jemanden von eurem Team, ne, die den Krempel betreibt, den ihr auch betreibt, den wollt ihr schützen und darum geht's euch. Und nicht um Wahrheitsfindung oder irgendwas anderes, sondern nur um Nebelkerzen schmeißen, Team schützen und weiterkämpfen. Ja, und Gesinnungsschnüffelei erkenne ich da irgendwie auch drin und das ist ja das auch ein bisschen, was der Alfonso dann eben auch gezeigt hat, dass es manchmal auch geht. Und die haben ja ein Faible dafür. Die haben ja doch vor ein paar Wochen hatten sie doch so einen Bericht, in dem sie in geschlossenen Facebook-Gruppen unterwegs waren und haben da irgendwelche Sachen abgeschrieben. Das war sicher nicht erst rein, aber dafür sind die Gruppen ja auch geschlossen, denke ich mal. Also sowas finde ich schon wirklich ein bisschen komisch. Uff, eine Schande für den Journalismus, das Panorama-Gate, schon in Anführungszeichen jetzt, dass Don Alfonso und ein verbündeter rechter Twitter-Nutzer jetzt konstruieren, kritisiert, dass Panorama Bonat an Strobel geoutet habe. Oh mein Gott, die in die linksextreme Ecke gestellt wird. Die wird nicht in die linksextreme Ecke gestellt, die ist da. Ja, die hat sich da selbst hingestellt. Und dann auch, das ist auch schon wieder, das ist Whataboutism, das ist Hindrehen von irgendwelchen Sätzen, dass man sagen kann, ja, hier, wir haben es widerlegt. Aber das ist vollkommen unwichtig. Das ist scheißegal, ob die das wusste, um wen es geht oder nicht. Die haben hier die liebe Natascha Strobel angerufen und hier, hilf uns mal, so was in diesem Tweet da drin stand von der Journalistin. Das ist vollkommen scheißegal, ob die den Namen von denen genannt hat. Das ist dieser dämliche O-Ton, den sie da drin hat. Der ganze Beitrag ist ja auch Bullshit. Also man muss sich auch nicht auf die Strobel einschießen. Das ist absolut wahr, ja, dass man sich auf die nicht einschießen braucht, alleine, weil dieser ganze Beitrag natürlich Bullshit ist. Deswegen heißt das Ding auch nicht Strobel-Gate, sondern Panorama-Gate. Ja, was die Panorama uns da verkaufen will, ne? Ja. Nicht zum ersten Mal. Ohnehin ergibt es sogar Sinn. Panorama wollte wohl erst einmal die Einschätzung einer Expertin über die Natur der Likes, sonst könnte man Bonat auch gar nicht damit konfrontieren. Was soll die denn da sagen? Ja, das sind Herzchen. Ja, die sind eindeutig am Recht. Wenn die eindeutig sind, dann kann man die auch selber beurteilen. Die haben die angerufen oder angetwittert oder was auch immer oder angeschrieben, damit sie genau das sagt, was sie gesagt hat. Und die wussten das auch, dass sie das sagen würde. Und das ist der Grund, warum sie das haben wollten. Das ist der O-Ton, den sie haben wollten. Den haben sie bekommen. Und klar, die sind da alle nicht unschuldig. Die können das auch nicht abstreifen jetzt auf die Strobel oder so. Das würde auf jeden Fall auch nicht gehen. Ich erinnere mich ein bisschen an die Guardian-Redaktion am Anfang von Gamergate, wo es dann hieß, wir schreiben nichts über Gamergate, bis die Aktivistin hier war, die uns gebrieft hat. Vor allem dann der nächste Satz, bei Alfonso wird es dargestellt, als sei es irgendwie ein Verstoß gegen den Pressekodex. Naja, du kannst schon das machen, stoßen. Also nur weil du jetzt eine Person irgendwo mal eine Expertin, wie du sie nennst, da rangeholt hast und dann Analyse betrieben hast und so. Ja, die Qualität der Analyse selbst ist halt gammelig und das ist halt irgendwo Pressekodex, Mann. Ich muss extra bis nach Wien fahren, um eine zu finden, die das dann auch bestätigt, dass du gehen möchtest. Also, Junge. Also ganz ehrlich, Mann, eine Expertin reinholen, von der man schon ganz genau weiß, wie sie argumentieren wird, weil sie nicht meinungsneutral ist, ist doch keine Expertin, Alter. Experten sind, die sind Junge. Und dann hier, ja, er wirft Panorama-Redakteurin Walter vor, einige Stunden vorher Bonats Namen bekannt gemacht zu haben und macht aus ihr Pass pro Toto den Sender selbst. Aber ihr oben, die gleich den Poschard in der ersten Zeile mit reinziehen. Es ist so lächerlich. Was war hier eigentlich? Ja. Das ist ja ein Archiv. Was war da? Waren da Bilder? Ja, wahrscheinlich. Ja, da waren Screenshots da. Auf den Screenshots kann man seinen ganzen Namen lesen. Ja, Don Alfonso prangert das an und schlachtet das breit aus. Ja, geil, das schlachtet er breit aus. Nee, tut er nicht. Das ist vollkommen normal, dass man das nicht macht, Mann. Den ganzen Namen reinpacken, ja, gut. Davor aber noch sagen, ja, hier, der Don Alfonso, der meint, das sei Verstoß gegen Pressekodex. So, uff, Alter, was habt ihr für einen Pressekodex? Heiße Luft, während Don Alfonso in seinem Likes und Verbindungen wieder aus. Tut mir leid. Ja. Ach, schade, okay. Ja, während Don Alfonso in seinem ersten Artikel die rechtsextremen Likes und Verbindungen Bonats auf harmlose 3 Likes reduziert. Ach komm. Und dabei alles andere verschweigt. Alles andere, ne? Die ganzen anderen Dinge, die da waren. Ne? Die ganzen anderen. Dabei ist ja quasi bewiesen, dass der Bonat rechts war, ne? Wisst ihr ja alle. Deswegen mussten sie eine Expertin fragen, weil ja bekannt war, dass der rechts war. Wegen Weikersheim. Nö, ich meine, das hat Panorama ja recherchiert und aufgedeckt, ne? Und jetzt wollen die Leute nur ablenken davon. Unglaublich, wie das formuliert ist. Unglaublich, dieser ganze Bullshit. Ich meine, man hat es ja schon häufig gesehen, aber das ist so ein Schmierstück, so ein dreckiger Bullshit, was sie hier verzapfen. Und dann wird dann noch umgedreht. Alfonso hat Falschbehauptungen über Strobel verbreitet, sie in die linke, linksextreme Ecke gestellt. Und hier ist die größte Heuchelei, hat sie zum Artikel nie um eine Stellungnahme gebeten. Sein Artikel ist eine Kolumne. Das ist kein berichtender Artikel, das ist eine Kolumne. Ja, hätte er ja witzeshalber 3 Stunden vorher oder so machen können. Raushaut. Frau Strobel, möchten Sie sich dazu äußern? Danke, tschüss. Ja, aber wenn er die anruft, ist das wahrscheinlich auch schon wieder eine Bedrohung. Ja, genau. Dann hat er mich angerufen. Woher hat er Angst meine Nummer, gehabt. Ja. Oh mein Gott. Woher hat er die Nummer? Und mein verstorbener Vater hat gesagt, er hat Angst. Er ist eingeschüchtert. Don Alfonso rief also Panorama vor, eine Schande für den Journalismus gewesen zu sein, ja. Weil sie Dinge ohne Beleg behauptet haben, die es gibt. Die es gibt. Die drei zur Erinnerung, die drei Herzchen, ja. Ja. Die drei Hakenkreuzchen. Ja, what about this? Okay. Kein Wunder, dass ihr Vater tot ist. Wären sie meine Tochter, wäre ich auch lieber tot. Das ist also, das ist die Einschüchterung des verstorbenen Vaters, nehme ich an. Wahrscheinlich. Nett ist es nicht, okay. Aber, ja. Muss man sich davon bedroht fühlen. Ich meine. Oh Gott. Ist ausgebuddelt. Ja, vor allem, ist das nicht. Vor allem jetzt dieses, warte, dieses wird ausgebuddelt, okay, ist aus der Drachenbubble ein Ding, okay, das auf den Vater von Rainer ist es bezogen, Rudi wird ausgebuddelt, Rudi ausbuddeln, ja, okay. So, das ist im Endeffekt einfach ein fucking Troll, okay, das ist einfach ein fucking Ja, gut, das Troll. Auch war, ne, also. Sie veröffentlicht das auch alles noch, oh ja, und vor allen Dingen, das hier. Und das sind jetzt die Leute irgendwie, die in Don Alfonso gelesen haben oder was und deswegen jetzt meinen, sie müssen deinen Vater ausbuddeln oder wie? Boah, die Verbindung ist aber auch recht locker, würde ich sagen. Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Das sind irgendwelche Leute, die merken, dass da ein Drama abgeht und die dann da mit Dramen wollen, schön Öl ins Feuer gießen. Und das ist auch schon wieder parallel zum Gamergate übrigens. Jo, wer das dann war, weiß man ja auch nicht genau. Ja. Es gibt auch Drohungen gegen meine Kinder. Ja, okay, erzählt sie ihren Kindern, was Twitter ist. So, ich meine, stell dir vor, du bist das Kind von Strobel einfach. Davon so wird vom Nazi gelesen, ja, das ist ja auch eine Straftat. Als nächstes dürft ihr Bilder über sie berichten, dann sprechen sie auch Nachbarn auf ihre linksextremen Verbindungen an. Haben sie nicht ein Kind? Erfahrungsgemäß bleibt sowas in Kita und Schule ja nicht unausgesprochen. Ja, das ist doch im Endeffekt auch jetzt keine Drohung gegen das Kind erstmal, sondern es ist halt rückgespiegelt, das, was diese Cancel Culture macht, ja. Das heißt halt, okay, wenn Sie ja sowas von den Identitären liken, haben Sie da keine Angst, dass das Ihr Arbeitgeber erfährt oder dass die Leute darüber sprechen? Das kommt doch von denen ständig. Ja. Das Ding ist, das heißt, etwas bleibt nicht unausgesprochen. Drohung gegen meine Kinder, ja. Hm. Leute, das Gegenstück, um sich vor eben Cancel Culture zu schützen, ist das Victim Culture Ding. Dass du einfach sagst, hey, Moment, ich kann nicht gecancelt werden, ich bin eigentlich ein Opfer. So, was ist denn das für eine Überschrift? Don Alfonso hat von Nazi gelesen. Alter Schwede. Ja, also, Nazi gelesen. Ja, Volksverpetzer wird von Kommunisten gelesen. Könnt ihr auch Gift draufnehmen. Nein, wird von Kommunist gelesen. Was ja überhaupt gelesen wird. Ja, von uns jetzt zum Beispiel. Schlimm genug. Und Nazis können doch gar nicht lesen. Auch wahr. Nicht jede Person, die das geteilt hat, ist dadurch aber automatisch problematisch. Aber der Bonat schon, ne? Ja, der sofort. Geliked, der hat ja nicht mal geteilt. Da müssen wir jetzt wieder zurückkommen zu der Debatte, weil das hat der Superjournalismus von Panorama ja gezeigt, so wie die Strobe ja auch gesagt hat in ihrem O-Ton, dass das auf jeden Fall was bedeutet. Und alles andere bedeutet überhaupt nichts. Ne? Also du kannst dich auch hinstellen und sagen, ja, hier, Demokratie ist schlecht fürs Klima und so, oder ich, an den genauen Wortlaut kann ich mich nicht mehr erinnern, was hier die Gretel und Hänsel rausgehauen haben letztens. Und als der Maaßen es dann verteilt hat und gesagt hat, es könnte so verstanden werden, dass man da gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung vorgehen möchte, da gab es auch 1000 Empörte bei Twitter, die gerufen haben, wie kommt der nur darauf, das kann nicht sein und was meint er denn, der alte weiße Mann, bla bla bla bla bla. Ich finde aber auch diese linke Sprache echt super klasse, weißt du, diese Pseudo-Intellektuelle. So das Problem, diese Whataboutismen, die teils falschen Anschuldigungen, diese Verharmlosung des Falls Bonatz, dieses Aufblähen von Nichtigkeiten zum Skandal werden gern von Rechtsextremen, ist hinten aufgegriffen und Projektion. Das ist so eine heftige Projektion. Ja. Aufgreifen von Nichtigkeiten. Ja, ihr habt euch bei Republika hingestellt, also jetzt nicht der Verfasser von dem Beitrag, aber auch so Leute aus dem Milieu, und habt euch darüber aufgeregt, dass der Sellner da irgendwie Kartoffeln schält. Ja. Und jetzt kommt ihr hier mit drei Herzchen und so ein Kram. Und ihr beschwert euch darüber, dass Nichtigkeiten aufgebläht werden. Ja, der Bonat hätte doch auch schon geärgert oder so, ne? Direkt auf Republika. So nämlich stand gemacht, obwohl er nicht sollte oder so, ne? Nee, das war ja so, also wenn ich mich richtig erinnere, war das ja so, dass die Republika, da kann man ja alles Mögliche mit Geld kaufen, wenn man das gerne möchte. Unter anderem, das hat ja Sascha Pallenberg vor ein paar Jahren da mal aufgedeckt gehabt, dass da diese Firma von dieser EO GmbH mit diesem Adblock Plus, dass die sich da ein Panel gekauft hatten und das aber nur unter Partner-Talk oder sowas da lief und nicht hingeschrieben wurde, dass das halt bezahlt war. Und genauso gibt es auch irgendwelche Stände und da hatte die Bundeswehr da einen Stand angemeldet. Und weil die Bundeswehr hat ja auch so ein Hacker-Abwehrzentrum irgendwie betreiben die auch. Und da wollten sie wahrscheinlich neue Leute dann gewinnen dafür auf der Republika. Wobei ich das für eine super schlechte Idee hätte, aber das ist ein anderes Thema. Und da das war, soweit ich weiß, auch alles in Ordnung erstmal. Und dann haben sich halt die Leute aufgeregt im Nachhinein. Dann, es geht doch nicht. Und werben fürs Sterben und diese ganzen Talking Points, die sie da immer haben. Und dann haben sie das halt im Nachgang wieder abgeblasen. Dann sollte es, glaube ich, irgendwie noch so ein Panel geben. wo die Bundeswehr auch eingeladen war. Das wurde dann irgendwie gestürmt und die Leute, ne, wurden da halt dran gehindert, da irgendwie aufzutreten. Und dann haben sie halt so eine Demonstration, glaube ich, angemeldet, und haben dann vor dem Eingang von der Republika halt ihren Stand dann aufgebaut, den sie drinnen nicht aufbauen durften. Und da war wohl dieser Herr Böhner dran beteiligt, ja. Und das ist, glaube ich, auch dieses Ding. Und die vergessen sowas ja nie, so einen Fehlschlag. Und Ja, ich meine, das der ist, glaube ich, Donner der hat so ein Grund. bisschen. Also darüber haben schon viele Leute gemutmaßt. Und ich würde mich da definitiv anschließen. Ich halte das auch für plausibel auf jeden Fall. Man weiß es nicht, ob es so ist, aber. Dass man der Reschke kommt und dann sozusagen so ein Hitpiece in Auftrag gegeben hat oder so. So wie Was der heißt ein Donner von so Auftrag das ein bisschen gegeben? Das ist ja angedeutet ihre hat. Sendung im Ja, Endeffekt. Ne? schon Also, klar. Ja, und klingt aber schon ja, auch ganz schön aber hart, ne? vielleicht Ja. auch von dieser Redakteurin selbst, weil ich meine, diese Republika ist ja sowieso, ich nenne das ja immer den Parteitag der Medienpartei, weil die ja da alle rumhocken und sich ihre neuen Talking Points da abholen von irgendwelchen Linksaktivisten. Und das ist auch so ein Ding, wo niemand eingeladen wird, der irgendwie eine andere Meinung hat. Also, uns wurde ja schon von irgendjemandem da signalisiert, wir sollten doch einfach mal einen Talk einreichen. Aber tut mir leid, ich hätte echt Angst um mein Leben, wenn ich den Heinis da sagen wollen würde, dass ihre ganze Berichterstattung zu GEMA-Geld erstunken und erlogen ist. Ich hätte da keine Angst vor, also ich hätte da keine Angst um dein Leben, wenn ich das machen würde. Das ist nett von dir. Ich kann das gerne in deinem Namen machen. Ich bin Chris. So, ich bin dahin. Ich bin Also, Chris und wohne da drüben. So sehe ich aus. solange wie du da stehst, ist alles okay. Oh, Künstlernamen sind ganz, glaube ich, gang und gäbe in der Branche. Ja. Ja, okay, so viel zu diesem Schmierstück hier. Also wir haben jetzt gerade locker eine Stunde lang über diesen ersten Artikel geredet. Sehr gut. Ja, wir haben Anne heute nicht so Wiezorek. viel, das geht Anne schon. Wiezorek schreibt Und auf es Twitter. ist noch nicht vorbei. Anne Wiezorek schreibt auf Twitter, während es einerseits natürlich super ist, dass endlich mehr darüber gesprochen wird, löst es bei mir trotzdem immer erstmal Frust aus. Denn so verdammt viele Frauen haben euch das schon lange vorher gesagt. Was redet sie? Wovon redet sie denn? Naja, vor dem Hetzblogger, über den Ja. sie ja abledern möchte. Sie nennt ihn nur den Hetzblogger. Ihr könnt euch ja selber überlegen. Vielleicht habt ihr die letzte Stunde zugehört. Das ist sicher Teil ihrer digitalen Strategie, ne? Das ist Lasst euch Digital das doch Strategist. Bitte mal endlich eine nachhaltige Lehre sein, dass wir ein Frühwarnsystem für diese beschissenen Entwicklungen Ja, sind. das seid ihr wirklich, aber nicht so, wie ihr denkt. Ja, Sondern ich Frühwarnsystem, erinnere ey, mich das da ist ja noch das, was immer an, nach hinten da hatten losgeht. wir ja damals auch einen Sonderstream gemacht mit ihrer GEMA-Gate-Scheiße, die sie da auch bei der Republika losgelassen hat, mit der Hate-Speech-Definition von der Amadeo-Antonio-Stiftung in ihrem Vortrag, wo sie dann so Sachen gemeint haben, wie Aufbau eines Handlungszusammenhangs wäre ein Beispiel für Hate Speech oder die Handlungszwangs oder so. Also, dass man jetzt so, ja, wir müssen jetzt das tun, weil dies und jenes. Und das ist genau die Scheiße, die ihr macht. Und wenn man mal guckt, wer das da geliked hat, also ich sehe auf jeden Fall sie will schick in dem Ding, dann dieser Herr Urban ist es, glaube ich, ne? Herr Urbach. Ja, Urbach, irgendwie so, ja. Der Hetzblogger hat sich lange an mir abgearbeitet. No surprise there. Ja, genau, weil Die er nämlich, heftigsten. das ist nämlich auch dieses Ding, ne? Also ich kenne den Don Alfonso halt auch schon seit Jahren vor dieser ganzen Geschichte, weil er damals, als ich noch in der Piratenpartei war, da war er halt einer von den Leuten, die dieses ganze Treiben von diesen ganzen Aktivisten innerhalb von der Piratenpartei, diesen Progressiven, die sich da auch schon mit niemandem unterhalten wollten und ganz genau wussten, was alles passieren muss und alle anderen Leute sind Nazis und so. Und da war er der Einzige, der das überhaupt wahrgenommen hat und da ein bisschen gegen angeschrieben hat. Und seitdem haben die ihn schon auf dem Zettel, seit damals. Die heftigsten Androhungen sexualisierter Gewalt bekam ich immer, nachdem er über mich geschrieben hatte. Er war sogar verantwortlich für die allererste digitale Hetzkampagne, die ich erfahren musste. Das war fucking 2007. Es passierte außerdem noch im Kontext der Blogosphäre und ohne Social Media. Wirklich öffentlich, solidarisch war damals kaum jemand mit mir. Obwohl er Moment, bereits Moment, dafür Moment, bekannt Moment, war, Moment, Moment. Moment, sie meint, ohne Social Media hat sie einen Shitstorm bekommen. Ja, was haben die dann gemacht? Briefe geschrieben? Nein, warte. Die haben ja buchstäblich Scheiße gekauft und nach Hause bestellt. So. Ja, aber das wäre ja nicht zu anderen Leuten. Standing oder so. Das wäre kein Storming. Ventilator. Es sei denn, du warst eine junge Frau, die er attraktiv fand. Dann umgarnte er dich mit seinem übergriffigen, manipulativen Geschwafel. Echt attraktiv, Anna? Übrigens auch ein klassischer Abuser-Move. Solche Männer benutzen ihre positiven Beziehungen zu Frauen bei Vorwürfen denn als Schutzschild. Ja, ich kann doch genau sagen, was er damit meint. Ja, feministische Männer. Er hatte ja dieser Frau Röntke, hieß sie, glaube ich, oder Rönnecke, auch so eine ganz schreckliche, wenn ihr mich fragt, die auch über Gamergate nur Humbug geredet hat und so. Die hat er ja mal bei sich unterkommen lassen, als sie ihr Buch geschrieben hat. Weil das ist nämlich auch so ein Ding, was ja halt bei vielen von diesen Vorwürfen immer mal wieder rauskramt. Und ja, also meistens noch durchaus zu Recht, weil wenn die ihm sagen, so ja, du hast ja einfach nur Frauen, dieser feministische Aktivismus, den kannst du einfach nicht ertragen, das reizt dich, die würdest du nur behindern. Und dann kommt er an und sagt, ich habe die Frau eher ein Bullshit-Buch hier bei mir im Haus schreiben lassen. Und jetzt regen sie sich drüber auf, dass das ein Abuser-Move wäre, darauf hinzuweisen. Ich halte es nicht aus. Vor allem ist das scheiße, weil und so viele Leute einfach gute Beziehungen gerne haben und die kommt da rein und sagt, gute Beziehung ist der erste Schritt zu schlechten Beziehungen. Und da kommen wir auch schon zum Punkt, den ich bisher in keiner der vielen Analysen wirklich wiederfand. Correct me if I'm wrong. Dass er sich nämlich überhaupt in der deutschen Blogosphäre quasi nahezu unbegrenzt so benehmen und radikalisieren konnte. Privat ist er eigentlich ganz nett. Es ist halt eine Kunstfigur und deshalb so übertrieben. Diese Verharmlosung hörte man ja viel. Dabei waren ja selbst A-Blogger von seinen Attacken betroffen. Aber sie konnten ihn wegen ihrer eigenen Reichweite auch eher ignorieren. Ist das jetzt Punching Up oder wie? Ich glaube auch. Wir armen kleinen Mädchen, die für kein Geld sich die Tweetfinger wund geschrieben haben und so. Ach, Klicks und Traffic, ach so. Und wenn wir nun auch über die Medien sprechen, die sich ihn später als bloggenden Kettenhund ins Haus holten und weiter aufbauten, dann muss klar sein, dass es wissentlich geschah, sowas geschieht nicht, obwohl, sondern weil jemand so ist. Anne erklärt es euch. Ich finde das einleuchten. Es geht um Klicks, um Traffic, um einen fucking Kulturkampf. Ding dong, ding dong. Ja, genau. Das habt ihr. Das merkt ihr, ne? Dass ihr da mit eurer Scheiße nicht weitergekommen seid. Fucking Kulturkampf. Ja, den ihr erklärt habt. Und den, wo ich mir mal wünschen würde, dass mehr Leute das rallen, dass ihr den führt und dass ihr das vor allen Dingen gegen den Liberalismus in Deutschland führt. Das würde ich mir mal wünschen, dass man das mehr merkt. Die führen gegen die Rechten, Chris. Nee. Gegen die Rechten, doch. Nee, definitiv nicht. Sagen die aber immer. Ja, sagen die immer. Schreiben sie sich 76 Mal in ihren Artikel rein, stimmt aber trotzdem nicht. Rechtsextrem. Das alles ist auch nur ein Ergebnis des Ständigen. Alles ist da eine andere auszuhaltende Meinung, egal wie menschenfeindlich es ist, Diskurshaltung. Zeigt, wie im Arsch der Diskurs schon lange ist. Und welche Machtstrukturen tatsächlich wirken. Okay, warte, an der Stelle würde ich gerne einen Haken und sagen, Anne, zurück, bitte geh auf thatsafespace.net, schau dir das an, das ist nämlich alles andere, wie du es behauptest. So, schreib mal deine Position bitte auf dahin, das muss man aushalten in einer freien Gesellschaft, bin ich voll dafür, deswegen kannst du es gern von mir aus sagen, an die Position vertreten, aber ich kann dir ins Gesicht lachen. By the way, sich dann immer noch als Opfer einer nicht mal existenten Cancel Culture zu inszenieren zu wollen. Och. Ihr Typen seid so erbärmlich. Das Einzige, was ihr selber schon lange gecancelt habt, sind jegliche Moral und euer Gewissen. Okay. Ich lache mich tot. Ich verstehe es auch nicht. Wahr sein. Was ist denn mit den Dingern, die da umgefallen sind, mit diesen Statuen und so? Ist das nicht Cancel Culture? Nee, Cancel Culture ist halt das, was ich vorhin schon meinte, dass man irgendwie sagt, so, ja, der Typ hat irgendwie mal was gemacht, was vielleicht moralisch ein bisschen fragwürdig war oder so, oder irgendein Hottag rausgehauen oder so. Und jetzt muss der komplett vernichtet werden. Der darf nie wieder in seinem Leben Bein irgendwo auf den Boden bekommen. Der darf halt irgendwelchen Sachen, die damit überhaupt nichts zu tun haben, nie wieder einen Euro verdienen oder was weiß ich nicht was. Der muss einfach komplett fertig gemacht werden und vom Antlitz der Erde getilgt werden. Und das ist genau das, was ihr ständig fordert von irgendwelchen Leuten und was ihr teilweise auch schafft. Ich hatte das mit den Statuen als Steigerung dessen verstanden. Und das Problem von dieser Cancel Culture ist halt eben die Hypokrisie. Weißt du, so Hypokrisie ist auch ein guter Streamtitel. Chris, verstehst du? Dass die Leute halt sich selbst mit anderen Maßen bemessen, weil es dann heißt, ja, wenn es einer aus unseren Reihen ist, können wir den nicht einfach so preisgeben und canceln. Ja. Das können wir nicht. Können wir uns nicht leisten, den Kulturkampf. Und das ist ja genau, was Chris meinte. So, ihr führt den Kulturkampf, weil ihr euch selbst nämlich anders bemisst als eure Feinde, ideologisch gesehen. So, es ist doch. Ach. Solange wir nicht auch das Problem Hass als Geschäftsmodell benennen, kann sich nicht wirklich was verändern, erst recht nicht zum Besseren. Ja, Antonio Amadeus Stiftung abschaffen, ja. Ach, war schön, mal wieder was von der Anne zu hören. Ja, bin auch also, voll dafür, freut Anne. Mich immer. Super, Anne. Hast du toll gemacht. Ist die auch eine alte Pommesbude, ja. Ja, kommt ja auch zum. Also, man kriegt immer die gleiche Qualität mit Mayonnaise. Das ist schon. Hass, also, der Troll vom Tegernsee. Wo hört Rainer Meier auf und wo beginnt Donald von so? Ach komm, ey. Ach komm. Ja, das ist genau so ein Hitpiece, wo es die ganze Zeit irgendwie. Oder ich glaube, der beste Satz war ungefähr: er ist schuldig, dass seine Follower. So fing er, glaube ich, an. Und habe ich eigentlich alles gewusst von dem. Oh, Artikel. Der rote Neger auf dem Dach mal wieder. Der ostafrikanische Kulturkreis als Erklärung für sexuelle Nötigung mal wieder. Habt ihr eigentlich immer nur die gleichen? Also ihr versucht es jetzt zum 400. Mal und ich lese immer nur den gleichen Scheiß. Der hat sich schon Leute, die tragen das auch noch zusammen. Das sind ja auch ihre besten Punkte. Guck mal, der hat drei Worte gesagt. Tötet ihn. Der Autor Stefan Anpalagan, das ist so ungefähr, als würde man sagen, die Expertin Natascha Strobel. Ach, guck, da ist er auch schon. Ja. Die Methode, Donner von so wieder. Ich dachte, das ist ein System. Könnt ihr euch mal einigen? Ich finde es immer schrecklich, wenn man die Nomenklatur nicht irgendwie auf Einheit bringt. Meinst du, ja? Der Talking Point muss Wort für Wort. Also, ich fand es eigentlich loblich, dass sie es mal mit eigenen Worten formuliert haben. Aber gut. Die rechte Trollmethodik. Unfug. So ein Unfug. Wer kennt es nicht, diese rechten ihre Trollmethodik irgendwie danach zu suchen, ob es irgendwelche, ob die das gleichen Kram, was sie dem Typen da vorwerfen, ob das auch auf die zutrifft, ob das irgendwelche Linksextremisten sind oder so. Diese rechte Methodik, wir kennen Trollmethodik. Schick erschien plötzlich auf dem Radar der rechtsradikalen Szene durch Donald Trump. Ja, genau. Also gar nicht durch das, was sie schon seit Jahren an Scheiße redet und wofür sie auch kritisiert wird. Nein, der Don war das. Und sogar den Zellner hat er auf sie aufmerksam gemacht. Ich kann mir so richtig vorstellen, so hier, CC Martin Zellner, damit ihr das auch weiß. Ja, genau. Verresst die mal. Heiratet Leute, kannst du hier schreiben oder so. Schälen noch eine Kartoffel. Ja, keine Ahnung. Die Sachen, die hier stehen, die klingen natürlich auch wieder relativ heftig, aber auch da an der Stelle, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ob das wirklich so ist oder ob die Ehe schon wieder vorhatte, umzuziehen und sich denkt, oh, wir haben ja hier Kulturkampf, dann kann ich das ja gleich schon instrumentalisieren und behaupten, ich hätte es gewusst oder so, weil Belege für solche Sachen an anderer Stelle gibt es nämlich. Heftig oder nicht, die versuchen doch hauptsächlich so eine Grenze der Heftigkeit zu überschreiten, die dann die Leute überzeugen soll, da auch Gesetze auf Basis dieser Umstände zu machen oder so. Der Journalist Sebastian Pertsch berichtet von ähnlichen Erfahrungen, er sei angegriffen, beleidigt, mit Hass und Häme überzogen worden. Dazu sage ich Trottel, Troll, Idiot, Depp. It's the daily grind of fearing you suck. Der Pertsch beleidigt, was das Zeug hält. Und ich weiß bis heute nicht, ob Twitter der Meinung ist, dass das eine Satire ist, Weil der kann ja Depp und Idiot und was weiß ich zu Leuten auf Twitter sagen den ganzen lieben langen Tag lang und wird nicht belangt. Und dann ärgert er sich, dass er beleidigt wird. Manche Leute sind aber echt zu blöde, um irgendwie einmal Wasser zu vergießen. Wie gesagt, hier wird einfach so falsch argumentiert, das ist so schon echt einfach unterstes Niveau, weil wenn da nichts steht, wo man irgendwas zu schreiben könnte, weißt du, so, oder selbst wenn da irgendwas Aufreißerisches steht, ist auch okay. Aber dann zu sagen, ja, weil der Typ hier so die Gruppe hat, weil er viel Reichweite hat, ne, hat er die Trolle hergeholt, so, weil er die instrumentalisiert und irgendwo hier richtet auf mich. Also, nee, nein, so funktioniert das nicht. Die Leute gehen da selbst hin, die finden das halt interessant, so Kommentare zu schreiben, ja, aber das hat mit dem Donald Trump so nichts zu tun. Und jetzt machen sie es hier schon umgekehrt. Jetzt sind es die 133 aktivsten Accounts, die beispielsweise Inhalte der identitären Bewegung auf Twitter teilen, folgen 62% Don Alfonso. Also erstmal, was bedeutet beispielsweise Inhalte der identitären Bewegung teilen? Drei das von denen teilen auch Inhalte der identitären Bewegung oder was beispielsweise? Und das ist Zeug aus, das ist aus diesem Palagan-Artikel auf dem Volksverpetzer System Don Alfonso. Ja, da haben wir schon mal damals drüber gelacht. Das ja, Wenn ihr diesen fucking Standard jetzt hier habt, dann möchte ich mal gucken, die ganzen Antifa-Accounts, die den Quatsch von der Strobel teilen. Das ist bestimmt eine Goldgrube verglichen damit. Ja, bei Donald 62% von 133 aktivsten Accounts da sind 82 Accounts. Wow, das ist netto richtig viel, voll gut. Ja, aber es sind auch nur Follower. Ich meine, richtige Experten. So, das hier ist doch Deutschlandfunk, ja, das war auch genau gut. Hier im Fall des von Recep Tayyip Erdogan und Neofaschisten attackierten Weltautors Dennis Yücel habe Poschert Ähnliches erlebt, sagte letztere vergangene Woche im Deutschlandfunk. Da war es die AKP und die AfD, Alice Weidel, Herr Meuthen und Frau von Storch. Und jetzt sind es eben Mario Sixtus, Frau Stokowski und andere, die auf der anderen Seite des politischen Spektrums jemanden öffentlich vor sich hertreiben. Den Sixtus als Opfer reinzuspielen. Beide positionieren sich on wie offline, vehement gegen rechte Positionen und Misogynie. Oh. Ja, wer sich also gegen organisierte Hetzkampagnen stellt oder darauf aufmerksam macht, ist für Poschert gleichzusetzen mit Despoten und faschistoiden Hetzern. Das mit dem organisiert habe ich immer noch nicht verstanden. Geht der Alfonso da rum und verteilt Nummern? Also du tweetest jetzt die Drohung und du tweetest was über ihren Vater und du denkst dir mal was über ihre Kinder aus oder was? Das ist so lächerlich. Das ist ein Schritt besser, als zu sagen, dass Don Alfonso eine ganze Trollfarm-Armee hat, die Bots sind und dann halt einfach eher irgendwo hinrichtet und dann kommen die. Ja, das hat bei Gamergate damals nicht funktioniert, die Argumentation. Und dann wird natürlich auch im letzten, untersten Ding dann nochmal gesagt, ja, der Don hat ja auch mal was Böses über die Welt gesagt. Und um da auch nochmal irgendwie reinzuhauen. Mhm. Ja. Kann ich nicht lesen. Boah, sind wir bald fertig mit dem Scheiß? Nee, sind wir nicht. Kleinen Moment dauert es noch, ja. Ja, das ist eigentlich, spielt auch wieder diese Kerbe natürlich rein von der Hasskampagne. Und das fängt ja schon wieder gut an mit diesem, wenn ich sowas lese, so erstmal drei Sätze irgendwie von Dingen, die objektiv stimmen. Sowas wie, die sozialen Medien sind für den Journalismus nicht bloß Gegenstand argwöhnischer Betrachtung. Sie sind längst Teil des journalistischen Ökosystems, allem Twitter und so weiter und so fort. Wenn ich sowas schon lese, dann sofort da stehen sich direkt meine Fühler auf, weil ich dann weiß, okay, nach diesen drei, vier Dingen, die offensichtlich wahr sind, ne, damit das Gehirn schon mal programmiert für den Bullshit, den dann kommt, für die ganzen Sachen, die einfach nur irgendwie ohne jeden Beleg angenommen werden, in der Hoffnung, dass man die Leute erstmal schön geprimed hat mit diesen offensichtlich wahren Dingen, dass sie dann das nächste dann auch als offensichtlich wahr ansehen. Das halte ich wirklich für eine Taktik von diesen Leuten, weil das sieht man so oft bei so Bullshit-Artikeln. Weil, was soll das sonst? Wissen das die Leute nicht oder wie? Muss man denen erstmal erklären, was soziale Medien bedeutet oder was? Weil die das sonst nicht verstehen, was das für Journalismus bedeutet. Das muss ich mir erklären lassen von einem Journalisten oder wie? Weil das sonst keiner rallt. Oma Erna, die Taz liest, weiß es nicht oder wie? Also, ja, und so ist es jedenfalls. Dann kommt halt der Bullshit angerollt. Und das ist ja auch das Ding, wo sie das Game-Dropping hier betrieben haben. Da war es. 2014, damals noch unter Fatzmark, veröffentlichte Meyer, das ist auch das Ding, sie müssen immer seinen richtigen Namen halt jetzt erwähnen, damit das dann immer schön kommt, einen Text, der sich an feministische Autorin Anne Wiczorek, das hatten wir gerade schon, abarbeitete. Ja, dann vielleicht mal sagen, was er dann daran auszusetzen hatte, aber das war natürlich nur, weil er war nicht einverstanden mit Wiczoreks Haltung zum Umgang mit Vorwürfen sexualisierter Gewalt. Was genau waren? Die waren, glaubt einfach den Frauen und sperrt alle ein, wo die mit dem Finger drauf zeigen oder so. Aber der Text war von einer Kritik oder Argumentation weit entfernt, behaupten wir jetzt einfach mal. Gezielt diffamierte Maya Wiczorek als selbststilisierte Aufschrei-Initiatorin. Ja, also sie hat einen Grimme-Preis gewonnen mit ihrem Aufschrei-Blödsinn. Was ist das denn für eine Diffamierung, selbststilisierte Aufschrei-Initiatorin? Und verglich sie mit dem Verschwörungsideologen Akif Birinci. Das Ist der hatte nicht mehr Autor? ich. Ja, nee, jetzt nicht mehr. Jetzt Verschwörungsideologe. Und das halte ich übrigens für eine gute Idee. Weil der Typ erinnert mich auch an die. Also ich war ja mal im Bundestag bei einer Veranstaltung von den Grünen, wo die Wiczorek auch zugegen war, wo es um Feminismus ging und so. Und da hatten sie so ein Video, wo der Pirinci auch drin vorgekommen ist. Und der hat da nur rumgeraucht und irgendwelchen Krempel erzählt. Da habe ich auch gedacht, so ein Unsympath. Und so wollten die es halt auch eben auch aussehen lassen. Aber den Krempel, den der Typ erzählt, und den Krempel, den ihr erzählt, das ist zwar zum gleichen Thema auf zwei unterschiedlichen Seiten, aber es ist beides nicht besonders beeindruckend. Also. Und von daher finde ich das eigentlich ziemlich cool, die miteinander zu vergleichen. Das geschah im selben Jahr wie Gamergate. Dum, dum, dum. Orchestriert, genau. Also Fällen von orchestrierten Mobbing gegen Feministinnen, laut diesem Taz-Artikel hier, was nicht stimmt. Die Sexismus in der Videospielszene beklagt hatten. Ja, definiere Orchestriert ist auch nochmal Sexismus. draufgesetzt, ne? Naja. Ich würde sagen, die Sexismus in der Videoszene gefordert und betrieben haben. Es war also bekannt, dass Texte in entsprechender Tonlage die konkrete Person, zumal Feminist, in der Art hervorheben, solches auslösen. Laut denen, Meinen die ja. die Gamers-Adet-Artikel oder wen meinen die Nee, die genau? meinen die Hasskampagne, wo wir damals alle Welche, dabei ja, aber waren. da, welche Artikel sind denn da erschienen? Ja, weißt du, der Milo hat uns halt all das Gehirn gewaschen, später dann irgendwie. Das habe ich übrigens die Woche bei Twitter schon geschrieben gehabt, dass ich da noch drauf warte, dass wir den Alfonso mit dem Milo vergleichen, beziehungsweise Breitbart mit der Welt. Weil das Ja, würde und wir eigentlich deswegen richtig bei der passen. UNO. Das würde eigentlich Ja. richtig passen, weil, also aus oberflächlichen Gründen auf jeden Fall, weil halt eben, ne, Alfonso macht so ein bisschen kokettiert damit, dass er ein bisschen Geld hat und so. Und so ein bisschen schnelle Persönlichkeit ist, und das war bei Milo ja auch so. Und das ist ein bisschen Selbstdarstellung, oder im Fall von Milo ein bisschen viel Selbstdarstellung. Und Springer und Breitbart haben zumindest so viel gemeinsam. Ja, erstmal so ein bisschen Sensationsberichterstattung, würde ich halt sagen, in manchen Fällen. Also ist bei der Welt nicht so sehr, aber Bild auf jeden Fall. Bild sieht auch vom Logo her so ein bisschen aus wie Breitbart. Und ja. Und dann von Milo und Don auf jeden Fall dieses Ding, dass in einer Zeit, wo dieser Kulturkampf geführt wird und die dann ihre Salven abschießen und sich denken, haha, keiner kann uns killen, und ihre Hegemonie aufrechterhalten wollen, einer reingrätscht und sagt, nein, diese Leute, die jetzt Anschuldigungen vornehmen, die haben erst recht den Dreck am Stecken, weil das war bei Milo damals so. Und da hätte ich mir auch gewünscht, dass es jemand, ein bisschen seriöserer Journalist, vielleicht gemacht hätte, so wie ich mir bei solchen Sachen auch denke, es muss vielleicht nicht unbedingt ein Blogger sein, sondern vielleicht, ne, also jemand, der so normale Artikel jetzt schreibt, sage ich mal eher. Aber ja, und das passt eigentlich wie die Faust aufs Auge an der Stelle. Das war genau dieses Ding. Und da haben sie dann auch behauptet, der Milo würde den Hassmob orchestrieren und so. Hat natürlich auch überhaupt nicht geholfen, dass der scheiß Bannon in seinem dämlichen Buch irgendwie geschrieben hat, er hätte irgendwie alle mobilisiert über Gamergate, was vollkommener Humbug ist. Und ja. So viel Ja, zu dem orchestriert Thema. finde ich auf jeden Fall schon krass. Orchestriert geht schon ein bisschen weiter als die bisherige Berichterstattung über inszeniert oder sowas Nee, das ist sozusagen. genau das, was sie die ganze Zeit schon Orchestriert. sagen. Ne? Also, das ist nichts Neues. Ja, bei dieser Geschichte hier, das ist hier von der Frau Strobel, ein Interview, glaube ich, mit der. Und was ich hier zum Beispiel schon bemerkenswert war, ist, dass sie hier Natascha Strobel über Weltkolumnist Don Alfonso hat offensichtlich ein Problem mit Frauen diese Überschrift ausgetauscht haben. Geiles Framing, ne? Weil hier heißt es nämlich dann plötzlich Natascha Strobel, als würde ich permanent in den Abgrund schauen. Ne? Das sind gleiche Artikel. Aha. Und ja, aus irgendeinem Grund haben sie das geändert. Weiß ich, vielleicht so eventuell Persönlichkeitsrecht oder so, dass es vielleicht üble Nachrede ist oder so. Mhm. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Offensichtlich war nie. Ja. Ja, brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr drauf eingehen weiter, aber das mit der Überschrift fand ich schon bemerkenswert. Was, ja. Und die Amadeo Antonio Stiftung war auch dabei, hat sich hier solidarisiert mit der Frau Strobel. Wer hätte es gedacht, die Amadeo Antonio Stiftung, die für etwas ist, was eine Linksextreme, die behauptet, die Liberalen würden nur Mimikry betreiben, dass die das prima findet, was die Frau Strobel für eine Arbeit macht, dass es einfach nur gegen Rechtsextremismus ist. Finde ich interessant. Sollte sich vielleicht auch der Herr Strasser, der Bundestagsabgeordnete von der FDP, der leider an diesem unrühmlichen Panorama-Artikel mitgewirkt hat, in dem Zuge, dass er da sich hat filmen lassen, wie er dann irgendwie den Rücktritt fordert von dem Offizier, ja, und der sich da ja auch für den Rechtsextremismus-Experten der Bundestagsfraktion der FDP hält, würde ich mal sagen. Ich hatte da an einer Online-Veranstaltung mal teilgenommen, wo er so ein bisschen da was erzählt hat. Da war auch eine von dieser Beratungsstätte in Niedersachsen, da ist, glaube ich, die da irgendwie betrieben wird, von der Amadeo-Antonio-Stiftung, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und das Zeug, was er da erzählt hat, immer neurechte Bewegung, das war jetzt nicht unbedingt verkehrt. Aber das war halt auch dieser wirklich eins zu eins dieser Krempel, den die halt alle erzählen. Aber die Antonio und so, genau das gleiche Gerede, was meines Erachtens nach überhaupt nicht zielführend ist, am Thema komplett vorbeigeht und halt potenziell dazu führt, dass man halt alle möglichen Leute da mit rein subsumieren kann, um dann einen Grund zu haben, warum man die jetzt ausschließen muss aus dem Diskurs oder so. Und das finde ich echt schade, dass dann Liberale auf so einen Krempel reinfallen. Und ich finde es bemerkenswert, dass hier aus den Drohungen gegen ihre Kinder, die wir eben gesehen haben, es könnte in der Schule darüber gesprochen werden, dass sie linksextrem sind, inzwischen Todesdrohungen gegen die Kinder geworden sind. Also man kann immer noch einen draufsetzen. Ja, klar. Ja, was sie ja auch meinen, ist dasselbe Muster wie bei vielen ähnlichen rechten Angriffen. Engagierte Frauen sollen delegitimiert und zum Schweigen gebracht werden und sie aus dem Diskurs zu verdrängen. Liebe Natascha, we want to believe, dass es irgendwann aufhört und der Hass sich nicht weiter auszahlt. Nicht weiter auszahlt, weil er sich ja jetzt auch auszahlt. Ja, warum höre ich das Geräusch von Stiefeln auf Asphalt? Es ist verstörend. Gibt ja analog zu deren eigenen Methoden momentan so eine Kampagne von Defund Amadeo Antonio Stiftung oder so. Okay. Ich habe unter dem Taz-Artikel stand, glaube ich, ein Kommentar, der hat gefordert, Springer nicht zu enteignen, ist Quatsch, aber ja, Springer zu defunden sozusagen, demonetarisieren. Aber mit dieser Cancel Culture, die es nicht gibt, ja. Ja, ja, genau. Ja, also, liebe Leute, wenn ihr euch dabei ertappt, wie ihr irgendwie denkt, das ist wieder dieses Ding irgendwie gegen diese eine Gruppe von Leuten zum Schweigen zu bringen, dann hinterfragt das bitte, weil das die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich so ist und dass es nicht um die konkreten Dinge geht, die die Frau tut, oder die Person tut und es nicht in erster Linie, also dass es nicht unbedingt die beste Erklärung ist zu sagen, naja, aber wer ist eine Frau? Das sollte euch eigentlich bewusst sein, aber jo, das ist tatsächlich unverschämt. Aber das ist das geschlossene Weltbild halt eben und das ist dann die Position, von der man dann losrennt und Experte sein möchte und dann irgendwelche schlauen Broschüren macht, wo man reinschreibt, wen man irgendwie beobachten soll und so und wo man da irgendwie Partner der Politik sein will, um in alle Sachen irgendwie reinzugucken und so. Ja, und jetzt mit der Löschung von der identitären Bewegung beziehungsweise von ganz vielen Accounts von denen, ja, hat man jetzt auch ein bisschen das leichter gemacht, dass man so Leute wie den Don Alfonso in eine wie soll man sagen, in so eine Ecke drängt eben, die in so eine nicht statthafte oder so, ne? schon komisch. Ja, zu diesem Ding fand ich hier dieses diese Handreichung der Amadeo-Antonio-Stiftung ganz interessant, wo sie hier über Neurechte schreiben, Aushöhlung der Realitätswahrnehmung. Gut funktionierende Demokratien sind auf eine informierte Bevölkerung angewiesen. Spitze. Wenn ein Großteil der Bevölkerung jedoch mehr und mehr Erzählungen glaubt, die faktisch inkorrekt sind, könnte diese Fehlinformation die Basis für gesellschaftliche Entscheidungen bilden, die nicht im Interesse der Einzelperson oder der Gesellschaft sind. Hate Speech. Ein Panorama Rachel, jetzt, oder was? White Privilege. Ja. Die repräsentative Demokratie ist überdies auf eine Vertrauensbeziehung zwischen der Bürgerschaft und ihren Vertreterinnen angewiesen. Ja, das kann man nicht einfordern, das ist eine gegenseitige Sache. Ja, das muss man sich verdienen, das Vertrauen. Ja. Und staatsfundierte Kritik. Und wie sehr unser Vertrauen, der Staat uns vertraut, sieht man ja mit Corona, aber. Desinformation ein grundsätzliches Klima des Misstrauens erzeugen. Desinformation ein grundsätzliches Klima des Misstrauens erzeugen. Aber man kann sagen, guck mal da, der hat drei Likes gesetzt hier oder die Polizei, die sind rassistisch in Deutschland und diesen ganzen Krempel. Das kann man alles sagen. Das ist kein grundsätzliches Klima des Misstrauens gegen diesen Staat und die Leute, die ihren Kopf dafür hinhalten, dass wir hier frei leben können in diesem Staat. Und dass hier Recht und Ordnung herrscht. Das geht alles, ne? Das ist alles möglich, liebe Amadeo-Antonio-Stiftung, Aushöhlung der Realitätswahrnehmung. Ja. Fand ich geil, auf jeden Fall. Hat Chef so gesagt, dann machen wir das so. Ja, aber hier geht's um Neurechte, ne? Hier geht's nicht um Linksextremisten. Mhm. Also. Ja. Naja, den Herrn hatten wir eben schon bei dem Volksverpetzer. Da hat er noch mal einen draufgesetzt mit, wer sich von Tom Alfonso in Kompass justieren lässt, landet unter Verfassungsfeinden. Kann jeder wissen. Landet unter Verfassungsfeinden. Ich halte es ja, nicht. Ja, aus. Aber weißt du, wenn du Leute auf so einen niedrigen Standard setzt, haben diese Leute keinen Grund zu wollen, sich in so eine Gesellschaft integrieren zu lassen. Ja. Oder in so einer Gesellschaft. Ja, aber wenn du der Expertise von Frau Strobel folgst, die sagt, die Liberalen betreiben nur Mimikry, dann landest du nicht bei den Verfassungsfeinden, ne? Jeder. Bei Verfassungsfeinden muss ich direkt irgendwie dran denken, an den Tagesthemenbericht von vor letzter Woche oder sowas, wo sie dann 8 Minuten drüber hergezogen haben, wie scheiße das ist, dass das Paritätsgesetz da in Thüringen zurückgepfiffen wurde. Ja, Verfassungsfeinde, eh. Ja, das fand ich auch ganz gut vom Fleischhauer, habe ich nochmal eingereicht. Der sich auch. Ja, da eben drüber mokiert, dass es irgendwie ein bisschen komisch ist, wenn man mit einem falschen Kontakt dann gleich irgendwie seine Stellung da los ist oder so. Okay, ich hatte jetzt auch gedacht, dass der Soldat da wirklich rausgeflogen wäre und nicht ganz so eben nur seine Social Media Position da aufgeben sollte. Das ist nicht ganz so schlimm, aber ja, es bleibt ja trotzdem dabei, dass die ARD auf der Gesinnungsjacht ist, was ich sage. Gesinnungsschnüffelei, die suchen und finden ja dann auch irgendwelche Leute, wenn man sucht, ne? In geschlossenen Gruppen und dergleichen. Ja. Er hat auch ein gutes Argument, muss ich nochmal reingucken, glaube ich. Ja, wo versteckt sich das denn, das gute Argument? Weil ich wollte jetzt eigentlich den ganzen Meinungsbeitrag von ihm ja einfach nur wieder kauen. Nee, um Gottes Willen. Ja, wo ist es denn, weiter. Das gute Argument? Weiß ich nicht mehr, in der Mitte irgendwo okay, hin. Ja, dann. Habe ich jetzt aber leider nicht ganz parat, sorry. Das war von OPEX. Hallo, ja, ich bin OPEX, hallo. Ja, mal Themenwechsel sehr, sehr fließend, weil wir jetzt von Frauen geredet haben und wir haben über Frauen geredet, weil wir sie nicht ausstehen können und so eine weitere Art von Frau, die man nicht ausstehen kann, ja, die werden so stereotypisch als Karen. Ja, Moment, jetzt musst du aber nochmal sagen, dass das Satire ist hier, nicht dass das nachher rausgekattet wird. Ja, also hier, what exactly is a Karen and where did the meme come from? Ja, von BBC. Ist es Satire? Ist es? Was ist Satire? Chris? Was ist Satire? Ist das Satire jetzt, der Artikel, oder das wir gesagt haben, Satire? Ich habe gerade nicht zugehört. Ich meinte da einen Spruch von wegen, dass wir Frauen hassen. Nein, hä? Moment, ich dachte, das ist der Club der Frauenhasser. Wo bin ich hier? Moment. Muss weg, ja. Also ja, nein, natürlich hasst hier keiner Frauen. Aber Karens, ja, so ein Phänomen von Frauen, die mit dem Manager reden wollen und sich immer über alles beschweren, weil wenn es nicht nach Protokoll läuft und wie kannst du nur, du niedriges Wesen, mit mir reden und mir sagen, was Sache ist. Ich will den Manager sprechen, sagte die Karen. Ja, und dieser Artikel hier, der ist keine Satire. Ja, das hat mich nämlich überrascht, wenn das wäre. Da geht's, wenn du mal weiter reinscrollst in den Artikel, darum, dass so wie der Begriff Karen entstanden ist und was das bedeutet. Und gleich schon im zweiten Abschnitt steht da irgendwas von Privilege. Ja, so, also, to give some examples, so um ein paar Beispiele. Assoziiert mit der Art von Person, die halt verlangt, mit dem Manager zu sprechen, um eben die Leute, die dort arbeiten, runterzumachen. Sie ist grundsätzlich gegen Impfungen und führt rassistische Mikroaggressionen aus, indem sie zum Beispiel danach fragt, ob sie Schwarzen ihre Haare anfassen kann. So, das ist wie hier eine Karen definiert wird. Das ist auch schon irgendwo keine Ahnung, random und seltsam. Ja, schon, aber die binden das irgendwo mit Privilege zusammen, was keinen Sinn ergibt. So. Das ist ja schon eine ziemlich ideologische Zuschreibung. An sich ja. Ist eine Karen ja einfach eine nervige Person, die Nerviges tut und ja. Sinnlos ist und allen Leuten auf die mit irgendwelchen Kleinigkeiten auf den Geist geht. Das kommt ja von Goodfellas ursprünglich, oder? Ja, glaub schon. Irgendwie, also kulturell Karen ist vom Namen her, ne? Und dann ist weiter im Artikel, da ist so eine Interaktion gewesen, dass dann eine Frau dann so eine Feministin gesagt hat, ja, das ist voll sexistisch, weil da wird wieder eine Frau mit ihrem Namen Karen halt einfach runtergemacht und das kann doch nicht sein, dass dann Frauen, die sich so benehmen, halt einfach gleich so ignoriert werden können. Das kann doch nicht sein hier. Und dann, weil Karen zu verwenden als Begriff ist sexistisch, hieß es dann, ne? Und dann antwortet eine Karen drauf, eine buchstäbliche Karen, jemand, dessen Name wirklich Karen ist, darauf mit, ich als Karen erlaube, Leute als Karen zu bezeichnen, da ist nichts Sexistisches dran. Das ist also auch so einfach so ein Shitstorm gewesen, den BBC mitbekommen hat, der im Internet passiert ist, wo sich wieder irgendjemand drüber aufgeregt hat und dann hieß es, so schlimm ist es eigentlich gar nicht, aber das ist es nicht. Ein weiterer Teil ist noch weiter unten, da geht es dann um George Floyd. Hier in dem Artikel zu Karens wird George Floyd erwähnt und Rassismus. Ah, Junge, Junge. Ja, hier eine Coronavirus-Karen. Arten von Karens. Und hier, genau, da. An dem Gedenktag dieses Jahres, also Memorial Day, ne, so amerikanischer Feiertag, 25. Mai, Black Birder Christian Cooper was walking in Central Park. So ein Typ ging halt durch Central Park, New York, und hat halt eine Frau getroffen, die halt so Amy Cooper hieß. Ne, so, und die hat dann verlangt, dass dann 911 angerufen wird, also die Polizei. Ja, weil hier, die hat dann angefangen, so eine Szene zu machen, von wegen ein Schwarzer, der mit ihr einfach nur geredet hat. Und dann hieß es hier dann weiter, aus irgendeinem Grund, der dritte Abschnitt dann, George Floyd was killed by police officers in Minneapolis the same day, just hours after the Central Park incident, meaning like linking the racism of Karens, such as Amy Cooper, to the wider issue of systemic racism and police brutality. Und von wegen, musste das jetzt sein? Können wir nicht einfach einen Artikel haben, wo wir einfach nur uns über Karens lustig machen? Müssen wir? Das ist literally correlation und nicht causalization, aber gut. Ja, Causation, genau, ja. Weil einfach nur George Floyd ist umgebracht worden von Polizei, weil grob fahrlässig und so, fuck. So, und dann ist es so, am selben Tag, ein paar Stunden davor oder danach, im Central Park, irgendwo wird eine Frau rangemacht. Das ist so Männer sterben, werden umgebracht, weißt du, so Frauen am meisten betroffen. Ich weiß gar nicht, ob wir diesen Zwischenfall sogar mal als Artikel hier hatten. Es war ja ein Typ, der Vogel beobachten wollte. Und der hat den Hund von ihr mit so Hundesüßigkeiten, die er in der Tasche hatte, versucht wegzulocken. Und dann hat sie ihn halt bedroht, ja, ich rufe die Polizei und die bringt dich um, so nach dem Motto. Ja. Britische Feministin Julie Bindle, die dann gefragt hat hier, findet jemand anderes genauso wie ich, dass Karen ein Slur, also schon so eine Beleidigung ist, ne? Für so im Sinne für Frauenhasser, also die von Frauenhassern verwendet werden, so. Und dann hieß es so, nee, ist es nicht. Also wenn du mal ein bisschen runterscrollst, da ist dann der Screenshot dann dazu. Ja. Genau. Da, hier, genau, diese, da. Highly offensive putting the Karen at the end. Stick it. So, auch da wiederum, nicht einfach nur zu sagen, hey, ich finde es nicht cool, dass ihr es verwendet, sondern noch mit der Anweisung, lass es. Lass es. Hey, das ist hier ein Missverständnis. Is a blah blah reason not to wear a mask, Karen. Highly offensive putting the Karen at the end. Yeah. Stick it. Hi, Carolyn. Sorry for the confusion. Karen is the name of the colleague who responded to the query. Ja, weil das ist im Endeffekt einfach nur genau die Person gewesen vom Namen her. Ja. Und die ist einfach davon getriggert worden, weil ihr Triggerradar so sensibel ist, dass sie ja. Uff. Ja, aber ich meine, was haben die Leute gedacht, wenn man den Leuten verbietet, Kant zu sagen, dass sie dann kein anderes Wort finden? Kant, sagst du Emanuel? Genau. Okay, gut, ja. YouTube bitte nicht militarisieren. Und dann steht hier einfach genau die Aufschlüsselung zu dem ganzen Ding. Ich verstehe nicht, wieso sie so unten steht, denn dieser eine Satz, der widerlegt die Existenz des gesamten Artikels. However, people who use the term Karen, also Leute, die den Begriff Karen verwenden, so sagen halt, dass es einfach nur so ein Catch-all, also so ein Sammelbegriff ist für alle mittelalterlichen, im Mittelalter lebenden weißen Frauen. Weiße Frauen mittleren Alters. Und das ist halt auf das Verhalten der Person drauf ankommt. Und nicht einfach nur, der hat Karen gesagt, ich heiße nicht Karen, wie soll das? Ja. Ja. Und dann wurde auch eine andere Frau eben geantwortet, wie ich vorweggenommen habe. So, als die einzige Karen, die dir jetzt gerade antwortet, nein, es ist kein Problem, jemanden als Karen zu bezeichnen, so sei doch einfach keine. Weißt du, so sei doch einfach keine Karen. So, benimm dich doch einfach, weißt du, dann bist du nicht jetzt Karen bezeichnet. Boah, ein komplett neues Konzept ist erschienen. Eigenverantwortung. Jesus, Alter, was soll das denn? Ja, ich rufe nicht die Polizei, ja, und will nicht mit dem Manager sprechen. So, es ist ganz einfach. Es ist so, und dann der nächste Teil, der nächste Abschnitt. So, also wann ist eine Karen keine Karen? Wieso existiert dieser Artikel? So, das ja, fand ich halt nur ganz lustig, wollte ich mal teilen. Junge. Karen. Soll ich nochmal kurz das von dem Fleischhauer sagen? Der hatte geschrieben: Seit Donnerstag ist Oberstleutnant Bonert der Beweis, dass rechte Gesinnung in der Bundeswehr allen Ankündigungen zum Trotz seinen Platz hat, meinte Moderatorin Anja Reschke. Die Beweislage sieht so aus, als Beleg für die Vernetzung des Soldaten ins rechtsradikale Milieu präsentierte das Magazin zwei Likes, die die Redaktion nach einer Instagram-Recherche zutage gefördert hatte. In einem Fall hatte Oberstleutnant Bonert ein Foto von Büchern des rechten Antaias Verlags mit Gefällt mir markiert. Bei dem zweiten Like handelte es sich um ein Herzchen unter dem Urlaubsfoto eines Wasserfalls, das unter anderem mit dem Hashtag Defend Europe versehen war. Ein Motto, das auch bei den Rechten beliebt ist. Beide Fotos stammen vom Profil eines Instagram-Nutzers, der sich selbst als identitär bezeichnet. Es gab weder Stimmen aus dem Umfeld des Soldaten, die den Verdacht einer zweifelhaften Gesinnung bestätigten, noch eigene Texte oder Äußerungen. Das Verteidigungsministerium den Referenten auf Anfrage umgehend seines Postens enthob, wurde mit Genugtuung quittiert. Ja, so viel dazu. Ne? Ja, der war auch von dir. Ja, habe ich auch mitgebracht. Und zwar habe ich auch die Übersetzung von dem Arne Hoffmann mal eben mit reingebracht, weil das war ein bisschen mehr und das war auch ganz interessant. Ja, vielleicht auch nochmal zwei Abschnitte aus dem Artikel hier auf Deutsch, weil der ja auf Englisch ist. Ja. Viele Feministinnen und Progressive argumentieren, dass der Westen von allgegenwärtiger Frauenfeindlichkeit geplagt ist. Und tatsächlich wird diese Behauptung so häufig aufgestellt und so selten in Frage gestellt, dass sie Teil des Opferkatechismus der Linken geworden ist, der auswendig gelernt und gedankenlos abgespult wird. Die einzig wirkliche Frage ist, wie mächtig und verderblich die Frauenfeindlichkeit sei. Daten aus der realen Welt legen jedoch eine andere Erzählung nahe, die durch die Tatsache kompliziert wird, dass Männer in vielen Bereichen schlechtere Ergebnisse haben. Zum Beispiel ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie inhaftiert werden, von der Polizei erschossen, Opfer von Gewaltverbrechen werden, obdachlos sind, Selbstmord begehen und am Arbeitsplatz oder im Kampf sterben, viel höher als bei Frauen. Darüber hinaus haben sie eine kürzere Lebenserwartung, okay, ging aber um die Tests, die sie gemacht haben. Die Welt ist natürlich ein chaotischer Ort, Ungleichheiten, Sozialwissenschaft nützlich. Die Forscher präsentieren den Teilnehmern identische Informationen, die einen gewissen Einfluss auf die Fähigkeiten von Männern oder Frauen haben, während sie gleichzeitig manipulieren. Um welches Geschlecht es sich bei den Informationen handelt. Sie könnten zum Beispiel zwei Gruppen von Personen bitten, identische Aufsätze zu bewerten, wobei sie der einen Gruppe sagen, dass sie von einem Mann und der anderen Gruppe sagen, dass sie von einer Frau geschrieben wurden. Wenn Teilnehmer, die glaubten, der Aufsatz sei von einem Mann geschrieben worden, ihn als überzeugender, intelligenter, aufschlussreicher und so weiter bewerteten als Teilnehmer, die glaubten, er sei von einer Frau geschrieben worden, würden Psychologen dies als eine Voreingenommenheit zugunsten der Männer ansehen. Im Gegensatz zu den Erwartungen, aber die sich aus der Theorie von einer weit verbreiteten Frauenfeindlichkeit ergeben, deuten die jüngsten Erkenntnisse der Psychologie darauf hin, dass solche Vorurteile häufig Frauen begünstigen. So wurde beispielsweise in einer soeben im British Journal of Psychology unter der Leitung von Blair veröffentlichten Arbeit festgestellt, dass Menschen auf Forschungen über Geschlechtsunterschiede in einer Weise reagieren, die Frauen begünstigt. In zwei Studien wurden die Teilnehmer gebeten, einen populärwissenschaftlichen Artikel zu lesen, der experimentell manipuliert wurde, um den Eindruck zu erwecken, entweder Männer oder Frauen eine wünschenswerte Qualität zugewiesen wird. Zum Beispiel sind Frauen oder Männer besser im Zeichnen oder beim Lügen. Die Teilnehmer bewerteten die frauenfreundliche Forschung günstiger als die männerfreundliche Forschung. Insbesondere fanden die Teilnehmerinnen die frauenfreundliche Forschung wichtiger, plausibler und besser durchgeführt und die männerfreundlichere Forschung beleidigender, schädlicher, verstörender, naja, und von Natur aus sexistischer. Diese pro-weibliche Voreingenommenheit wurde sowohl bei den männlichen als auch bei den weiblichen Teilnehmern beobachtet und in Studie 2 replizierten die Forscher die Ergebnisse in einer südostasiatischen Stichprobe. Also irgendwie worldwide funktioniert das auch scheinbar so. In einigen unserer eigenen Arbeiten fanden wir ein ähnliches Muster für die gesellschaftlich erwünschte Eigenschaft der Intelligenz. In zwei Studien lasen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von einer fiktiven wissenschaftlichen Studie, in der ein Gen identifiziert wurde, das mit höherer Intelligenz assoziiert ist und angeblich erklären soll, warum entweder im ersten Fall bei Männern Männer bei Intelligenztests besser abschneiden als Frauen, Frauen bei Intelligenztests im zweiten Fall besser abschneiden als Männer oder drittens Männer und Frauen bei Intelligenztests etwa gleich gut abschneiden. Die Teilnehmer bewerteten die wissenschaftliche Studie als ähnlich glaubwürdig, als sie die Schlussfolgerung zog, dass Männer und Frauen gleich abschneiden und als es hieß, dass Frauen besser abschneiden, fanden die Teilnehmer die Studie weniger glaubwürdig, als sie nahelegte, dass Männer bei Intelligenztests besser abschneiden als Frauen, am wenigsten. Ja, und so weiter und so fort. Also wir haben hier bei Quillette 10, 15 Beispiele zusammengetragen, ja, wo es im Prinzip klar wird, dass dass Frauen zwar für ihre eigene Sache auch kämpfen, aber es immer auch Männer dabei sind, die ihnen dabei helfen oder so. Und dass eben irgendwie so eine Art Patriarchat da nicht so richtig zu finden ist. Ne? Eine Erklärung für diese frauenfreundlichen Vorurteile ist, dass die Menschen möglicherweise eine allgemeine Schutzfunktion gegenüber Frauen entwickelt haben. Tatsächlich haben zahlreiche Berichte in den letzten Jahrzehnten gezeigt, dass die Menschen mehr Mitgefühl für weibliches als für männliches Leid haben. Um nur einige Beispiele zu nennen, Menschen sind weniger bereit, einer Frau zu schaden als einem Mann. Frauen erhalten mehr Hilfe als Männer. Diejenigen, die Frauen schaden, werden härter bestraft als diejenigen, die Männern schaden. Und Frauen werden für dieselben Verbrechen weniger bestraft als Männer. Dad, aber das haben wir ja auch schon öfter besprochen, warum das so ist. Männer waren in der Weltgeschichte immer die Ersetzbaren. Frauen kannst du nicht ersetzen. Diese Gebärfähigkeit fehlt dir, wenn eine Frau steht. Ja, das sehe ich im Prinzip auch so. Ist nur so, dass es im Prinzip auch ein bisschen... Nur dass das ein bisschen, also eigentlich diametral der allgemeinen, des Mainstream sozusagen geht, ne? Das sozusagen dann, ja. Das auszusprechen halt, ja. Ja, und aber auch die Empirie findet raus, dass der Mainstream leider nicht recht hat, ne? Wollte ich eben auch nur gesagt haben. Ja, next. Nichts bleibt verschont. Keines eurer Hobbys bleibt verschont. Heute Brettspiele. Hier haben wir eine Designerin namens Elizabeth Hargrave, die zusammengetragen hat, warum es für POC und LGBTQ und so weiter und so fort so schwierig ist, in der Brettspielszene Fuß zu fassen. In der Brettspielszene. Ich sag's nochmal langsam. Jedes Mal, wenn jemand sagt, es ist wirklich schwer, eine Frau oder eine Person von Farbe oder LGBTQ+-Person in der Brettspielszene zu sein. Aber Mensch, ärgere nicht die Figuren, die sind doch alle geschlechtsneutral, weiß ich nicht, aber Colored sind sie auf jeden Fall. Und zu sagen, Fuß zu fassen, ist eine Microaggression gegen Fußfetischisten, okay? So, die haben es schon schwer genug, ja. Die wollen auch Fuß fassen, ja. Und dann kommen immer Leute, die sagen, das stimmt aber nicht. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Spieler oder ein Spielehersteller rassistisch, sexistisch oder homophob gewesen wäre. Und natürlich wird uns dann gleich gesagt, dass unsere Einschätzung nichts zählt. Also nur weil du diese Dinge nicht siehst, heißt das nicht, dass sie nicht passiert sind. Wenn deine Freunde dir erzählen, dass ihnen irgendwas zugestoßen ist, sagst du auch nicht, ach, das kann doch nicht stimmen, ich glaube dir das nicht. Ich glaube dir nicht, dass einer deiner Nachbarn in den Garten gekommen ist und nachts in deinem Pool geschwommen ist. Du wunderst dich doch nur mit ihnen zusammen über diese Tatsache. Also wenn mir irgendwer erzählen würde, irgendwie mein Nachbar ist über den Zaun gestiegen und ist in meinen Pool geschwommen, würde ich erstmal sagen, verarsch mich nicht, und ist da nackt drunten geschwommen. Ich das auch erstmal in Frage stellen, weil das nun mal nicht das normale Verhalten eines Menschen ist. Und gerade wenn ich Brettspielhersteller bin, ist es nicht so schlau zu sagen, ja, Frauen, Homosexuelle und Farbige haben hier mal schon mal gar nichts zu suchen bei Siedler von Catan oder so. Ja. Obwohl das Spiel natürlich in sich problematisch ist, aber das würde jetzt zu weit führen, Kolonisierung und so. Ja, aber wenn ich sowas zum Beispiel spielen würde, dann gibt es ja auch verschiedene eben Ethnien, verschiedene Geschlechter und Dynamiken und so. Das macht doch keinen Sinn für mich als Ausgrenzer von solchen Leuten mit solchen Charakteristiken, dann wenn ich solche Spiele eben spiele, die genau das haben. Ich kann auch nicht rassistisch sein oder sexistisch sein, wenn ich Spiele spiele und innerhalb von einem Spiel kein Problem mit Frauen habe. Sie hat dann 5 Beispiele, glaube ich, oder so, warum das so schwer ist. Da ist erstens, das erste Beispiel ist die sogenannte Game Night, also der Spieleabend. Ja? Die Leute starren uns an, ignorieren uns, weil sie nicht wissen, was sie mit uns tun sollen. Sie könnten so davon überzeugt sein, dass wir dort nicht hingehören, dass sie uns fragen, ob wir für den Laden, ob wir nach dem Laden nebenan suchen. Machen die bestimmt scherzhaft oder wirklich einfach als Smalltalk und nichts. Was ein fucking Unsinn. Ich habe 10 Jahre in einem Spieleladen gearbeitet. Egal, wer da reingekommen ist, ich habe niemanden gefragt, ob er den Laden nebenan sucht. Es sei denn, er hat gesagt, wo ist denn hier der Typ, der mit Pfandleihe macht. So, ja, aber Mars, guck mal, das geht um ein System von Spieler. Den einzigen, okay? So. Es geht um ein System, ja. Also überall, wo ich... Genauso funktioniert das, ja. Frauen werden angemacht, wiederholt, als wäre unser einziger Grund, dorthin zu kommen, einen Typen abzusteppen. Oder wenn wir mit einem Typen kommen, dann werden wir komplett ignoriert und dürfen nur zuschauen. Oder es wird so getan, als wären wir nur zum Zuschauen da. Das wirklich testen wollen würde, müsste man ja eigentlich verschiedene Tische haben. So an einem Tisch hält sich die Frau komplett zurück und da sieht man schon, okay, die wird irgendwo nicht aktiv mit eingebaut. Aber bei einem anderen Tisch soll die Frau sich aktiv mit einbringen. Und dann soll man schauen, ob man dann der Frau dann sagt, hey Mädel, nein, du darfst nicht mitspielen, du bist eine Frau. So, wenn das so passiert, dann könntest du da ein Argument haben, so. Aber so nicht, nee. Transmenschen werden misgendert und LGBTQ-Dingsbums-Leute werden für hetero gehalten. Zieh dir das mal rein. Die werden für hetero gehalten. Oh mein Gott. Ja. Und natürlich wird so getan, als wüssten die Leute nicht, wie man die Spiele spielt und ihnen wird geholfen und ihnen wird gezeigt, wie das geht. Und dann sind die ganz geschockt, wenn man gewinnt. Aber ja, Paulanergarten. So, wo ist denn das schlecht? Wo ist denn das toxisch? Wo kommt denn danach nach sowas, jemand zum Psychiater, zum Therapeuten hat dann posttraumatische Belastungsstörung, legt sich hin und sagt so, mir wurde erzählt, wie man das Spiel spielt. Und dann habe ich gewonnen und Leute haben sich gefreut für mich. Und wenn die Dame hier in eine Situation, so ein Spieleabend kommt und da sind keine Frauen, fragt sie sich so Sachen wie, was haben sie getan, dass die Frauen abgehauen sind und nie wieder sind. Das geht überhaupt nicht in den Köpfe rein, dass Frauen vielleicht da gar kein Interesse dran hatten oder so. Ja. Gerade jetzt so als Rollenspieler weiß ich, wovon ich rede. Dann die Spiele sind der zweite Punkt. Die Spiele, ja, sind in den Spielen auch Frauen und Pock abgebildet, wird hier gefragt. Ja. Sind die Beziehungen in Brettspielen, die Liebesbeziehungen in Brettspielen, sind die nur zwischen Weißen und Mann und Frau oder ist Mensch, auch ärgere dich nicht. Mensch, und ärgere LGBTQ? Nicht. Mein Bester, das ist ja schon wirklich so eine Sache, wo Leute treffen sich halt schon für so einen Spieleabend zusammen, wollen halt unter Freunden mal Zeit verbringen, und wenn du als Outsider reinkommst, egal ob du Mann oder Frau bist, ja, hat das einen Effekt auf die gesamte... Aber beim Malefiz liegen die Klötzchen sogar aufeinander. Ja, und es wird halt, wenn du eine Gruppe Frauen hast, die einkaufen gehen und ihr Frauenkramszeug machen, was die natürlicherweise gern machen, so wie man das mit den Kerlen mit diesen so Brettspielen da, Spielerunden, Spielenächten machen könnte, ne? Wenn du dasselbe halt machst mit Frauen und dann sind dann Kerle, die nicht außerhalb vom Laden warten, sondern nicht nur aktiv mitlaufen im Laden, sondern auch noch so irgendwo viel übereifrig sind oder sich ganz hart damit beteiligen, ne? Dann powert das die Frauen auch irgendwann mal aus. Dann sind die auch dann so von wegen, hey, ja, okay, ich brauche jetzt mal eine kurze Zeit für mich allein, lass mich kurz allein in den Laden gehen. Weißt du, ist nicht so ein Ding, dass es dann automatisch heißt, ja, hier, du kannst das, du sagst das nur, weil du Männer nicht leiden kannst, und ich wundere mich, was in deinem Leben vorher vorgefallen ist, wenn du jetzt mit mir einkaufen hast du die alle für anderen vergreult. Hm? Ja, das ist doch Quatsch, Mann, niemand denkt so. Doch. Nein, tut's nicht. Karen Hargrave. Das sind keine Menschen, okay? Das sind menschgemachte Computerbots, okay? Ich sehe das nicht ein. Das sind NPCs. Wird in den Regeln der Spieler mit etwas anderem angesprochen als mit er? Ja, das ist auch ganz wichtig für sie. Und nicht alle Unzulänglichkeiten des Spiels sind groß, oder manche kann man auch verstehen, aber das ist so ein großes, insgesamt, wenn man das alles addiert, ist das so ein großes, erschöpfendes Muster. Ich weiß ja, ich spiele Spiele, um Spaß zu haben, nicht um zu wissen, wer die designt hat oder wer dahinter steht oder ob Bube, Dame, König, wer da jetzt mit wem oder wie. Dann wird natürlich gefordert, dass auch die Leute, die Boardgames machen, Boardgames besprechen, Boardgames in der Öffentlichkeit vertreten, die müssen natürlich auch alle repräsentativ werden. Frauen, schwarz, grün, gelb, pink, LGBT. Und dann, das Allerschlimmste für Frauen ist, dass Frauen gar nicht so viel Zeit haben zum Brettspielen, weil sie mehr Care-Arbeit leisten müssen. Das ist, also da muss was dran getan werden, damit Frauen mehr Brett spielen, muss auf jeden Fall der Anteil der Care-Arbeit. Ich sehe es nicht ein, ganz ehrlich, Mann. Wenn du bei einem Brettspiel dabei bist, wenn du in der Kampagne drin bist oder du kommst komplett neu dazu, natürlich hast du keine Ahnung, was da abgeht. Natürlich brauchst du erstmal Zeit, um zu verstehen, was da abgeht. Vielleicht einfach das Kind in die Kita bringen oder so. Vielleicht hast du ja auch schon mal das Spiel gespielt, also geht ja schon. Also ich, aber. Wer da, das ist halt das Leben, Mädchen. Das ist das Leben. Ich bin in die Disco gegangen und niemand hat mich angesprochen. Ich prangere das an. Außerdem waren da nicht genug Schwarze und Pock. Oder ich bin in eine Disco gegangen und zu viele Leute haben mich angesprochen. Oder Leute, ja, und es waren nicht genug Pock und LGBTQ da. Ja, so plus. Und dann sagt sie, ihr Fazit ist, ich will, dass Brettspiele toll für jeden sind. Ich möchte mehr Brettspiele von Menschen mit diversen Hintergründen spielen. Und ich möchte, dass die Industrie massiv wächst, also die Brettspielindustrie. Und ich glaube daran, dass diese drei Dinge unverrückbar miteinander verbunden sind. Ja, dann soll sie sich doch mal, wenn sie daran so glaubt, sich ein französisches Brettspiel aus Afrika holen. Weißt du, so, wo sie keine Ahnung hat, was das ist. Aber hey, das stellt sie zufrieden. So, ich verstehe nicht, was die... Also dieses... Die lebt im Westen. Die lebt in so hauptsächlich weißen Ländern und Bereichen im Leben. So, und dann beschwert die sich über Sachen davon, die es halt da halt jetzt gerade nicht gibt, und meint, ja, weil ihr das ja schon ausschließt. Nee, nein, so nicht. So, und die Leute, die sagen, ja, so nicht, meinen das nicht im Sinne von, du bist eine Frau und deswegen so nicht. Es ist doch echt einfach wieder Gamergate von vorn. Nur weil ich eine Frau bin. Mir ist gerade aufgefallen, es fehlt irgendwie ein Teil der üblichen kritischen Dekonstruktion. Und zwar der Schwierigkeitsgrad, dass die Spiele nicht einfach sein sollen. Ich und glaub, am besten überhaupt keine Herausforderung. Oder wurde dieses Narrativ jetzt mittlerweile komplett gedroppt? Vielleicht weiß sie einfach, dass das bei Brettspielen halt nicht geht im Endeffekt. Also, weißt du, was ich meine? Weil... Dann spielen alle nur noch Halma oder Muss man das eben einrichten irgendwie. Da macht man zwei extra Punkte auf den Würfel, da steht einfach ein W drauf und das ist ein kleiner Vorteil für dich. Nee, es ist halt einfach dieses Ding, dass das Spiele grundsätzlich halt einen Sieger haben und einen Verlierer. Und sie versteht halt einfach nicht, dass so, nur weil sie jetzt gerade nicht im Gewinnen ist, heißt nicht, dass sie gerade am Verlieren ist. Und nur weil sie am Verlieren ist, heißt es nicht, dass sie ein Verlierer ist. Aber das ist für sie schon zu komplex gedacht, das nehme ich an. Weißt du, so ein bisschen das, wovon man auch runter will, ne? Ich kenne das aus dem Kindergarten so, die Spiele, die werden da teilweise so gestaltet, dass eben entweder alle verlieren oder alle gewinnen. Mit Absicht so. Ja, also ich glaube auf jeden Fall, sie hat in einem gewissen Sinne, hat sie schon verloren und in einem gewissen anderen Sinne hat sie auch nichts zu verlieren. Von daher. Ja. Du meinst, da in dem Bereich hat sie nichts verloren. Genau, das meine ich. Karen Hargrave, meine Damen und Herren. Im Endeffekt, wie wenn ich jetzt in McDonald's gehen würde und ich würde mich da beschweren, dass sie keine Schuhe verkaufen. So, die haben Schuhe zu verkaufen in McDonald's. Ich verlange das jetzt. Ja. Versuchen Sie doch mal unsere Buletten. Ja, nee, ja, überleg aber, doch mal, nee, überleg doch mal, wie viel Geld die verdienen könnten, wenn die Schuhe verkaufen würden. Ja. I want McDonald's to grow. Ja, ich will doch nur das Beste für McDonald's. Die sollen sich ausweiten in das, was ich sage. Ich habe keinerlei Marketing-Research betrieben. Ich weiß auf jeden Fall, was besser ist. Aber zufällig bin ich Vertreter für Schuhe. Ganz zufällig. Ja, ganz ja, zufällig. Ja. Warum denn nur Schuhe? Hey, man könnte auch die Hamburger, die man nicht verkauft, da könnte man die Buletten unter die Schuhe machen. Also, Sohle. Entschuldigen Sie, ich habe gesehen, Sie haben noch kein Schutzgeld, welches Sie zahlen. Wollen Sie denn welches zahlen? Komm. Das ist genau das, einfach Mafia-mäßiges Verhalten. Ja, das ist genau wie die Gender-Leute, wie in Sprachregelungen. Ach ja. Genau Mafia, ne? Na, hat jetzt in Europäern, fand ich ganz gut, eine geschrieben, dass das vielleicht verfassungswidrig ist, feindlich so. Und zwar hat sie das hergeleitet anhand der Würde, ne? Nämlich, dass man als Individuum oder als Gesellschaft irgendwie mit der deutschen Sprachgesellschaft, sozusagen Gemeinschaft, sich die Sprache entwickelt, wie man das möchte und nicht, wie das von oben vorgeschrieben wird. Ne? Und auch nicht, wie das vorgelebt wird oder so. Und das würde dann eben praktisch die Würde beeinträchtigen. Und das finde ich gar nicht mal so hergeholt. Die Würde wird da an verschiedenen Stellen bestimmt näher. Aber ja, so meinem Gefühl nach würde das schon passen. Ne? Da das von oben so oft zu oktroyieren, das ist ja auch nicht nötig eigentlich, wenn man jetzt nicht immerhin so ein starres Denken hat in solchen Dingen. Ne? Also abgesehen davon, dass es eben auch falsch ist. Aber ja, also das... Das kratzt an der Würde der Menschen, die ja ihre Sprache selber weiterentwickeln. Ne? Aus keinem, der das vorschreibt. Rechtschreibung ist im Prinzip, wenn man das jetzt als Reform heranführt, Rechtschreibung ist dann nur für die Ämter und so weiter bindend. Du kannst ja irgendwie an die Ämter mit Fehlern auch schreiben, mit grammatikalischen. Das sollte dann nur trotzdem verständlich sein, dann kannst du das schon machen. Und dann gibt es halt eben sprachlich gesehen, linguistisch betrachtet, gibt es verschiedene Prinzipien, die in jeder Sprache vorzufinden sind, weil Menschen generell überall eher so Geschwindigkeit und Dichte von Sprache verschieden bemessen. Ja, genau, das widerspricht auch noch dieser eigentlichen natürlichen Veränderung, ne? Widerspricht das natürlich auch noch. Und daran erkennt man eben diese politisch generierte Sprache. Es geht nicht nur darum, dass du eigene Worte herstellst und deine Gruppe als die deinen bezeichnest, sondern dass du halt eben jetzt Kernaspekte des willst, zum Beispiel vom generischen Maskulinum, dass du das auflösen willst, obwohl Männer noch Frauen benachteiligt oder bevorzugt. Ja, aber... Es sind ja nur Gesetze, es ist ja nur Autorität. Ja, ganz abgesehen davon wollen das ja auch die meisten Leute wirklich nicht. Ne? Schon gar nicht, dass es so ja, auch von oben kommt. Ja. Dass der Klaus Kleber das jetzt macht und so. Aber ja. Von oben. Ja, apropos nicht wollen. Genau. Ja, der hat doch eine gute Handhaltung. Kretschmann beschäftigt sich hier, also das ist so ein Statement von ihm, Ausschnitt aus dem Interview oder keine Ahnung, auf jeden Fall hat er irgendwie darüber, ich glaube bei einer Pressekonferenz oder so darüber geredet, über diesen Tugendterror, der zu nichts Gutem führt, wie in der Überschrift steht, und was er damit unter anderem meint, ist die Gendersprache. Und er sagt dann halt, dass ihm das auch schwerfällt, diese Doppelnennungen zu machen und so, und dass man da nicht so eng sehen sollte, und er beruft sich dann auch auf die Französische Revolution und sagt, das hätte da gezeigt, wohin das führt, wenn man so einen Tugendterror, also das ist dieses, wo das führt zu nichts Gutem herkommt, so wie in der Französischen Revolution. Das wurde jetzt auch viel gefeiert, so nach dem Motto, ja, der gute Mann, der hat es ja begriffen und so. Und es gibt ja auch noch vernünftige Leute bei den Grünen, was zwar zum Teil stimmt, aber was halt eben in diesem Artikel auch immer drin ist, ist dieses Ding so nach dem Motto, ja, und man darf das nicht so eng sehen. Aber auf der anderen Seite ist es halt immer verbunden mit dem großen Aber, dass die Sprache ja nicht diskriminieren soll und solche Dinge. Also es wird immer noch mit einem Halbsatz der ganzen Sache quasi immer noch so eine Berechtigung gegeben. Und deswegen muss ich dem Herrn Kretschmann leider sagen, wird sie dieser Panzer überrollen, also früher oder später. Ja, das tut mir leid. Also das ist ja schön, dass sie das erkannt haben, was meines Erachtens auch offensichtlich ist, dass es halt nicht schlau ist, da so das alles so eng zu sehen. Das Problem ist nur, wenn man das aber alles akzeptiert, dass es ja nur das hohe Ziel ist und so, das ist ja genau dieses Ding, wo sich dann die Leute halt hinstellen und sagen, ja genau, das muss alles sein und deswegen ist das moralisches Absolut und deswegen muss das jetzt getan werden und wenn es nicht getan wird, dann ne, oder sonst. Ja. Und das ist halt so, genau so das, wo wir dann dieses Problem dann haben. Ich meine, was ja, denkt er denn, wie das zustande kommt? Das kommt halt so zustande, ne, dass diese Sachen, die er ja auch für richtig erachtet, dass die halt diese Leute sehen und dann, ja, das ist meistens ist das eine komplett schlüssige Argumentationskette. Es muss sein, dass wir die Sprache ändern, wegen Gerechtigkeit und so. Die Sprache wird geändert und jeder, der das anders sieht, ist gegen Gerechtigkeit und so weiter. Mit anderen Worten, es ist legitim, dagegen vorzugehen, weil wir wollen ja Gerechtigkeit haben. Und vor allem ist es so, dass das Kretschmann ja wegen der Position sich eben dann auf so eine Liste jetzt im Endeffekt wiederfinden lässt von eben solchen, die dem Typen da schon gerne haben. Ja, der ist ja auf deren Seite. Ja. Aber sobald Machtergreifung durchkommt, wird der Typ dann auch gecancelt, im besten Fall, weißt du, so wenn wirklich gewaltsame oder irgendwo durch Handlung, durch Aufstände und Revolutionen sich was ändert, ist immer geschichtlich so gewesen, dass man sich erstmal in den eigenen Reihen sauber macht. Also dann auch so, jeder, der nicht auf der Parteilinie ist, der wird auch entsorgt, erstmal intern. So, und ja, also so Sachen sind halt, ja okay, hast halt gesagt, man sollte inklusiv sein, aber du hast den Faschismus nicht aufgehalten mit deinen Worten, also dann bist jetzt der Feind. Tja, es war auf jeden Fall ein tolles Imperatorbild. Nur haben die Blitze raus photogeshoppt, die er verschossen hat aus seiner Hand. Ja. Ach ja, die Istanbul-Konvention, genau. Da gab es einen riesen Aufschrei, dass sie ja jetzt in Polen sich davon entfernen wollen. Und wir haben ja hier auch schon mehrere Stunden Material dazu gemacht, inklusive uns den ganzen Text mal durchgelesen im Sonderstream von ein paar Jahren, als das noch mit der Ratifizierung in Deutschland noch nicht so ganz weit war. Wie sie es gerne gehabt hätten. Das hat ja auch viel Bezug gehabt zu dieser ganzen Nein heißt Nein-Debatte. Ich habe auch ein ganzes Video zugemacht, wenn ich das mal erwähnen darf. Kurz zu rekapitulieren, was eigentlich unser Hauptproblem damit war, ist halt dieses Ding, dass man irgendwelche Stereotype, dass man da einfach reinschreibt, so, ja, Stereotype fügen übrigens zu Gewalt. Deswegen müssen wir überall gegen Stereotype vorgehen. Wo ich mir halt denke, so, nee, liebe Leute, das könnt ihr nicht einfach so in den Raum stellen, als wäre das eine Tatsache und dann irgendwie da auch wieder sagen, so, ja, das haben wir jetzt festgestellt, von daher marschieren. Rum, bum, bum, so, ne, wir können jetzt hier gegen die Stereotype vorgehen und wir können jetzt hier die Leute irgendwie umerziehen oder weiß ich nicht was. Tut mir leid, das ist nicht gerechtfertigt. Das habt ihr nicht festgestellt, dass das zu Gewalt führt. Das kann man nicht feststellen, das ist unmöglich, niemand kann das wissen. Was genau zu irgendwie einer Gewalt führt. Und dann ist es so, dass zwar da so oberflächlich sich der Rahmen gegeben wird, als ging es ja nur um Gewalt, aber es ist halt immer geschlechtsspezifisch wieder die Rede und da läuft es dann wieder auf Frauen hinaus. Und ja, das ist schon ziemlich ungewöhnlich. Dann haben sie dann so Sachen, lass mich erst nochmal weiter zu Ende aussehen, bitte. Und dann haben sie dann so Sachen halt da drin, dass sie dann auch meinen, das Schlimmste aus meiner Sicht war halt dieser Artikel 40, wo sie dann mit verbale und nicht verbale und so weiter Herabsetzungen und solchen Sachen dann kommen. Also quasi dann auch noch irgendwie meinen, wir müssen schon beim Reden von den Leuten wieder ansetzen, ne? So früh wie möglich irgendwie, so viel wie möglich vom Staat dann direkt eingreifen und mit der Schwert schwingen gegen die Leute, wenn die irgendwas gesagt haben, was irgendjemand nicht gemocht hat oder so. Und das natürlich auch alles wieder unter dem Gesichtspunkt Geschlecht. Also es soll natürlich nur so sein, dass das alles greift, wenn jetzt die Frau davon betroffen ist, und es soll natürlich nicht so sein, dass es greift, wenn der Mann davon betroffen ist. Und sowas kann man halt einfach nicht machen und dann sagen, dass es einem irgendwie um Gleichberechtigung oder solche Dinge geht, weil das geht nicht beides gleichzeitig, denn das ist dem entgegengesetzt. Und das wird aber in diesen ganzen Berichten und auch in diesem Bericht hier wieder, wird es so hingestellt nach, die Istanbul-Konvention ist gegen Gewalt gegen Frauen. Punkt. Also nach dem Motto, jetzt wird es hier kritisiert, mit anderen Worten, die Leute, die das kritisieren, wollen Frauen prügeln oder sind dafür, dass das einfacher ist oder und so weiter und so fort. Und das auch mit den Sachen, die sie sich hier rausgesucht haben, die haben sich da natürlich nicht unseren Stream angeguckt oder so, sondern die kommen hier mit irgend so einem katholischen Typen um die Ecke, irgend so einem Obskuren und irgendwas mit Homosexualität und gegen Gott geworfene Granate, ist ja irgendwie dieser Spruch irgendwie so. Ja, das ist das, was sie irgendwie als die Opposition davon hier hinschreiben, ne? Und was jetzt genau in Polen los ist und aus welchem Grund die da jetzt das wieder ablehnen, obwohl sie es angeblich schon mal ratifiziert hatten, erschließt sich mir nach dem Lesen dieses Artikels ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es immer noch nicht. Ich höre irgendwas von irgendwelchen obskuren Leuten in der Gesellschaft, die das wollen, weil sie so rückständige religiöse Leute irgendwie sind. Also nachdem, wie das hier dargestellt wird, das ist jetzt nicht meine Ansicht dazu jetzt. Aber ich erfahre nie eigentlich, was jetzt eigentlich der ausschlaggebende Punkt ist. Das Einzige, wo ich mich noch daran erinnern kann, vor ein paar Jahren, als irgendwie Lettland oder irgendeins von diesen Ländern, ich weiß nicht, Litauen oder so, auf Englisch, wenn ich das höre, dann schmeiße ich die immer durcheinander. Die hatten das auf jeden Fall mal abgelehnt, diese Istanbul-Konvention, mit der Begründung, dass sie da ja irgendwie schreiben würden, dass das halt historisch irgendwie die Frauen und so weiter und die Männer sind dran schuld oder so. Und das würde sich beißen mit der Landesverfassung, wo dann irgendwie drinsteht, die Söhne und Väter und so weiter und so fort sind irgendwie, haben im Zweiten Weltkrieg irgendwie uns gerettet oder irgend sowas. Also so eine Sache war es irgendwie. Und das war wenigstens mal was, wo man eher was Konkretes halt, ne? Und was auch nichts mit irgendwie, wir wollen die Frauen schlagen oder so zu tun hat, sondern ganz im Gegenteil, ne? Dass man das einfach ablehnt, irgendwie zu sagen, so, nee, wir brauchen so ein Papier nicht, wo irgendwie drin steht, die Welt ist einfach scheiße für Frauen, schon immer gewesen. Und jetzt ist jedes Mittel recht, um irgendwie denen jetzt da alle Macht zu geben, um da ist ja auch irgendwie von Schadensersatz und lauter solchen Dingen die Rede. Wo ich dann auch immer nicht weiß, was meinen die jetzt damit? Meinen die jetzt jemanden, der jetzt wirklich schwer da irgendwie psychisch terrorisiert wurde? Oder meinen die jetzt Schadensersatz von wegen, da hat mal einer einen Ausschnitt geguckt oder mich irgendwie beleidigt oder so? Weil da steht, diese Scheiße steht da ja auch halt eben drin, mit diesem verbalen und unverbalen Herabsetzen und diesem Zeug. Wirtschaftliche Gewalt. Das kann man alles halt auch so lesen. Wirtschaftliche Gewalt, genau, ist auch so ein Ding, wo man halt auch diesen Pay Gap und diese Sachen halt mit reinlesen kann. Ich kann ja nur drei Beispiele mal vom einen vorlesen. Er hat dann noch was aus der englischen Presse rausgeschrieben. Da heißt es, drei Beispiele sollten genügen. Zunächst einmal fordert eine Bestimmung, Artikel 12, die Regierungen auf, sich auf etwas einzulassen, das nur als offizielle Kulturmanipulation bezeichnet werden kann. Die Parteien, so heißt es, treffen die erforderlichen Maßnahmen, um Veränderungen in den sozialen und kulturellen Verhaltensmustern von Frauen und Männern mit dem Ziel zu fördern, Vorurteile, Sittengebräuche, Traditionen und alle anderen Praktiken zu beseitigen, die auf der Vorstellung von der Unterlegenheit der Frau oder auf Stereotypen-Rollenbildern für Frauen und Männer berufen. Ja, genau, das ist das Stereotyp-Ding, was ich gerade meinte. Genau, das lesen Sie das nochmal langsam durch. Die Istanbul-Konvention fordert mit mehr als einem Hauch von Totalitarismus, meinen Sie hier, eine vertragliche Verpflichtung der Regierung, nicht die Menschen von einer bestimmten Position zu überzeugen oder eine Auseinandersetzung darüber zu fördern, sondern administrative Schritte zu unternehmen, um ihre bestehenden Sittengebräuche, Traditionen und Praktiken auszumerzen, soweit sie nicht einer offiziellen Linie entsprechen. Ja, und das finde ich schon noch recht gut ausgedrückt. Ja. Das jetzt aus der englischsprachigen Presse, oder wie? Zweitens verlangt die Istanbul-Konvention von der Regierung, dass sie in großem Umfang in das Bildungswesen eingreift. Okay, das führt dann noch ein bisschen aus. Und Punkt 3 ist dann drittens, und das ist noch beunruhigender, ist das, was die Istanbul-Konvention zum Gender-Thema sagt. Sie bezieht sich nicht nur häufig auf Dinge wie geschlechtsspezifische Gewalt und verlangt, dass Kindern beigebracht wird, dass Geschlechterrollen schlecht sind, sondern in Artikel 3 ist eine Aussage versteckt, die besagt, dass unter Gender die gesellschaftlichen konstruierten Rollen, Verhaltensweisen, Aktivitäten und Eigenschaften zu verstehen sind, die eine bestimmte Gesellschaft für Frauen und Männer als angemessen erachtet. Es ist schwer, dies als etwas anderes zu sehen als die Forderung, dass der Staat in der Genderdebatte offiziell Partei ergreift. Im Rahmen der Konvention muss der Staat scheinbar als offizielle Ideologie die umstrittene und fast schon kultische Vorstellung des Geschlechts einfach ein soziales Konstrukt ist, als offizielle Ideologie durchsetzen. Ja, und ganz am Ende sagen sie halt auch noch, dass hier die Istanbul-Konvention schafft einen Kader von 15 Personen namens Grevio, beziehungsweise Expertengruppe, das gibt's schon, für Aktionen gegen Gewalt, ja, und häusliche Gewalt, die in der Praxis aus ausgewählten Fachleuten besteht. Da kann man sich auch dreimal ausrechnen, wer das ist, denen man vertrauen kann, dass sie mit ihren Zielen übereinstimmen und die internationalistische Denkweise teilen. So. Ja, und die sollen dann quasi feststellen, ob das richtig umgesetzt wird. Also dieses Gremium muss jeder Staat, ähnlich wie ein Arbeiter, in seiner Bewährungszeit regelmäßig über seine Fortschritte berichten, genau, und enthält seinerseits Berichte darüber, was er nach der Meinung von Grevio trotzdem besser machen könnte. Genau, so läuft das. Und das ist schon im Gange. Das war schon damals im Gange, als wir uns das erste Mal mit diesem Thema beschäftigt hatten. Da hatten wir uns diese Grevio auch angeguckt, ja. Das gehört mit dazu, ja. Das gehört da definitiv mit dazu. Da muss man leider, muss man leider auch sagen, wenn man es umsetzen muss, muss man es auch haben. Klar. Dieser ganze Spruch von wegen Istanbul-Konvention, bla bla bla, und es ist ja nur gegen Gewalt gegen Frauen, den haben wir nicht nur in unserer ganzen deutschen Journalistenschaft überall, sondern den haben wir auch in allen Parteien, bis auf die AfD natürlich. Diese Frau Hada Kühnel von der AfD-Fraktion hat sogar mal sich da eine kleine Spitze erlaubt gegen diese Istanbul-Konvention im Bundestag bei einer Debatte. Ich kann mich an den genauen Wortlaut nicht mehr erinnern, aber da haben sich die Leute auch tierisch drüber aufgeregt. Und ansonsten ist es leider so, musste ich leider auch bei mir in der FDP feststellen, dass dieser Spruch einfach so, ja, das ist ja jetzt gegen Gewalt gegen Frauen, und dann wird sofort einfach marschiert, blind. Ja, weil sollen die Leute als das wäre alles andere vollkommen egal. Es steht ja überall so. Es wird ja überall so verbreitet. Ne? Ja, es ist leider so. Aber da beißt sich die Katze halt in den Schwanz. Ne? Und da merkt man halt auch mal wieder, das habe ich auch eine Weile nicht mehr erwähnt, aber das haben wir ja auch schon mehrfach hier festgestellt, dass es ja auch so ist, dass diese Frauenräte, die es bei allen in allen Bundesländern gibt, die natürlich unterschiedliche Kompetenzen haben auf Länderebene, aber die es auf jeden Fall überall gibt, da haben wir teilweise Konstellationen, dass wirklich alle größeren Parteien mit Ausnahme von der AfD auch in diesen Räten vertreten sind mit Vertretern. Und zwar nicht alleine, da sind auch noch diverse irgendwelche Verbände da drin, teilweise halt auch dieser Juristinnenbund und diese ganzen alten Bekannten, die halt auch dann dafür sorgen, dass diese ganzen Talking Points von denen da über ihren Weg hinfinden und Journalistinnenbund und so. Und das muss man sich mal vorstellen. Da sitzen wirklich CDU-Leute neben Linksparteileuten und überlegen sich, was Frauenpolitik zu sein hat. Und dann, und aus diesem Grund habt ihr halt diese Sachen dann, die da, als wären die, ja, einfach, keine Ahnung, mit der Steintafel vom Berg runtergeholt und jetzt muss es irgendwie sein. So kommt das dann. Also es ist wirklich irre. Und es hat, tut mir leid, sowas hat mit. Das ist demokratiegefährdend, sowas, ne? Ja, ich meine, man hätte es vielleicht auch vorher stoppen sollen, ne? Dass keiner hinguckt so lange, bis es dann irgendwie echt auch ausartet oder so, ist natürlich auch ein bisschen falsch. Ne? Ja gut, da kann sich ja bei uns keiner beschweren. Wir haben den ersten Stream dazu gemacht, 2016 oder so. Ja. Also wir haben das, wir haben das lange begleitet. Wir sind da auf jeden Fall nicht schuld. Aber ja, ich meine, das ist ja das Ding. Wir reden hier irgendwie für 5000 Leute, die sich das die Woche über angucken. Und und ihr habt in allen Parteien die Leute, ja, die das irgendwo dann schon hergeholt haben und das für das einzig Wahre halten. Und wenn man dagegen redet, ist man halt Frauenhasser. Dann will man einfach, dass Frauen geschlagen werden. So können sie das dann hinstellen. Unglaublich. Also. Ermordet. Ja, die Tagesschau hat sich nochmal reingehauen, weil ja auch die Kinderstudies in Ungarn, die sollen nicht verboten werden, wie immer wieder behauptet wird, sondern die Finanzierung soll wohl eingestellt werden. und der andere Reise muss immer herhalten und dann zusammenfassen, warum das alles so ganz böse ist von denen und ganz rechts und so. Und die Kommentare dazu fand ich besonders gut. Ich glaube, der erste Kommentar war es direkt, der irgendwie meinte so, man sollte Ungarn oder Polen jetzt mal endlich richtig abstrafen dafür. Und das ist diese Einstellung der Leute, ne? Diese Repressalien, die auszupassen, Rechtsstaatlichkeit, so, ne? Verstöße Ungarns, lasch bleibt. Ja, wobei das halt eben auch, ich weiß nicht genau, was sich dahinter verbirgt. Ne? Also man hört halt auch so Sachen, dass da halt Leute irgendwie in Gewahrsam genommen werden. Das hatten wir ja auch mal in der Sendung aus dem Parlamentsabgeordnete und so mit irgendwelchen, oder das war ja irgendwie die Anklage, dass sie falsche Informationen verbreiten würden, was ich unglaublich witzig fand. Und klar, also das kann natürlich auch sein, dass es alles unglaublich Repressalien oder weiß ich nicht was ist, um da sich die Leute da vom Leib zu halten, weil wenn ich so Sachen höre wie illiberale Demokratie ist gut, was der Orban ja wirklich gesagt hat, dann dreht sich mir auch der Magen um. Also dann würde ich da auch mal genau hingucken. Aber wegen dieser ganzen Scheiße, weil man sich mit diesen Nebenschauplätzen hier aufhält und so, hat man ja auch überhaupt nicht die Möglichkeit, da irgendwie mal das wirklich erklärt zu bekommen, irgendwie auf eine Art und Weise. Also es macht sich auch keiner Mühe. Ne? Die sagen so, ja, die finden Gender Studies blöd, weil die alle rechts sind. Das ist kein ausreichender Beweis dafür, dass der Orban irgendwie rechts wäre, sozusagen, dass wenn er jetzt die Gender-Sachen einstellen will, weil er meint, das bringt dem Staat nichts. Ja, das stimmt natürlich auch. Kann man ja auch Psychologie und Soziologie setzen, das reicht ja irgendwie auch, finde ich. Ne? Ja, ich finde, man das stimmt. Also meistens nach stimmt das natürlich auch, dass das dem Staat nichts bringt. Aber es bringt auf jeden Fall irgendwelchen linken Kulturkämpfern was. Und ja. Ja, aber nur als Argument, ne, sozusagen. Ne? Ja, dass der Orban den Kulturkampf von rechts betreibt, das ist so ja relativ Art, ne? Eindeutig. Aber faktische Kritik, die teilweise an Ungarn geübt wird, ist halt sehr seltsam. Ich erinnere da gerne an diesen einen Fall, wo was geändert wurde, wie Richterposten besetzt werden in Ungarn. Und da hieß es auf einmal, oh Gott, jetzt müssen die EU-Gelder eingefroren werden und so weiter und so fort. War das nicht auch Polen, wo das war mit den Richtern? Das war in Polen gab es einen ähnlichen Fall. Aber in Ungarn war es halt so und hinterher ist es rausgekommen, was heißt hinterher ist es rausgekommen? De facto ist es so, dass in Deutschland die Vergabe der Richterposition recht ähnlich erfolgt. So, nur da gibt es halt sehr wenig Kritik dran öffentlich. Wobei Deutschland ich erinnere da auch wieder gerne dran, Deutschland ist im EU-Raum weiterhin nicht befugt, einen europäischen Haftbefehl auszustellen, weil die Gerichtsbarkeit nicht unabhängig genug von der Politik ist, laut Einschätzung des Europäischen Gerichtshofes. Ja. Na, auf jeden Fall hier diese 20 Kommentare, die da stehen. Da sind aber auch mindestens mal die Hälfte wieder ja dagegen, ne, dass Gender-Studies weitergeführt werden und äußern ein mindestens leichtes Verständnis für Ungarn und dann den Orban. Und dann schließt man halt nach wenigen Kommentaren das Ganze. Die Kommentarecke da, ne? So ist das mit der Tagesschau. Ja. Und dem Thema. Also das mit den Richtern, das gab es in Polen auch und an der Stelle ist das aber genau gleich, was die Kritik angeht von mir. Da werden halt oftmals politische Entscheidungen in Polen und in Ungarn oder in Tschechien auch halt gerne mal kritisiert, die man kritisieren kann, aber da wird sich wirklich an Kleinigkeiten aufgeregt. Genau, die lenken etwas von den wesentlicheren Dingen ab, finde ich auch, ja. Hier ist nochmal so eine interessiert Studie. Beispielsweise irgendjemanden, was in Weißrussland so vor sich geht. Darüber redet keiner. Ne? Was meinst du denn konkret? Auch nur einfach allgemein. Was geht denn in Russland vor sich, Pride? Nee, ich meine nicht Russland, sondern Weißrussland. Das totalitäre Diktatorenregime, was weiterhin vor sich hin existiert. Ja, aber in Russland passiert nichts. Ja, in Russland ist alles gut, ja. Nichts Neues an der Ostfront. Genau, ja. Ja, Mann. Workers least able to work from home are mostly men. Ja, die Leute, die halt am wenigsten von zu Hause arbeiten können, sind großteils überwiegend Männer. Was ein Patriarchat, ne? Wow. Ja, genau. Ja, das ist auch schon die Meldung im Prinzip. Viel mehr kommt da nicht. Sehr gute Meldung, danke. Ich glaube, da stehen vielleicht auch noch Zahlen drin, weiß ich nicht mehr genau, wie die Verteilung ist so. Aber ja. Ist auch eigentlich logisch zu sehen. Das Ironische ist halt, dass der Typ von zu Hause arbeiten kann auf dem Bild. Der ist Klempner vom Beruf, der arbeitet bei sich in seinem Haus. So. Ich klempne nochmal einfach ein bisschen rum. Ja, ich würde mal so spontan sagen, vielleicht hat das auch was damit zu tun, wie gut so ein Job bezahlt ist, ob man dann da im Warmen sitzt, dass man mit einer warmen Wohnung ersetzen kann. Ja, aber weißt du nicht mehr? Oder ob man irgendwie unterwegs sein muss und ja, im Keller rumkrauchern oder im Kalten oder, ne? Das wird ja auch, was beim Lohn ausmacht. Ja, aber Mammon, hast du komplett vergessen, dass bei dem australischen nationalen Fernseh-Nachrichtensender Sky News es dann hieß, ja, hier Frauen sind voll hart betroffen, weil Klima und so im Office, ne? Achso, ja. Ja, das ist ja unter Druck. Ja, ne? Wenn Homeoffice ist, ist das ja vorbei. Dann ist das genau. Selber einstellen. Ist die Klimakrise gelöst. Ja, die Klima im Office-Krise, ja. Und dass sie sich da echt beschweren konnte darüber, dass Frauen dann so einen Rock tragen, das ist ihnen zu kalt, weil der Thermostat an Männer angepasst ist. Oh Mann, das war auch ein Schmierenstück, ey. Was ist denn das jetzt? Spitze gegen Thunberg, wo war die denn? In dem Nur-Beitrag doch nicht, oder? Deutsche Forschungsgemeinschaft löscht Nur-Beitrag? Okay. Ja, wer hat den denn eingereicht? Man muss sich auch entmuten, verdammt. Ist das der Professor Dr. Maas, Nur jetzt? Oder? Loas. Nee, die Deutsche Forschungsgesellschaft macht da halt so eine Aktion zum Thema Wissen und hat den Herrn Nur eingeladen, einen Videobeitrag dazu einzusprechen. Wer ständig ruft, folgt der Wissenschaft. Der hat das offensichtlich nicht begriffen, dass die Wissenschaft nämlich sich nicht ändert, dass sie sich immer ändert, so rum. Das ist normal. Wissenschaft ist gerade, dass sich die Meinung ändert, wenn sich die Faktenlage ändert. Und dieser andere Spruch, wer ständig ruft, folgt der Wissenschaft, hat das offensichtlich nicht begriffen, wurde als Seitenhieb auf Greta und die Fridays No Future Bewegung begriffen. Kreative und dann wurde die DFG erstmal unter Druck gesetzt. Sie sollten, das wäre ja keine gute Wahl, das wäre hochgradig peinlich, unerträglich, unterirdisch. Ein Wissenschaftsleugner wie Nur, der ja praktisch in einer Reihe stehe mit Ken Jebsen, praktisch da reinzulassen, weil er gesagt hat, wer ständig ruft, folgt der Wissenschaft, hat die Wissenschaft offensichtlich nicht begriffen. Also hat der Jebsen auch ein Video da gemacht? Nee, aber das ist halt, so weit sind die Leute schon. Einfach, der gefällt mir nicht, der ist wieder Jebsen. Und wenn er mir noch weiter nicht gefällt, ist er bald wieder Hildmann. Und wenn er mir weiter nicht gefällt, ist er nicht wieder Hildmann, sondern wieder Hitler. Jetzt stellt euch mal vor, der wird wirklich gecancelt und sitzt bei ein paar Monaten beim Ken Jebsen tatsächlich zum Interview. Ja, das ist ja genau wie Radikalisierung. Das wäre echt. Ja, da gibt es schon so einige, wo ich dachte, gecancelt. Erstaunlich. Radikalisierung passiert nur dann, wenn Leute halt eben in so eine Blase reingepackt werden. Ob sie sich da selbst reinpacken oder niemals aus einer rausgekommen reingestoßen werden, weil es heißt, wir canceln dich jetzt, ist exakt derselbe Scheiß. Wenn der Endpunkt ist, die Person hat keine Kontakte zu anderen, geschüchtert wurde oder ist den Sinn dahinter nicht mehr sieht, ist das antithetisch zu sämtlichen Formen von Aufklärung. Das heißt, ihr radikalisiert dann einfach Leute und sagt, ja okay, aber es hat jetzt halt den Richtigen erwischt. Ja. Und erst hat die DFG wohl auch gesagt, nee, das ist eine vernünftige Aussage, da gibt es nichts dran auszusetzen, aber irgendwann danach hieß es dann, liebe Community, wir nehmen die Kritik und die vielen Kommentare und Hinweise ernst und haben den Beitrag von Nur entfernt. Ja. Also, Kritik und Kommentare war ein Dreckgeschmeiß, war das. Ne? Kritik und Kommentare. Ich erinnere nochmal dran, dass wir vorhin über Frau Strobel, für die das keine fachlichen oder, also die hat kein Ding verloren dadurch oder so. Und die hat direkt Leute beschuldigt und hier der Mann sagt was Sinnvolles, aber er sagt es so, dass man es als satirische Spitze, der Mann ist am Ende Satiriker, als satirische Spitze gegen Neubauer und Konsorten verstehen kann. Und das ist schon genug in unserem Land. Vielen Dank. Diese Spitze, ja. Aber welche empfindliche. Dieser Gesellschaft auf so einen Kommentar, ja, haben halt massiv solche Sachen beigetragen, wie Begriffe einzuführen. Hauptsache, man hat einen Begriff, um Leute, die eben Klima führen. Ja? Dann legitimiert man halt einfach und inflationär wird der Begriff halt verwendet. Man legitimiert halt eben die Ausschließung von Leuten, sobald man sie erkennen konnte als Klimaleugner. Egal zu welchem Ausmaß, egal in welchem Kontext, egal in welchem, der Anspruch der Aussage ist, die man tätigt. Ja, nur sagt ja nicht mal irgendwie, dass den Klimawandel nicht existiert. Das ist schon komisch, dass solche Debatten nämlich nicht geführt werden. Ne? Die Impfdebatte könnte man auch mal ein bisschen intensiver führen, so ganz allgemein. Nicht jetzt was uns angeht oder so, aber irgendwie offensichtlich überhaupt ist das für Politiker ganz klar, dass das so läuft und für viele Leute überhaupt nicht. Ne? Vor allem brauchte man keine Begriffe einführen, die man verwenden kann, eben dann, um sich selbst halt einen Bärendienst zu erweisen, weißt du, das ist halt das Schädliche dran, weißt du, die Wahrheit braucht kein Gesetz, um es zu verteidigen, du brauchst einfach nur genug Aufklärung und Sinn und Verstand im Kopf und ja, wenn dir das Bild nicht gefällt, was du dann siehst, ist okay, aber Realität und kein Wunschdenken. Der Nur hat es dann auch nochmal in einem Brief an die DFG beim Namen genannt, das Kind, er sagt, sie reagieren auf Kritik. Mit anderen Worten, die DFG unterwirft sich den Krawallmachern, die im Internet systematisch an der Unterdrückung kritischer Stimmen arbeiten, die in der Mitte des politischen Spektrums stehen. Wohin steuert die DFG? Will sie Teil einer Meinungswelle sein oder unabhängig? Mir gruselt es ein wenig. Die ärgern sich schon über die Aktion, die sie da gestartet haben. Und die Deutsche Forschungsgesellschaft hat daraufhin der Welt mitgeteilt, man sei offensichtlich zu einer falschen Gesamteinschätzung seiner Haltung gegenüber Wissenschaft und der Bedeutung wissenschaftlicher Erkenntnisse gekommen. Das ist richtig asozial. Dann noch so nachzutreten und zu sagen, ach so, der hat die Greta kritisiert. Na, dann ist er sicher, stimmt ja sicher alles, was man über ihn sagt. Ne? Und dann nehmen wir jetzt diese Meinung auch an, die wir vorher noch irgendwie gesagt haben, Herr Nur, wären Sie so nett, uns ein Video zu machen? Sie sind doch so ein rationaler, nüchterner Mensch. Ja, weißt du, genau das ist auch was. Wenn es den Medien passt, dann ist Nur überall eingeladen, ist sehr beliebt, sehr klasse. Sobald er was sagt, was dem Mainstream nicht gefällt, ist der Mainstream so allergisch drauf, dass er nicht die Grenze des Denkbaren hat, sondern direkt so des Sagbaren. Du hast es gesagt, du darfst nicht mitreden, du bist raus. So, und ich meine, weißt du, ich würde, wenn ich wollen würde, dass Leute wie Nur für seine Kommentare entfernt gehören, ja, würde ich nicht der Gemeinschaft da oder genau deutsche hier Forschungsgemeinschaft da, würde ich nicht irgendwie der Autorität zusprechen, denn die haben am Anfang falsch realisiert, dass Nur so eine aus meiner Sicht betrachtete Gefahr ist. Und wenn sie dann nachzögern, ja toll, aber der Schaden ist schon angerichtet, weißt du? So, das muss vorher passieren. Das ist ja dann genau das Argument, was die Leute ja bringen. Zuerst hieß es, kommt, wir brauchen Netz.dg, weil Internet ist kein rechtsfreier Raum. Jetzt heißt es Upload-Filter, und zwar Vorzensur zu betreiben. So, das ist einfach so lächerlich, weil man halt einfach ganz klar sieht, okay, funktioniert nicht, wir werden unsere Ziele nicht aufgeben, wir brauchen härtere Mittel. So, und, oh Mann, das ist halt echt schade. Ich würde gerne irgendwie einen Ort haben, wo ich den Nur-Beitrag immer noch sehen kann. Deswegen ist ja auch sehr gut, dass es Mirror gibt von Leuten, die dann so diese Videos hochladen. So, warum kann man nicht einfach das Video stehen lassen und sagen, hey, hier ist der Nur-Beitrag, den haben wir nur rausgeschnitten aus unserem eigentlichen gezeigten Ding. Ihr könnt euch den gerne anschauen. Wieso löschen? Ach, The New Swiss Journal Artikel, Schweizer Professor erklärt, warum bei Corona alle falsch lagen und immer noch falsch liegen. Okay. Er weist vor allen Dingen auf den Punkt hin, dass die WHO ja auch sagt, dass Leute ohne Symptome eigentlich keine Überträger von Krankheit sind und dass die Darstellung von symptomloser Krankheit, dass das irgendwie falsch wäre, weil wenn das Schule macht, hat er so als Beispiel rangezogen, dann könnten die Schüler demnächst wegen, ja, Sachen eben, die es nicht gibt, vielleicht auch zu Hause bleiben und krank machen, obwohl eben nichts ist, ne? Das ist einer der wesentlichen Punkte. Er hatte drei, glaube ich, insgesamt, drei Punkte, die er da wichtig fand. Das vor allem mit der Virenlast und auch die Kindergeschichte ist er auch noch eingegangen, glaube ich. Hat gesagt, dass eben feststellbar ist, dass zum Beispiel unter 10 ja praktisch niemand irgendwie infiziert beziehungsweise vor allen Dingen nicht krank geworden ist davon. Kinder irgendwie offensichtlich immun werden, also genau zur Immunität hat er auch noch gesagt, dass die also eigentlich auch höher wäre an verschiedenen Sachen jetzt erkennbar, zum Beispiel eben, wie gesagt, bei den Kindern. Könnt ihr euch nochmal durchlesen als Tipp so? Ja, genau. Ich fand das gar nicht so schlecht. Wollte ich auch noch sagen, weil normalerweise ich wähle ja quasi die Sachen, final aus, die Leute so eingereicht haben. Und normalerweise schrecke ich so ein bisschen davor zurück, da irgendwelche, ja, hier, alle liegen falsch, keine Ahnung, weiß ich nicht wie, Corona, bla bla bla, Sachen irgendwie mit reinzunehmen, weil ich es so ein bisschen spekulativ finde. Und jetzt hier nicht nur irgendwie die Leute in die eine oder andere Richtung irgendwie anpeitschen will. Ja. Dieses auf jeden Fall ist auf jeden Fall sehr sachlich geschrieben. Also ich habe da überhaupt nicht den Eindruck gehabt, dass man da irgendwie ja auch irgendwie agitieren will gegen irgendeine bestimmte Richtung oder so, sondern. Er hätte zum Beispiel berichtet, das ist ja sicher vielen auch nicht bekannt, dass es eben bei Tieren relativ üblich ist, mit Coronaviren zu tun zu haben und dagegen zu impfen auch und so weiter. Es gibt ja irgendwie schon Impfstoffe. Ja, und so. Ja, er hat auf jeden Fall viel Verständnis für die Sachen, die im Endeffekt irgendwie der Drosten und so weiter und so fort halt irgendwie gesagt haben, auch wenn er die halt teilweise hier halt anzweifelt in manchen Dingen. Aber und deswegen, ja, kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen. Ist aber auch ein bisschen länger. könnt ihr euch mal durchlesen. Ist eine sehr interessante Sache gewesen, auf jeden Fall. Eben eine real existierende Pandemie, die real existierende Folgen hat für real existierende Menschen, und bitte seid nicht Teil dieser Menge. Das ist ungesund, sich mit Corona anzustecken. Das fördert hier, das fördert den Schaden der Freiheit, okay, sich mit Corona anzustecken. Quarks also, hat ja auch vermeldet, dass vor allen Dingen Adipositas geschädigt sozusagen da angesteckt würden. Also dass die schwere Verläufe hätten, so glaube ich. Das stimmt schon durchaus. Das sind nämlich Komorbiditäten. Raucher betrifft das auch noch härter, so ein häufiger wahrscheinlich härter. Aber trotzdem ist es so, dass die Leute, die nichts an Problemen hatten, absolut gesund sind, einmal dieses Ding hatten und dann einfach 50% ihrer Lungenkapazität verlieren, die weitere Probleme dann daraus entwickeln, Herzmuskelstörungen. Das Ding greift einfach für Menschen auf allen Altersgruppen, und es ist halt echt einfach kein gutes Ding. Klar. Ja, und es gibt halt weiterhin auch verschiedene Varianten, und deswegen ist immer sehr schwer einschätzbar, wie ist jetzt der Verlauf und wie kann man sich anstecken und so weiter und so fort. Ja, man muss eben auch krank sein, um krank zu sein. Ne? Das sagt er vor allen Dingen. Ja. Und das finde ich auch einen ganz wesentlichen Punkt, also dass wir irgendwie uns so begegnen mit so viel Rücksicht, ist ja in Ordnung. Aber ob es vielleicht auch ein bisschen übertrieben ist, weil es vielleicht gar nicht so krankmachend ist, wenn einer nicht selber krank ist und dich ansteckt. Nee, Moment. Es wird sich einfach weiterhin an das vereinbarte Framework gehalten, und das wird eiskalt durchgezogen. So sehe ich das. Ja, das schon. Na, was haben wir jetzt? August? Corona-Monat August? Man muss einfach. Jetzt haben wir wieder Dance, einen Monat Dance, und nächsten Monat haben wir wieder einen Monat Hammer. Ne? Man muss einfach. Man muss einfach irgendwo in so einem Grenztoleranzbereich bleiben zwischen: ich lecke jede Türklinke ab, um zu zeigen, dass Corona nicht existiert, ich küsse alle auf den Mund, ich gehe auf Berlin auf Demos von zigtausend von Leuten, oder ich sperre mich zu Hause ein, ich gehe mit niemandem irgendwo raus, ich desinfiziere mich selbst von innen, weißt du? So irgendwo dazwischen bitte, menschlicher Verstand, okay? Das ist jetzt gerade die Probe dafür, was man in seinem Leben alles gelernt hat. Ja, aber also, bitte von innen desinfizieren, nur mit UV-Licht, ne, ist klar. Ja, UV-Licht, ja. So, aber hier, Partys in Städten mit Alkoholverbot gegen das Coronavirus? Fragezeichen. Tja, warum geht's hier in dem Artikel? Ja, scheinbar wollen sie Alkoholverbot machen, damit nicht mehr diese Partys von der Partyszene so viel gibt. Ja, gut. Ich war jetzt, ich habe gestern gesehen, wie die hier, die ziehen hier ans Flussufer, die Horden bei uns. Und ich weiß, wie es da danach aussieht, und wundere mich auch schon die ganze Zeit, dass sie nicht schon die ersten 2-3 Leute da rausziehen mussten, besoffen, die reingefallen sind. Also ich brauche das nicht, diese Partys. Ja, ist ja wieder die Frage, ob das nicht vielleicht so viele Leute dann irgendwie behindert, die das dann da nicht machen. Also. Weil du sagst jetzt, die 3 Leute irgendwie die Scheiße bauen. Und die anderen dürfen dann da alle dann verbüßen. Ach, ich find's halt eher erschreckend, dass denen das alles vollkommen egal ist. Also die scheinen ja keine Angst zu haben, sich anzustecken oder irgend sowas. Hm. Ich weiß nicht, ich bin nächstes Wochenende auf eine Veranstaltung eingeladen im Familienkreis und habe so meine Bedenken, ob das nicht eine blöde Idee ist. Aber so Leute gehen halt dann Samstag, Sonntag, Freitag irgendwie feiern. Naja. Hochgradig sensibel ist der Polizeizugriff auf Gästedaten. Das war eigentlich von Mammon. Weiß nicht. Aha, es werden also jetzt da Listen mit Personendaten erstellt und die Polizei will Zugriff drauf haben. Nein, doch. Genau, nein, die haben die schon genutzt. Das ist schon länger. Das ist ja der Witz, ist ja, die haben die schon genutzt. Und erst dann gab es Durcheinander, weil Leute gesagt haben, nö, eigentlich, also muss das doch, ist es ja nicht dafür gedacht. Aber also, dass die Polizei sowas machen würde, war mir relativ klar von Anfang an. Und warum auch nicht? Ich meine, die benutzen ja auch alle anderen Möglichkeiten zu gucken, ob jemand ein Alibi oder was auch immer hat oder ob er da war, wo er behauptet hat, dass er war. Ich frage mich sowieso, wie viele Leute da irgendwie Mario im anderen Schloss 3 oder so. Ja, Tatverdächtiger Donald Duck, Burgstraße 1 Entenhausen. Ja, oh, ja, Leute machen sowas wirklich. Die kommen da hin und geben entweder halt einfach ihren Namen an und Straße, aber nicht Adresse oder Name und Straße, aber wiederum keine Adresse. Die nehmen das halt unterschiedlich ernst und das ist schädlich, weil wenn das zu einem Hotspot sich entwickeln sollte, also so ein Treffen, ja, ist es wichtig, es zurückverfolgen zu können. Aber was weiß ich schon über fucking Pandemien? Ach. Polizeigewerkschaftler, Gewerkschafter, Testpflicht am Ende auch mit Zwang durchzusetzen. Ja, fuck it, why not? Ich meine, ganz ehrlich, man, so change my mind, aber die Leute müssen zwei Tests machen, wenn sie eben aktiv mit anderen Leuten interagieren während einer Pandemie, denn dieses Virus hat so 2-3 Wochen Inkubationszeit. Hier geht es aber um Reiserückkehr. Ja, aber auch genau dasselbe. Da werden ja Tests angeboten am Flughafen oder an den Reisestellen jeweils, wo man dann anreist. Und ein Test ist gut, aber zwei. Die Leute würden dann diesen Follow-up-Test, wenn sie schon zu Hause sind, nicht freiwillig machen gehen. Und da ist halt Zwang im Endeffekt jetzt nicht das beste Mittel, stimmt schon, ja, aber ist es, man könnte den Leuten sagen, weißt du was, komm zum Corona-Test, verdien 5 Euro. Ja, ich finde das so witzig eigentlich, wie das schon formuliert ist alleine. Polizeigewerkschaftler am Ende auch mit Zwang. Ja, also ich meine, die Polizei setzt alles am Ende auch mit Zwang durch, also was, ja, was Vorschrift ist, ne? Also, ja. Ja. Am Ende auch mit Zwang. Ja, diese Einschränkungen im Corona-Monat August, der Reise, ja, nicht unbedingt Freiheit, man kann ja wieder relativ frei reisen, aber mit was für Konsequenzen das verbunden ist. Ich habe halt auch von vielen Leuten gehört, wenn die jetzt, dass ein Teil der Erwägungen in Urlaub zu fahren ist auch gut. Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt aus dem Urlaub zurückkomme und dann muss ich 2 Wochen irgendwie, aus welchem Grund auch immer, in Zwangsquarantäne oder Selbstquarantäne oder sonst was gehen oder vielleicht wurden die Regeln geändert und dann, selbst wenn ich negativ getestet werde, muss ich das machen, kriege ich dann weiter Lohn bezahlt und die Antwort ist in der Regel nö, unbezahlter Urlaub. Tönnies Mitarbeiter zu Unrecht in Quarantäne. Okay. Wenn ich positiv getestet werde, kann ich mich aber krank melden, oder? Also, wie das dann im konkreten Fall ist, aber auch in dem Fall habe ich von verschiedenen Leuten gesagt, dass sie es so verstanden haben, selbst dann nicht, dass sie nicht krank schreiben können. Wie es im Einzelfall ist, weiß ich nicht. Ja. Wäre schön, wenn es da eine allgemeine Regelung für gäbe. Ne? Sollte ja eigentlich eindeutig eine Krankschreibung sein. Aber, Tönnies Mitarbeiter zu Unrecht in Quarantäne. Ja, im Kreis Gütersloh werden nach Monitorrecherchen Tönnies Beschäftigte zu Unrecht in Quarantäne gehalten, aufgrund von positiven Corona-Tests oder Krankheitssymptomen, die es in vielen Fällen nicht gab. Okay, ja, aber wie wurden die dann erst in Quarantäne gepackt? Weißt du, so sind halt positive Tests, weißt du? So, Auftrag des Gesundheitsamtes unterwegs. Sie verteilen hunderte Briefe. Adressiert sind sie an Tönnies Beschäftigte, die meisten nur aus Rumänien und Bulgarien und Polen. Die Ordnungskräfte haben es offensichtlich eilig. Punkt Mitternacht läuft die vom Land Nordrhein-Westfalen angeordnete allgemeine Quarantäne aus. Die Menschen dürften dann wieder raus. Genau das soll offenbar verhindert werden. Die verteilten Briefe haben jeweils nur einen Zweck, die Adressaten in Quarantäne zu halten. Auch da ist im Endeffekt eine andere Sache, als die Schlagzeile da einem suggeriert. Weißt du, so, als würden die da gegen ihren Willen in Quarantäne gehalten, obwohl es trotzdem so ist, dass man da eben diesen Sicherheitszeitpuffer gern ausnutzen möchte. Nicht, dass die Leute ohne Sicherheitsvorkehrungen zurückgehen und ja, sich dann halt so doch anstecken könnten. Weißt du? Ja, so. Keine Ahnung, Alter. Tausende seit Wochen in Quarantäne. Ist nicht cool, ja, aber wie gesagt, seit Wochen hat überhaupt keine Bedeutung, denn der Coronavirus hat so 2-3 Wochen Inkubationszeit, bitteschön. Deswegen kannst du ja jetzt im Endeffekt, jetzt zum Beispiel heute in Berlin, war ja diese große Demonstration da von 15.000 Leuten. Gestern war das, genau, dankeschön. Dann kannst du jetzt im Endeffekt so einen Timer stellen, das, was heute passiert ist, einen Monat später in der Statistik auftauchen, beim RKI, weißt du, und das ist halt, wie das Ding aussieht. Man muss halt einfach weit genug denken, so von Zeit her, in Monaten, beziehungsweise an Corona fixiert, in dem Zeitfenster denken. Heil schrieb auf Twitter zum Vorwurf, Tönnies würde die Hürde von 50 Mitarbeitern bei Werktagsverbot umgehen. Nein, die 50er-Regelung gilt nur für Handwerksunternehmen. Okay. Ja, dazu muss man sagen, dass es halt irgendwie diese Beschränkung geben sollte auf 50 Leute, die da irgendwie nur werkeln dürfen. Ja. Und das hat halt dazu geführt, dass wohl diese Tönnies-Firma jetzt diverse Subunternehmen gegründet hat, die dann alle irgendwie 1, 2, 3 und so weiter hießen. Nein. Dann, ja, doch. Nein, komm, und, nein. Nein. Doch. Oh mein Gott. Oh. Der Haie meint hier, das wäre gar nicht nötig gewesen, wenn ich das richtig verstehe. Ganz ehrlich, Mann. Ernsthaft? Ja. What? Ausgenommen sind Fleischverhandelsbetriebe mit maximal 49 Mitarbeitern. Ist ein schönes Ding. Okay, ich verstehe schon. 49 sind auf jeden Fall deutlich weniger, als sie davor da in einem Raum waren. Das ist auf jeden Fall irgendwo so eine bessere Maßnahme, damit man irgendwie den Betrieb weitermachen kann. Aber meine Güte, Alter, 49 Leute sind echt. Das hat übrigens überhaupt nichts mit Platz oder Menge der Leute zu tun. Es geht hier um Werkverträge. Werkverträge sind die Art, nach der die meisten Schlachter und Zerleger in Deutschland bezahlt worden sind. Das heißt, die haben keinen Arbeitsvertrag, wie ein Bürokaufmann irgendwo hat, sondern die haben einen Arbeitsvertrag, der heißt, du zerlege ein Rind, du kriege 5 €. Und durch diese Art, die Leute zu bezahlen, ist natürlich wenig Wert auf Sicherheit, auf Hygiene etc. gelegt worden. Und es ging nur darum, wer am schnellsten seine Rinder zerlegt und am meisten Geld verdient. Diese Werkverträge sind jetzt verboten, außer bei Handwerksbetrieben, stehen nochmal Fleischer-Handwerksbetriebe, also Metzgereien, die selber schlachten, mit maximal 49 Mitarbeitern. Und das meint auch der Heil hier unten. Also es bringt gar nichts, dass Tönnies diese Neugründungen da ins Spiel bringt, weil diese Regel mit weniger als 50 Mitarbeitern gilt nur für Handwerksunternehmen und Tönnies ist alles, aber kein Handwerksunternehmen. Ja. Genauso wenig wie Twitter. Twitter, ja, 17-Jähriger soll Mastermind hinter Twitter-Hack sein. Das hat sich bis zwischen auch schon ein bisschen verfestigt. Ich glaube, der junge Mann war geständig. Von einem 17-Jährigen und zwei Leuten in ihren 20ern hat sich Twitter da über den Tisch ziehen lassen. Ich weiß jetzt nicht, wie peinlich das auf einer Skala von 1 bis 10 ist, aber ich würde es relativ weit oben ansiedeln. Bei 45 hätten die Hacker die Kontrolle übernehmen und Tweets senden sowie Passwörter ändern können. Von 8 Konten seien persönliche Daten heruntergeladen worden. Neben Obama, Gates, Musk war noch Joe Biden, Jeff Bezos und Kanye West betroffen. So, ungefähr $100.000 hat er wohl mit dieser Bitcoin-Masche, weil das war ja so, dass dann die Accounts von Bill Gates dann gesagt haben, zahl mir irgendwie einen Bitcoin, ich zahle dir 4 zurück. Und über diese Masche hat er $100.000 erbeutet. Aber ja, Verbrechen lohnt sich nicht. Ja, aber hat er jetzt die 400.000 zurück ausgezahlt an die Leute oder nicht? Verstehe ich nicht. Nee, da er festgenommen worden ist, nehme ich an, dass das Konto eingefroren ist und am Ende wird das Geld wahrscheinlich wieder an die Leute zurückkommen, könnte ich mir vorstellen. Meinst du wirklich, jemand würde ins Internet gehen und lügen? Nein, nee, das glaube ich nicht. Ja, vor allem wird er dabei erwischt. Ich meine, das ist so... Ein Amerikaner, ein 17-Jähriger. Auslandierung der Weißhelme in Syrien, Deutschland fordert Geld zurück. Haben wir denn Belege? Haben wir dann so Kassenbons? Ja, haben wir. Sehr gut. Ein paar Millionen haben wir denen gegeben. Und dieser Artikel ist nicht ganz klar. Also es stehen Vorwürfe im Raum, dass es da Unregelmäßigkeiten mit dem Geld gegeben hat. Also dass es teilweise irgendwo versickert ist oder so. Nichts Genaues weiß man nicht. Und Weißhelme. Die böse Zungen behaupten ja, dass die Weißhelme einfach nur eine Propaganda-Organisation sind, die nie wirklich vor Ort was gemacht haben, sondern nur ein paar Videos produziert haben. Und dass der Großteil an irgendwelche Familienclans geflossen ist und die sich halt riesige Hochzeitsfeiern davon teilweise gegönnt haben. Okay. Aber das, ganz böse Zungen behaupten das nur, aber die haben teilweise Quellen. Auf jeden Fall haben die von der Bundesregierung ein paar Millionen bekommen. In der arabischen Welt wirklich. Ich glaube das nicht. Ja, Patreon. Kommen wir zu Patreon. Patreon ist ja ein Tool, wo man Leuten Geld zukommen lassen kann, fast ohne Gegenleistung, oder man kann irgendwelche Sachen für exklusive Mitglieder dort freischalten über die Webseite. Ist ja interessant, dass es so eine Plattform gibt für die Unterstützung von Künstlern und anderen Schaffenden, aber die haben sich halt auch leider ein bisschen von ihrer Neutralität distanziert in den letzten Jahren, indem die nacheinander halt aufgrund von politischem Druck und Aktivistendruck halt Leute von ihrer Plattform entfernt haben. Und das hat jetzt erstmals juristische Konsequenzen. Vorfeld des Ganzen war es, dass ein Comedian mit nicht so einer sehr großen Followerschaft, aber mit einer recht aktiven Followerschaft von der Plattform entfernt wurde, weil er nicht mehr politisch korrekt genug seine Witze gerissen hat. Und das Ganze ist schon einige Zeit her. Es gab schon einige andere Skandale und sehr viele Benutzer haben die Plattform verlassen. Allerdings gibt es jetzt eine Möglichkeit, dass sehr viele von diesen Benutzern die Möglichkeit haben, Druck auf die Plattform auszuüben. In Amerika generell gibt es einen Trend, dass Unternehmen mit ihren Kunden in den Terms of Services vereinbaren, wenn es einen rechtlichen Disput gibt, dass man nicht vor Gericht geht und sich gegenseitig verklagt, sondern dass man eine Arbitration macht oder eine Mediation. In Deutschland gibt es auch so etwas Ähnliches, eine Mediation. Und es gibt auch noch andere nicht juristische Disputationsmechanismen, aber sagen wir einfach, es ist eine Mediation. Man beschäftigt zwar weiterhin Anwälte, aber man geht nicht vor ein ordentliches Gericht, sondern da gibt es halt solche Vereinigungen, die da ehemalige Richter oder solche Leute stellen. Und das sind dann die Arbiter oder die Umpire oder wie die heißen. Und die entscheiden das dann. Und das ist natürlich ein Trick von den Unternehmen, um Leute davon abzuhalten, die zu verklagen. Weil man davon ausgehen kann, dass diese Arbitrationssachen halt sehr freundlich sind, was halt die Unternehmen betrifft. Das ist in der Regel auch so. Allerdings gibt es eine Sonderkonstruktion, wo Patreon halt gemeldet ist in Kalifornien, dass wenn man so eine Arbitration beantragt, dass Patreon die gesamten Kosten vorstrecken muss. Ja, dass quasi die Benutzer keine Hürde haben, gegen den Konzern vorzugehen. Quasi als Gegenmechanismus zu diesem Trick, dass sie nicht verklagt werden können, sondern dass man erstmal diese Mediation machen muss. Und gerade in Kalifornien gab es halt ein Consumer Right, was das jetzt so vorsieht. Und jetzt hat ein ordentliches Gericht rechtsfest entschieden vor Ort, dass Patreon im Fall von 75 ehemaligen Mitgliedern oder Zahlenden für diesen Comedian diese Arbitrationskosten erstmal bezahlen müssen. Und das setzt quasi jetzt das Precedent, dass alle, die von einem ähnlichen Fall betroffen sind, auch gegen Patreon vorgehen können. Das heißt, jeder, der dem Unternehmen was Böses will und in den letzten Jahren Geld an jemanden gezahlt hat, der von der Plattform entfernt wurde und nicht mehr aktiv an der Plattform angemeldet ist, der kann in Amerika 250 US-Dollar bezahlen. Das ist die Gebühr. Und dann im Gegenzug muss Patreon alle anderen Kosten bezahlen. Das kann zwischen 2.000 bis 10.000 US-Dollar pro Fall sein. Und wenn man jetzt rechnet, wenn das ein paar tausend Leute machen, dann müsste Patreon mehrere Millionen US-Dollar vorstrecken. Und so viele liquide Mittel haben die nicht. Und so könnte sehr krass Druck auf Patreon ausgeübt werden. Also das ist ein ganz interessanter Fall, weil es halt, wie gesagt, schon sehr viele Skandale um diese Plattform gab und viele Leute davor gewarnt haben, ja, diese Zensur, die wird Konsequenzen haben. Nicht nur, dass Leute entfernt werden, sondern das Ganze ist doch, kann doch rechtlich auch gar nicht wirklich funktionieren. Ich habe persönlich, was Patreon angeht, eigene rechtliche Bedenken. Stichwort Geldwäsche, wie das alles so mit Geldwäsche unter einen Hut passt, ist mir immer noch nicht so ganz klar. Aber ja, es ist natürlich schade für alle Leute, die unpolitisch unterwegs sind, die werden jetzt da mit dieser Welle quasi vielleicht von dieser Plattform gespült oder müssen jetzt zumindest Angst darum haben, dass sie da eine Einnahmequelle nicht mehr haben werden in der Zukunft und müssen sich nach Alternativen umschauen. Und es gibt ja einige Alternativen zu Patreon, die sich etabliert haben. Allerdings ist Patreon halt weiterhin die am benutzerfreundlichsten und auch, glaube ich, von den Gebühren her die günstigste Plattform weiterhin. Allerdings gibt es andere gute Gründe, wie man jetzt sieht, nicht unbedingt diese Plattform zu nutzen. Weil wenn man sich anschaut, wie in der Vergangenheit mit solchen Sachen umgegangen ist, Patreon bekommt ja Geld von den Spendern und behält es erstmal eine kurze Zeit und zahlt es dann an die Künstler aus. Ja, wenn jetzt in Zahlungsschwierigkeiten kommen, könnte es ja sein, dass sie einfach dieses Geld einbehalten, um ihre Verpflichtungen zu bezahlen. Allein aus diesem Grund, das ist jetzt natürlich reine Spekulation meinerseits, obwohl Unternehmen das in der Vergangenheit ähnlich gemacht haben. Also, wer bei Patreon ist, ja, einerseits die Sache mit der Arbitration, ob das für euch in Betracht kommt, da könnt ihr euch mal informieren. Oder wenn ihr es aktiv benutzt oder davon abhängig seid, sucht euch was anderes, Leute. Ja, also ich persönlich glaube, da wird überhaupt nichts passieren und diese Sache mit der Arbitration ist eigentlich, also dieses Kalifornien-Gesetz wäre mir jetzt neu. Ich kenne das eigentlich nur so, dass sie sich das selber in ihre Verträge reinschreiben, dass es diese Arbitration geben muss, weil das nämlich eigentlich für die Firmen scheinbar ganz gut eigentlich ist, wenn sie da jemanden haben außerhalb vom Gericht, den sie bezahlen, der das dann entscheiden darf, ob sie da jetzt Recht kriegen oder der Geschädigte oder wie auch immer, also in irgendwelchen Streitfällen. Und da gab es auch schon. Genau, und gerade wegen diesem kalifornischen Recht wendet sich das halt gegen die. Das ist genau der Punkt, warum es in diesem Fall wichtig ist. Aber natürlich, es kann auch gar nichts passieren, wenn jetzt nur noch 100, 200 weitere Leute davon Gebrauch machen. Aber wenn es 1.000 oder 2.000 Leute machen, dann müsste schon ein großer Geldgeber einspringen, um Patreon, so viel Cashflow haben die nicht. Ja, schauen wir mal. Über Wasser also ich glaube, das wird es nicht bringen. Aber ja. Ja, also ich würde sagen, allein die Unsicherheit, die durch diese ganze Sache entsteht, wie gesagt, wer nur Patreon benutzt als einziges Standbein, der wird mit Sicherheit die geschäftliche Entscheidung treffen, da was anderes zu machen. Zusätzlich. Ja, Brexit. Die Brexit-Verhandlungen, da ist ja jetzt ein bisschen Ruhe eingekehrt, auch weil jetzt das EU-Budget und die Corona-Hilfen ja eher im Fokus standen. Allerdings wird ja das Multi-Annual Framework, was ja das EU-Budget ist, ja noch weiter verhandelt. Ein großer Teil, der da ja auch noch unklar ist, ist, wie viel Geld können die Großbritannien noch abpressen in Verhandlungsrunden. Ja, sagen wir es einfach mal, wie es ist. Und ja, seit 2 Wochen sind die Verhandlungen mehr oder weniger auf Eis. Ja, also es wird wahrscheinlich einen harten Brexit geben. Und sie haben noch 2 Monate Zeit, glaube ich, Verhandlungen zu treffen. Und natürlich können sie noch in irgendwelchen Notfallszenarien bis Ende des Jahres irgendwas verhandeln. Aber Ende des Jahres ist ja die Übergangsfrist weg. Und dann haben wir den No-Deal-Brexit. So, und das hat halt viele verschiedene Konsequenzen. Eine Konsequenz ist beispielsweise, dass wir ja viele grenzüberschreitende Unternehmensformen in Europa haben und in Deutschland auch die sogenannte Limited recht beliebt ist als Alternative zu GmbH, weil man quasi seine Haftungen damit beschränken kann, allerdings von sehr vielen Vorteilen bei Versicherungen und anderen Sachen profitieren kann und ja, keine Einlage leisten muss und man hat noch andere steuerliche Vorteile. Ja, allerdings, ja, wenn es wirklich zu diesem Hard Brexit kommt und halt keine Übergangsregelung auch für solche Sachen gefunden wird, dann müssen diese ganzen Rechtsformen übergeführt werden in deutsche Rechtsformen. Und das ist auch, ja, das ist einfach nur eine interessante Seitensache vom Brexit. Ich sage ja, es wird sich nicht super viel verändern durch den Brexit, aber das ist eine Sache, die sich verändern wird. Die ganzen Limiteds, die müssen sich halt umwandeln in UHGs oder die müssen irgendwelche anderen ja, Kapitalgesellschaften ausgründen. Ja, hier geht der Krieg weiter, der kalte, langsame Krieg, der Techno-Krieg, keine Ahnung. Wir haben ja jetzt viel darüber gehört, dass der Herr Trump TikTok verbieten möchte in den USA möglichst schnell. Und China hat in dieser Woche 26.000 Spiele aus dem iStore entfernen lassen durch Apple. 26.000 Stück. Also ich glaube, dass China sich da so ein bisschen seine verlorenen Boden zurückholen will. Und auch gegen die Indien, wir hatten ja eine Meldung darüber, dass Indien schon einige chinesische Apps aus dem Verkehr gezogen hat in Indien. Ich glaube, es schaukelt sich gerade so ein bisschen auf. Also 26.000 Spiele auf einmal, das ist für mich schon so ein ausgestreckter Mittelfinger aus China, der den anderen sagt, hier, guck mal, das können wir auch, passt bloß auf. Aber ja, es wird nicht besser auf der Welt. Mit keiner Woche, die vergeht. Ja, kommen wir zu Hongkong. 1 Monat ist es her, dass die neue Gesetzgebung in Kraft getreten ist und es hat sich einiges verändert in Hongkong. Auf internationaler Ebene habe ich ja schon über die Handelsverflechtungen gesprochen und die Sanktionen, die Amerikaner jetzt Stück für Stück in Kraft setzen werden, haben schon zu einer massiven Kapitalflucht von Hongkong geführt und zu anderen interessanten Verwicklungen. Wird interessant, was da in den nächsten Monaten noch passiert mit internationalen Zahlungssystemen. Aber gesellschaftlich ist es in Hongkong jetzt so, dass ja, die Partei, die Zentralchinesische Partei, im Endeffekt die meisten politischen Organisationen des Landes aufgelöst hat, aktivistische Organisationen auch aufgelöst hat, heißt erstmal den Rechtsstatus entzogen und eventuell teilweise Leute auch verhaftet. Viele Aktivisten sind ins Ausland geflohen, Zehntausende. Nicht 10.000 Aktivisten, sondern 10.000 Urlauber, die an sich aus dem Urlaub wieder nach Hongkong zurückkehren wollten, bleiben lieber im Ausland und haben quasi Visa-Verlängerungen bekommen von den Ländern, wo die sich aufhalten. Ja, Großbritannien hat ja gesagt, dass sie ein Path to Citizenship anbieten werden für 3 bis 4 Millionen Hongkonger. Weiterhin ist es ja so, dass die Hongkonger den britischen Pass haben und das Anrecht auf den britischen Pass haben, zumindest die, die halt vor 1999 Familie hatten in Hongkong, glaube ich. Allerdings hat die chinesische Regierung schon gesagt, dass ja, dass sie darüber nachdenken, diese britischen Doppelpässe quasi ja, nicht mehr zu akzeptieren für Ausreisen und ob man da mit seinem eigenen chinesischen Pass noch ausreisen kann, ist ja auch so eine Frage, beziehungsweise mit dem Hongkonger Pass. Generell ist es ja so, dass alles, was Separatismus, subversiv oder sonstiges sehr weit ausgelegt wird, mit Gefängnis jetzt auch bestraft wird. Ja, es wurden halt auch schon tausende Demonstranten verhaftet, aber auch wieder freigelassen. Allerdings gibt es auch Berichte von Demonstranten, die halt ja, auf das chinesische Festland exportiert werden, und was mit denen da passiert, ist nicht so ganz klar. Der gesamte Gesetzestext ist immer noch nicht komplett veröffentlicht worden. Also es gibt immerhin noch, es gibt weiterhin noch Passagen im Gesetzestext, die geheim sind, ja, und da geht es halt, ja, ich meine, es spricht für sich. Hier ist das neue Gesetz, aber wir sagen euch nicht alles, was drin steht. Unter anderem steht wohl in diesen geschwärzten Gesetzesteilen drin, dass halt die Strafrahmen verschärft werden und auch die Altersgrenzen der Strafbarkeit verschoben wurden, weil halt auch schon 16-Jährige festgenommen wurden und halt unter diesen neuen Gesetzgebungen angeklagt wurden. Ja, und es gibt zwar noch Demonstrationsbewegungen, die versuchen, die Sachen so weit auszulegen, dass sie halt mit leeren weißen Blättern Papier sich irgendwo hinstellen, weil man weiß nicht genau, was man überhaupt draufschreiben darf, was verboten ist und nicht, aber ein weißes Blatt Papier ist anscheinend noch erlaubt, weil die werden nicht alle festgenommen. Ja, aber ansonsten ist da das öffentliche Leben, was das angeht, ziemlich zum Erliegen gekommen. Auch sehr interessant, Australien hat ja angeboten, 1,5 Millionen Hongkonger aufzunehmen und den Staatsbürgerschaft anzubieten, aber das hat irgendwie zu ziemlich politischen Rangeleien geführt, und ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, ob dieses Angebot jetzt noch steht oder nicht. Ja, ziemlich schade für die Leute in Hongkong. Sehr schade. Ja, die Türkei und Griechenland, ja, wir sind ja Erzrivalen seit eh und je, und da gab es ja jetzt einige verschiedene Sachen, die in den Medien, durch die Medien gegangen sind, dass die Türkei eine Insel symbolisch besetzt hat. Dann gab es stundenlange Manöver von türkischen und griechischen Kampfjets, die nicht aufeinander geschossen haben, aber aneinander vorbeigeschossen haben, und das war halt über irgendwelchen Touristeninseln, und das hat halt zu Panikreaktionen von irgendwelchen Touristen am Strand geführt. Also ja, kann man sich denken, ne? Wenn da Überschallflieger übereinander fliegen und dann teilweise aufeinander schießen, also nicht aufeinander, aber aneinander vorbei, aber das weiß man ja unten nicht. Naja, aber ganz konkret geht es halt um die ganze Ölexploration und Gasexploration, die Türkei im Mittelmeer vorantreibt. Den Deal mit Libyen hatte ich ja hier schon mal erwähnt, dass die quasi eine Schneise von der Türkei bis nach Libyen haben, wo die jetzt sagen, das ist alles eine sonderökonomische Zone, wo wir Öl fordern können. Und im Endeffekt ist es jetzt so, dass türkische Ölexplorationsschiffe, die halt nicht nur nach Öl suchen, sondern halt auch schon vor Ort Sachen montieren, von türkischen Kriegsschiffen halt begleitet durch das Mittelmeer fahren und da an Orten, wo sie an sich theoretisch nicht sein dürfen, nach Öl bohren. Und trotz allen Warnungen hört die Türkei einfach nicht auf damit. Chris, wenn du ein bisschen runterscrollst, ich glaube bis auf 50% ungefähr, da sieht man eine Karte vom Mittelmeer, wo das 60% ist es. Ja, es ist noch ein bisschen weiter runter. Das ist jetzt nur Zypern. Und ja, hier sehen wir einmal das Mittelmeer, und wir sehen Zypern, die Türkei, und links im Bild wäre Griechenland. Das sieht man allerdings nicht, aber man sieht eingezeichnet die ökonomischen Zonen. Ja, und Türkei und Griechenland, da überlappt sich ja sehr viel, weil Griechenland ja territoriale Ansprüche hat auf die Ägäisinseln, allerdings die anders begründet, als die Türkei ihre Seerechte begründet. Die Türkei begründet ja ihren Anspruch, dass sie im Mittelmeer nach Öl bohren können, aufgrund des internationalen Maritimrechts. Allerdings haben sie dieses Abkommen nie wirklich unterzeichnet, aber sie berufen sich drauf. Ja, also die Türkei nutzt natürlich auch, dass die weiterhin Nordzypern besetzt haben, um von daher auch Ansprüche abzuleiten. Die setzen das einfach durch. Und wie gesagt, die begleiten ihre Tanker mit die Explorationsschiffe mit Kriegsschiffen und haben jetzt einen Teil ihrer Marine auch für die nächsten Aktionen, die da geplant sind und angekündigt sind, dahin verlegt. 13 Kriegsschiffe haben sie da jetzt hin verlegt, halt quasi einfach nur als Machtdemonstration. Und ja, das ist halt alles wirklich sehr seltsam, weil die Türkei ist ja in der NATO, nicht wahr? Also wie kann das sein, dass das da passiert alles? Ist aber ganz seltsam, oder? Tja, also ich glaube nicht, dass es da zum offenen Konflikt kommt, aber ich frage mich einfach, wohin das Ganze führen soll. Weil hier sind wir beim nächsten Punkt, weil die Türkei fährt ja eine Expansionspolitik, das kann man nicht anders sagen, ja. Eine Aussage vom Erdogan war ja, dass er halt die Schmach von Sèvres und die Schmach von Lausanne quasi ausbügeln muss. Und was genau das ist vergleichbar wie Deutschland, der Vertrag von Versailles. Das ist halt ein Vertrag, der übergestülpt wurde und da waren die Bedingungen, wurden vom Volk halt nicht akzeptiert, weil sie als überzogen angesehen wurden. Jetzt mal ganz, ganz, ganz vereinfacht dargestellt. Wir sehen hier rechts eingeblendet eine Karte, wie die Türkei aufgespalten war nach Ende des Ersten Weltkrieges durch den Vertrag von Sèvres. Und danach gab es den Vertrag von Lausanne und dadurch wurden die Grenzen festgesetzt zwischen Griechenland, der Türkei und den umliegenden Ländern, wie wir sie jetzt kennen. Und der Erdogan hat jetzt quasi zum Jahrestag von dem Vertrag von Lausanne angekündigt, dass er sich daran nicht mehr gebunden sieht und hat das quasi mit der Umweihung der Hagia Sophia von einem Museum, wie er sagt, in eine Moschee verknüpft. Und ja, das einfach nur als interessantes Randdetail, weil der, das war mir auch nicht so ganz klar, was er damit meinte. Und an sich muss man sich einmal nur den Wikipedia-Artikel dazu durchlesen, dann versteht man das ganz gut. Ja. Die Türkei ist auf Expansionskurs. Ja, kommen wir nach Amerika. Vielleicht habt ihr gehört, dass dass Donald Trump gesagt hat, ja, wir müssen die Wahl irgendwie verschieben. Das ist alles nicht so ganz. Wie soll man das sehen? Im Endeffekt ist es so, dass von sehr vielen Leuten gefordert wird, dass per Briefwahl gewählt werden soll, weil es wegen dem Coronavirus und aufgrund von verschiedenen anderen Gründen doch viel besser wäre, Briefwahl machen zu können. So, allerdings ist das System in Amerika nicht wirklich darauf ausgelegt, vor allem das Postsystem ist nicht so ganz darauf ausgelegt. Vor allem ist das Postsystem in Amerika gerade komplett umgekrempelt worden, das US Postal Service System, weil einerseits die sich einmal komplett finanziell überschuldet haben, weil ihre ganzen Pensionslasten für die nächsten 40 Jahre vorfinanzieren. Das ist sinnvoll aus Stabilitätsgründen. Das heißt, egal was passiert, die werden ihre Pensionsverpflichtung immer leisten können. Andererseits haben die einen sehr, sehr, sehr geringen Cashflow gehabt. Und andererseits hatte ich ja auch darüber berichtet, dass Amerika aus dem internationalen Postsystem aussteigen wollte. Da geht es darum, wenn man von einem Land in ein anderes Land ein Paket verschickt, dann verschickt quasi das Land, wo das Paket ankommt, das Paket kostenlos für den Postdienst aus dem Versendeland und für den Fall, dass man ein Paket zurückgeschickt wird, wird das auch so gehandhabt. So, und China hat sehr viel nach Amerika geschickt und da gab es einen Fehlbetrag von bis zu 500 Millionen US-Dollar pro Quartal oder sowas und das hat das System einfach nicht leisten können. Allerdings gab es da jetzt eine Reform, es wurde alles verschlankt und dieses Postsystem wurde zwischenzeitlich auch reformiert. Allerdings ist das Postsystem in Amerika deswegen jetzt nicht in der Lage, quasi ein Briefwahlverfahren in dem Maßstab durchzuführen, im Rahmen der gesetzlich gesetzten Frist. Das ist halt eine Woche in der Regel. Maximal 2 Wochen. So, von wo du halt die Unterlagen bekommst und dann müssen sie zugestellt sein und so weiter und so fort. Und hier gibt es einen Bericht aus einem Bundesstaat, wo es relativ gut läuft, wo schon sehr viele Maßnahmen getroffen wurden, die sicherstellen könnten, dass es in diesem Bereich funktionieren könnte. Allerdings auf ganz Amerika gesehen ist es einfach nicht wirklich darstellbar. Ja, und die New York Times hat auch in einem Artikel geschrieben, mit einer ganz anderen Begründung. Allerdings mit einer Begründung, die ich nicht teile. Ich würde es hiermit eher begründen, das Postsystem in Amerika funktioniert nicht effizient genug, dass es funktionieren kann. Die meinen, es kann sein, dass der komplette November ein Wahlmonat ist, weil bis die ganzen Ergebnisse vorliegen, es halt bis Ende November dauern könnte. So, das wäre schon eine ganz schön verrückte Situation, so wie die Amerikaner gerade drauf sind, ne? Aber das nur als meine Interpretation. Ja, nicht aus irgendwelchen politischen Gründen, sondern weil das System in Amerika einfach derzeit komplett am umgekrempelt sein ist, aus den zwei Gründen, die ich gerade genannt habe, ist es nicht effizient genug, um das leisten zu können. Destroy All Humans. Yo. Destroy All Humans ist ein Spiel, ich war das auf der PlayStation? Also es ist ein älteres Spiel oder auf der Xbox. Keine Ahnung. Da geht es darum, dass man ausnahmsweise mal das Alien spielt und die Aufgabe ist, wie der Titel schon sagt, Destroy All Humans. Das ist ein satirisches Spiel, wie man sich vorstellen kann, wenn man hier den Screenshot sieht mit dem quietschbunten Alien und den Hütten da im Ständen da im Hintergrund. Und hier haben wir eine Kritik von Alison Forman. Und diese Alison Forman, also die sagt, Destroy All Humans hat mich wie ein Arschloch fühlen lassen. Das ist der erste Satz, den sie hier schreibt. Und das rechnet sie vor allem dem Faktum zu, dass das halt kein Remake im klassischen Sinne ist, sondern so eine Special Edition sozusagen. Man hat die Grafik aufgehübscht und hat aber nichts am Spiel geändert und hat dementsprechend auch nichts an den Audioschnipseln geändert, die manche Leute sagen. Da sagen Leute zum Beispiel Pussy. Oh, Pussy, ein Wort, was vom englischen Pusillanimous kommt. Das englische Wort Pusillanimous steht für Feigling. Pussy ist die natürliche Weiterentwicklung eines sehr langen Wortes zur Abschmelzung von Teilen, die man nicht braucht. Weißt du, Pussy ist deswegen Pusillanimous. Hat nichts mit dem weiblichen Genitalbereich zu tun. Ja, die Autorin sieht das ein bisschen anders. Schließlich spreche auch Donald Trump über Pussy. Ja, aber wie gesagt, Pussy hat auch selbst verschiedene Begriffe. Bist du etwa für Donald Trump? Nein, ich bin für die korrekte Zuweisung von Sprache zu dem, was bezeichnet wird. Dieses Spiel entstand nicht aus der Zeit, wo Donald Trump das Wort Pussy verwendet hat. Naja, auf jeden Fall musste sie dann erst ihre Anlage leiser machen und dann Kopfhörer benutzen, weil sie Angst hatte, dass die Nachbarn, also das steht hier wirklich drin, sie hatte Angst, dass die Nachbarn das hören, wenn jemand irgendwie Pussy sagt. Und auch es gäbe halt schon eine ganze Anzahl von subtilen Transphoben, Homophoben und rassistischen One-Linern, die NPCs von sich geben. Und es wird auch das Wort Midget verwendet. Also, und weswegen ich das eigentlich überhaupt mir die Mühe mache, den Grütz im Jahr 2020 noch vorzustellen, ist ein Satz in dem ganzen Ding, nämlich, könnte es nicht irgendwann ein wir schneiden all den bigotten Scheiß raus Patch geben? Also diese Frau wünscht sich, dass dieses Spiel um Pussy und Midget und irgendwelche Witze, die sie als rassistisch sieht, ärmer gemacht wird, damit sie endlich in Ruhe ein Spiel spielen kann, an dem sie offensichtlich auch nicht wirklich viel Spaß hatte. Ja, und sie sagt auch, sie wird es nicht eher wieder in die Hand nehmen, bevor das passiert ist. Sie spielt dann lieber was anderes. Pussy! Da hat sie sich gedacht, endlich mal ein Spiel für mich. Ja, Kill All Humans, ja, ich hasse sie. Klingt alle. Ja auch gleich nach, als wäre da irgendwie nur Plüsch und Ponys und alles rosa und Zuckerwatte. Ja, nicht alle. Ich kenne das auch und es war wirklich sehr lustig, aber kein Spiel, was man wirklich durchspielt, so. Du kannst nie alle Humans destroyen, ja. Ja, nicht alle Weltraumbewohner sind so freundlich wie wir. Nee, dafür sind die vielleicht pünktlich, wer weiß. Wir sind auch mal pünktlich. Wer was anderes behauptet, ist ein Hater und will uns harassen und wenn es irgendwann mal inhaltliche Kritik gegen unseren Stream gibt, möchte ich auf jeden Fall eine Debatte über Pünktlichkeit spüren. Ich möchte nicht erst kurz davor gefragt werden, nachdem die Frau Strobel schon einen Aufsatz geschrieben hat. Merkt euch das Panorama. Genau, ja. Genau. Was bedeutet das, wenn ihr diesen Stream liked und ihn allen euren Freunden schickt? Findet es heraus. Ja, das ist dann nämlich bei euch in YouTube, ist dann gespeichert und wenn dann Leute hier euren YouTube-Kanal durchsuchen, dann sehen sie, aha, Likes bei dem Weltraumaffen, diesen rechtsradikalen, linksradikalen, zentristisch-radikalen da Verband, ne? Ja, es ist genau das. Ja. Wir sind radikal aus allen Ecken. Und geht in den Wald. Ja, zerschmettert, was der Freiheit dient, fördert, was ihr schadet. Nein. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Vor allem den Kulturmarxismus. Kulturmarxismus, Miete pro Kopf, Blank Slate, that safe space. Dankeschön. Freie Radikale. Lasst euch nicht gendern. Ach ja, und es wurde vorhin im Chat auch erwähnt, ein sehr, sehr, sehr großes Dankeschön an Sepp Wahn nochmal. Oh ja, Sepp Wahn, bester Mann. Sepp Wahn, bester Mann. Ja. Auf jeden. Also, lasst euch nicht gendern. Grüße gehen raus, Rainer, zum Geburtstag.